Wir haben endlich eine neue Regierung und wir haben eine neue Bundeskanzlerin. Gut, nicht wirklich eine neue, aber die Demokratie hat wieder gesiegt. Demokratie ist wichtig. Es gibt auch andere Länder in der Welt, die weniger demokratisch sind wie wir. Ja. Gut Mehr habe ich gesagt. eigentlich nicht zu sagen. Ich nehme daraus mal, es könnte schlimmer sein, Genau, es geht immer schlimmer und damit willkommen bei den Weltraumaffen. okay. Ganz wichtig ist, wir müssen unsere Demokratie leben. Ne? Oh nein, bitte nicht. Oh mein, was ist das für ein schlechter Witz? Nein, das ist nein. So, Hinterhältung. 95.000 Euro Steuergeld für Bewusstseinsforscher. Moment mal, Sonntag, 18 Uhr. Willkommen bei den Weltraumaffen. Nein, jetzt viel schneller, auf geht's, rein ins Verderben jetzt. Der Russe will die verlorene Zeit aufholen. Ja. Ich habe noch bis nach Berlin durchzukommen, ja, ist Bescheid. 8.000 Baufehler, eine Verzögerung der Eröffnung von 3 Jahren, dazu eine Kostenexplosion von 825 Millionen auf 1,6 Milliarden Euro. Die Ja. Führung von Wiens Krankenanstaltverbund KAV hat offenbar trotzdem noch immer freie Finanzmittel, um für das unfertige Krankenhaus Nord einen Bewusstseinsforscher anzuheuern. Der Ex-Autohändler und NLP-Trainer legte um die Baustelle einen Energieschutzring um 95.000 Euro Steuergeld. Nein. Was lachst du? Der hat das gesamte Gelände gereinigt und die Schwingung, steht ja hier, die Schwingung des Grundstücks auf höchstmögliches Niveau angehoben und hat es in den natürlichen Umgebungsplan von Mutter Erde eingebettet. Das wird doch wohl schon mal 95.000 Euro wert sein. Ja, was hat der, eben. wo ist das Geld hin, Junge? Ich meine, denk In doch mal seine Tasche. an die Gesundheit der Menschen. Die Verlegung eines Schutzrings, der verhindert, dass negative Energien des Umfelds Einfluss auf das Haus und die Menschen nehmen. Ist doch ganz klar. Ja, aber das ist ein Placebo in der Höhe von 95.000 Steuergeld, Mann. Ja, und weißt du, warum die nicht mehr gezahlt haben? Weil für alles unter 100.000 Euro musst du niemanden fragen. Also haben die ganz fix gesagt, okay, dann gehen wir die 95.000, das ist ja ein super Angebot. Dann bleiben wir unter 100.000, dann müssten wir das auch nicht öffentlich irgendwie ausschreiben oder jemanden um Erlaubnis fragen. Junge, Na, Junge, wie Junge. Wiener, ey. Das ist ja toll. Also, ich meine, ist er da mit einer Wünschelrute durchgegangen? Das stand jetzt nicht im Artikel. Hast du da noch was zugesehen, was der da Nee. konkret gemacht hat? Oder hat er so Orgonitkristalle aufgestellt, um die Chemtrails zu entfernen? Oder was hat er gemacht? Nee, aber er hat irgendwie ein sechsseitiges Protokoll geschrieben, wenigstens. Also es ist auch was übergeblieben von dem Geld. Man kann sich jetzt diese 6 Seiten von dem Protokoll durchlesen. Ja, also ich glaube, dass das NLP, also ich habe eine Assoziation mit NLP als Natural Language Processing, natürliche Sprachverarbeitung, aber. Nee, das ist neurolinguistische Programmierung. Ah, okay. Das ist Ja. so ein, ja, so eine Art Psychotherapie für Coaches. Okay, So. ja gut. Und dass er Ex-Autohändler ist, der hat natürlich da auch ganz gute Erfahrungen gesammelt, so. Ich denke auch, ja. Vielleicht wäre das halt eine Sache, dass wir den mal nach Berlin einladen, ja? Damit er auch vielleicht die Baustelle da vom Flughafen mal auf Vordermann bringt, oder? Oh, ja, da habe ich vorhin noch was zu gesehen. Ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber ja, da hilft auch kein Wünschelroutengänger mehr. Die Sache, also ich weiß nicht, ob das überhaupt noch was wird oder ob die einfach mal sagen, okay, wir lassen es jetzt einfach. Aber kommen wir bestimmt später noch zu. So, und ich glaube. 95.000 Euro Steuergeld, ich möchte da, das ist perfekt. Aber eine Sache wollte ich noch sagen, mit der Ausschreibungsgrenze. 100, also ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland gibt es ein massives Problem damit, weil es gibt ja Gesetze, dass Projekte ab einer gewissen Höhe europaweit ausgeschrieben werden müssen. Und das hat halt gewisse Rechtsanforderungen, hat gewisse Laufzeiten, einen gewissen Prozess etc. pp. Und es gibt bei sehr vielen Behörden keine Leute, die dafür qualifiziert sind, solche Anträge zu stellen. Beziehungsweise da hast du in einem Landkreis hast du 2 Personen und die müssen dann alles für den gesamten Landkreis machen. Und die sind halt mit Arbeit total überfordert und deswegen können die Sachen einfach nicht genehmigen, weil sie einfach den Prozess nicht darstellen können. Und deswegen kommen auch so Sachen zustande wie, ja, wir haben hier irgendwelche Breitbandausbau-Fördertöpfe, wo Milliarden drinstecken, die nie irgendjemand abgerufen hat, weil nie jemand ein Projekt angemeldet hat wegen der Bürokratie. Und deswegen, dass halt solche Sachen freihändig unter 100.000 vergeben werden in Österreich, hat nicht nur was mit Korruption zu tun, sondern auch was mit Verwaltungsaufwand. Mhm. Weil wirklich europaweit irgendwas auszuschreiben, was das für ein Aufwand ist. Ja, ja. Schreib mal europaweit deinen energetischen Schutzring aus. Ja, also der Berliner Flughafen ist generell ja absolutes, also der BER, ne, der Brandenburg-Berlin-Flughafen. Der Flughafen Schönefeld ist ja schon da. Ein Teil soll später dann irgendwie inkorporiert werden. Und ja, dafür wollen sie Tegel platt machen. So, und das ist ja, das ist eine ewig währende Angelegenheit. Es gibt bestimmte Leute, die sagen, dieses Projekt wäre so nie genehmigt worden, wenn es nicht irgendwelche Immobiliendeals gegeben hätte zwischen Regierungen und anderen Parteien. Aber im Endeffekt ist dieses Großprojekt so vor die Wand gefahren worden, das weiß ja mittlerweile jeder. Ja, die Elbphilharmonie, gut, da kann man drüber lachen, aber BER, das wird vielleicht gar nicht mehr stattfinden. Jetzt gibt es das Problem, dass die ganzen Unternehmen, die ja schon auch dort arbeiten wollten, die halt auch schon innenausstattungsmäßig ihre Bereiche eingeteilt haben, die halt Terminals nutzen, die für spezifische Flieger geeignet waren und so weiter und so fort. Die ganzen Sachen sind jetzt schon fast 10 Jahre veraltet. So. Lufthansa hat gerade ihr Logo geändert. Die müssen ihre komplette Innenausstattung wechseln und aus der Ecke kommt diese Kritik jetzt auch. Weil der Lufthansa-Chef sagt, okay, wir haben nicht nur unser Logo gewechselt, sondern wir haben auch noch sehr viele andere Sachen gemacht. Alles, was da verbaut ist, ist 10 Jahre alt. Wir müssten sowieso alles erneuern. Und das gilt halt nicht nur für die Technik, die Lufthansa da benutzt, sondern da geht es halt um sehr viele andere Sachen auch. Ja, unter anderem mussten ja die ganzen Fluglinien auch ihre ganzen Flugpläne verändern, weil die ja geplant hatten, BER ansteuern zu können und die haben jetzt BER im Endeffekt gar nicht mehr in ihren Planungen. Die haben das Flugnetz jetzt anderweitig kompensiert, das im Endeffekt, also ich übertreibe jetzt, aber eigentlich braucht man BER nicht mehr. Aber man muss ihn ja jetzt irgendwie fertig machen, weil sonst wäre es die absolute Blamage. Aber das klingt ja, wenn ich mal fragen darf, klingt ja, als wenn die schon ziemlich weit waren, so ganz in, so. Die sind im Endeffekt fast komplett fertig gewesen, 95%. Allerdings gab es dann immer wieder verschiedene Probleme mit Baumängeln und so weiter. Das hat sich so lange verzögert, dass halt teilweise die Baustelle ruinös geworden ist. Teilweise mussten Gebäude auch schon wieder abgerissen werden. Und wie gesagt, jetzt hat man halt das Problem. Hier ein Beispiel, was auch in einem Artikel vorkommt, die Anzeigetafeln für die Flüge. Mhm. Ja, da war irgendwer so smart und hat die halt eingeschaltet gehabt die letzten 10 Jahre. Und die Dinger sind halt so gebaut, dass die 10 Jahre halten im Dauerbetrieb. So, das heißt, die Dinger haben jetzt ihre Lebenszeit fertig und die müssen auch erneuert werden. Und so geht es, das ist halt bei mechanischen Großanlagen sehr oft so, dass du halt einen Lebenszyklus von bestimmten Dingern hast, die, sobald sie eingesetzt werden, immer im Betrieb sind und wenn dieser Lebenszyklus abgeschlossen ist, dann brauchst du Ersatzinvestitionen. So, und der Flughafen BER ist jetzt halt an dem Punkt angekommen, dass die Ersatzinvestitionen fällig wären, aber der noch nie in Betrieb genommen wurde. Das heißt, finanzielles Desaster. Ja, ich könnte mich stundenlang drüber aufregen, aber ja, ich meine, jetzt einfach das Projekt abzublasen ist natürlich. Es ist einfach so eine riesige Geldverschwendung gewesen, die halt aus diesen Immobilien, die jetzt von Politikern gekommen ist und natürlich auch ein Arbeitsbeschaffungsprogramm auch war für die Industrie vor Ort und für andere Leute. Ja, wer hat sich da jetzt ganz genau quergestellt sozusagen, die Feuerwehr oder wer dann sozusagen aus Sicherheitsgründen? Ach, das könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, hunderte Leute. Ja, also der Brandschutz wurde immer kritisiert, dass der Brandschutz nicht funktionieren würde. Daran haben sich immer alle aufgehalten. Dann haben sie irgendwann gesagt, okay, dann stellen wir einfach 50 Leute ein, die bedienen das Ding dann von Hand und bla, solche Sachen schon. Aber hier, das war ja schon vor 5 Jahren. Da gibt es mittlerweile ganz andere Probleme. Wie gesagt, Gebäude, die abgerissen werden müssen, weil sie Schimmel sind, Sachen, die ausgebaut werden müssen, Fluglinien, die sagen, ja, wir haben unser Material jetzt schon abgeschrieben, wir haben da überhaupt gar kein Interesse mehr dran, das zu nutzen. Das ist jetzt einfach schon so lange verzögert, dass es einfach, ja, man könnte im Endeffekt alles abreißen, neu bauen oder lassen. Alles andere ist nicht wirtschaftlich. Das ja, aber guck mal, okay, also ich finde deinen Pessimismus gerade echt schlimm, okay? Weil wenn wir uns alle gesellschaftlich darauf einigen, dass das BER jetzt funktioniert und fertig ist, dann ist es fertig und funktioniert. Ja, so eine Art habe ich auch gedacht, irgendwie man hätte das vielleicht irgendwie erzwingen sollen oder so. Ich weiß nicht genau. Irgendwie ein also sagen oder, Sie jetzt fertig so. Oder irgendwie sowas. Also, das ist einfach so fahren also, zu lassen, beziehungsweise dann irgendwie auf Ewigkeiten rauszuschieben. Da kann man ja so viel spekulieren. Da ist so viel schiefgelaufen. Das ist einfach nur ein absolutes Desaster für alle Beteiligten. Anders kann man es nicht sagen. Außer natürlich die Leute, die das vor 10 Jahren gebaut haben, die haben natürlich die sind natürlich bezahlt worden, das ist klar. Ja. Könnte man das nicht vielleicht so als Mahnmal stehen lassen? So, das mal. Die Flugzeuge da landen lassen, wo die Stählen stehen, ja. Und der Einzige, der irgendwie bestraft wurde, in Anführungszeichen, war der Wovereit, ne? Der durfte jetzt mit Luxuspension in Ruhestand gehen. Zur Strafe und ja, ansonsten gibt es einfach keine Schuldigen, komischerweise. Also ich bin ja kein Masochist, aber so würde ich auch gerne mal bestraft werden. Ja, warum nicht? Ja. Das ist so schön wie beim Präsidenten. Beim Wolf oder so. Ja, mal wieder Bundestag. Diese Woche gab es 2 Sachen, wo wir uns ein bisschen was draus angucken können. Einmal hier, die FDP hat das Wechselmodell eingebracht, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und das andere war Lohngerechtigkeit. Und beim Wechselmodell-Ding wollte ich auf jeden Fall hier erstmal die Dame von der AfD abfahren. Die hatten wir ja, war es letzte Woche oder vor 2 Wochen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Na, herzlichen Glückwunsch. Genau, die Dame war das, ja. Bei diesem fand ich sie nicht so gut, aber wir können ja einfach mal reinhören. Herzlichen Dank. Herr Präsident, werte Kollegen, die FDP reiht sich mit diesem Antrag ein in die Liste der naiven Staatsgläubigen, also in die Gemeinschaft derer, die staatlich verordneten ideologischen Konformismus als Allheilmittel sehen. Sie möchten das Wechselmodell nach Scheidung gesetzlich verbindlich an die Stelle des Residenzmodells verankern und springen so als angeblich freiheitliche liberale Demokraten in die Bresche für die totalitäre Zwangsbeglückung aller in der Betreuungsfrage zerstrittenen Eltern. Letztlich zum Schaden der Kinder. Schauen wir genauer. Ja, die Gesellschaft befindet sich im steten Wandel und die Scheidungen werden im Laufe des Lebens zunehmend zum Regelfall. Das ist sehr betrüblich. Die Kinder haben ein Recht auf Mutter und Vater und erfreulicherweise nimmt das Interesse getrennt lebender Eltern am Wohl der Kinder und an der geeignetsten Art der Kinderbetreuung stetig zu. Dies kann, muss aber nicht zwangsläufig das Wechselmodell sein. Ja, auch wir von der AfD sehen rechtlichen Regelungsbedarf. Allerdings in der Umsetzung des freiwilligen Wechselmodells. Da gehen wir mit und sagen, interessierten Eltern soll sehr wohl vereinfacht werden, sich gemeinsam dafür zu entscheiden. Ja, es muss unbedingt vom Kindeswohl ausgedacht werden, aber nicht ein abstraktes Modell der Gleichheit zwischen Mutter und Vater sollte ausschlaggebend sein, sondern die konkreten Bedürfnisse der Kinder sollten im Vordergrund stehen. Gerechtigkeit statt Gleichmacherei. Kaum ein Elternteil kann sich vorstellen, auf längere Sicht zwischen 2 Lebensmittelpunkten zu pendeln. Was sich kein Erwachsener ernsthaft längere Zeit antun möchte, wird hier dem Kind als sein Menschenrecht aufoktroyiert. Geht es noch? Es muss also im Einzelfall gute Gründe geben, dass diese Form der Betreuung tatsächlich den besten Interessen des Kindes entspricht. Und wichtig, die Entlastung vom Unterhalt oder andersherum, der Anspruch auf Unterhalt darf hier nicht handlungsleitend sein. Als Quintessenz aller Studien, die der wissenschaftliche Dienst freundlicherweise herausgearbeitet hat, gibt es erhöhten Abstimmungsbedarf beim Wechselmodell? Das können wir ganz kühl so betrachten. Und somit einen steten Quell für immerwährende Streitigkeiten, die sich wie Gift auf das Kindswohl auswirken. Meine Vorrednerinnen haben das dargestellt. Denn beide Elternteile treffen auch Alltagsentscheidungen gemeinsam. Keine leichte Aufgabe für zerstrittene Paare. Fehlende Einigkeit ist schließlich allzu häufig das, was Eltern dazu bewegt, sich zu trennen und zu scheiden. So aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, gelingt das Wechselmodell nicht. Das heißt, eine zwangsweise Anordnung für Eltern und Kinder ist bedenklich. Da gehen wir nicht mit. Auch wird es mit der AfD keine Experimente mit Kindern geben. Und nichts anderes ist dieser Versuch von Gesellschaftsingenieuren, die Ideologie von der abstrakten Gleichmacherei hier durchzudrücken, zu Lasten von Kindern, Müttern und Vätern. Aber auch zu Lasten der individuellen Rechtsprechung, die, das haben die Zwischenrufer gerade auch schon gesagt, es ja schon gibt. Meine Vorrednerinnen haben das dargestellt. Wir möchten diese individuelle Rechtsprechung nicht aus der Verantwortung entlasten, indem wir ein neues sogenanntes Allheilmittel rechtlich für alle verankern. Wir unterstützen jeden Ansatz, der die individuelle Schieflage, die häufig von Vätern beim Antragsmodell für die Sorgerechtsentscheidung empfunden und erlebt wird, anzugehen. Die AfD ermuntert die Bundesregierung ausdrücklich, eine Rechtslage zu schaffen, die geeignet ist, Eltern dabei zu unterstützen, die beste individuelle Betreuungsform für ihre zerbrochene Familie zu finden und auf Augenhöhe zu vereinbaren. Das ist aber doch ein Wunschdenken, das sie da formuliert. Also wir wissen doch, inwieweit Kinder ständig missbraucht werden dazu und diese Sorgerechtsstreitigkeiten missbraucht werden, um Macht in der zerbrochenen Beziehung irgendwie auszuüben. Also ich halte das schon für eine vernünftige Idee, dass das Wechselmodell Standard ist, wenn es nichts Besseres gibt. Ja, genau. Ich finde es jetzt sehr selektiv, auch die Argumente aufgezählt. Also gegen all das, was sie gesagt hat, könnte man irgendwie argumentieren. Ne? Das ist nichts, ist da am Ende oder so von dem, was sie erzählt. Ich meine, das ist anekdotisch, aber ich kenne jemanden, der Entscheidung ist und der das Wechselmodell hat. Und wenn es dieses Wechselmodell nicht gäbe, würde er sein Kind im Endeffekt wahrscheinlich gar nicht oder nur zwei Wochenenden im Monat oder so sehen, weil die Frau mit Krallen und Nägeln versucht, ihn von dem Kind fernzuhalten. Ja. Also. Ja, es gab doch jetzt auch diesen Fall, wo war das, Freiburg oder so, wo die Mutter den Jungen irgendwie verhökert hat für sexuelle Sachen. Ja, und sowas geht dann irgendwie nicht, wenn das Kind 14 Tage hier und 14 Tage da ist, dann fällt das auf, ne, sowas. Ja. Dann raus. Ne. Unter anderem, das ist auch einer der vielen Gründe und so, von wegen irgendwie das Kind leidet oder sowas, solche Argumente sind dann, kommen einem dann schon ganz schön geheuchelt vor, ne, wenn man solche Geschichten dann nebenbei denkt. Ja, also die meisten Redebeiträge von diesem ganzen Ding kann ich so zusammenfassen, dass es immer hieß von wegen, ja, aber das Kindeswohl. Und da wird dann halt gesagt, was sie jetzt auch eben meinte, unter Bezug auf diese, das, was der wissenschaftliche Dienst da festgestellt haben möchte, ja. Halt eben, dass das Wechselmodell nur funktioniert, wenn sich die Eltern gut verstehen. Und das kann ich aber auf der anderen Seite auch nicht so ganz nachvollziehen, wie man dazu kommt, und vor allen Dingen, wenn das halt eben so das Ding ist, dann ändert sich auf jeden Fall für die Väter halt auch nichts, weil wenn es nur darum geht, so nach dem Motto, ja, dann fragen wir mal die Mutter, ob sie sich gut versteht, und dann sagt die so, nee, ich verstehe mich nicht gut, ich will mein Kind für mich alleine haben, so, und dann sagen wir, ja. Das ist ja schon wieder so ein Ding, das kann man irgendwie auch morgen wieder ändern, so, ne? Ich verstehe mich nicht mehr gut, ne? Ja, so, da kann man nichts machen, so ist das jetzt halt so, ja. So, Mann, du kannst ja bezahlen, ne? Und tralala. Ja, dazu bist du. Ja, ich wollte die von den Grünen wollte ich noch mal abfahren. Ja. Schön verlogen. Schnitt zufriedener als andere Trennungskinder. Das ist allerdings wenig überraschend und kein Anlass für gesetzgeberische Aktivitäten. Eltern, die tatsächlich eine heftige Betreuung ihrer Kinder leben und organisieren, haben alle etwas gemeinsam. Sie einigen sich zum Wohle ihres Kindes. Und das in einem überdurchschnittlichen Maße, denn es erfordert eine hohe Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, den Alltag eines Kindes von den Verabredungen, den Sportaktivitäten, dem schulischen Besprechungsbedarf Tag für Tag auszutauschen und mit geteilter Verantwortung zu organisieren. Und deswegen genau, funktioniert Mama keinen Bock hat, das praktisch auch so selten, ne? Nämlich in weniger als... Sag nochmal. Ich sag, wenn Mama keinen Bock hat, dann braucht sie auch nicht, ne? Ja. Also, ja, sicher ist das irgendwie ein bisschen anstrengender oder so vielleicht, aber ja. Ja, aber das dann hätten sie den Presser oder so, oder? Dann hätten sie sich A, vielleicht kein Kind anschaffen sollen oder ja, sich so. B, nicht scheiden lassen sollen, ja. Weil jeder weiß, wie schwer das danach wird. Also, dumm prüfe, wer sich ewig bindet. Mann. 5% der Trennungsfamilien. Bei der großen Mehrheit können die Kinder froh sein, wenn die Eltern sich über die Umgangszeiten einigen, sich bei der Übergabe nicht auch noch streiten und sich ihrer Verantwortung als Eltern nach der Trennung weiter bewusst sind. Wo auch immer die Eltern das nicht schaffen, ist es für das Kind eine furchtbare Belastung. Diese Belastung ließe sich aber noch einmal erheblich steigern, würde man zerstrittenen Eltern eine wechselseitige Betreuung des Kindes gegen den Willen eines Beteiligten auferlegen, obwohl die erforderliche hohe Kooperationsfähigkeit gar nicht vorhanden ist. Das wäre ein echter Albtraum für das Kind. Ja, dabei geht es nicht für das Kind. Wäre es das wirklich für das Kind ein Albtraum? Also, oder für die Mutter eher? Ja, außerdem kann man ja auch sagen, da gehören ja auch immer zwei zu, zum sich streiten. Jo. Also. Ja, ganz komisches Zeug. Ja, also. Ich weiß, also ob da immer zwei zugehören, weiß ich nicht. Es ist auch wieder aus meinem anekdotischen Fall, da ist es der Mann, der eigentlich nur das Kind mitnehmen möchte, aber von der Mutter irgendwie zusammengebrüllt wird dabei. Also. Ja, aber ich meine, nur weil das Kind jetzt, wenn das jetzt residenzmäßig irgendwo ist, dann heißt das ja nicht, dass die Mutter dem nicht die ganze Zeit irgendwie erzählt, was Papa für ein Arschloch ist oder so. Ja, oder dass es zusammenschreit, weil gerade kein anderer da ist. Ja. Und zusammenschreien. Und dann gehen die Aggressionen vielleicht auf das Kind. Ist auch nicht unbedingt besser. Also, ja. Fakt ist, dass man die ruhig mal ein bisschen, finde ich, unter Druck setzen kann. Der Spruch dazu war ja so, 80%, wenn irgendwie in einem Job 80% Männer sind, dann ist das total unterdrückend. Aber wenn 95% der Frauen da die Kinder bekommen, dann hat das nichts mit Unterdrückung zu tun. Ja. Also, dann sind die plötzlich dafür geboren. Also, ja, komisch. Ja, es gab ja auch so eins von diesen heftigsten Beispielen aus dem Film The Red Pill. War ja dieses Ding, wo der eine Vater da erzählt, also der hatte halt auch also ich glaube, der hatte sogar nur ein Besuchsrecht. Auf jeden Fall hat die Mutter von dem Kind das Kind halt die ganze Zeit irgendwie fett gefressen, Süßigkeiten und so. Ja. Und er ist dann mit dem Kind halt wandern gegangen und so, weil ihm ging es dem Kind halt besser. Und dann hat er eine Zeit lang halt eben das Kind immer gewogen, als es zu ihm gekommen ist. Und das dann hinterher vor Gericht quasi präsentiert, in der Erwartung, dass die ihm dann quasi das Sorgerecht geben, weil das halt nachweisen konnte, dass das Kind immer dicker zu ihm gekommen ist, als es wieder gegangen ist. Und stattdessen hat ihm das Gericht dann vorgeschrieben, dass er das Kind nicht mehr zu wiegen hat. Fettshaming ist das gewesen. Wahrscheinlich, ja. Sozusagen. Ja. Ja. Und danach haben Hengamis Eltern sich darauf geeinigt, sie in die Wildnis zu entlassen. Ja gut, das war halt ein Beispiel aus Amerika, muss man natürlich noch dazu sagen. Aber das kann ich mir in Deutschland ehrlich gesagt aber auch gut vorstellen. Ja. Es geht nicht darum, ob eine anderweitige Umgangsregelung gerecht ist oder nicht. Es geht eben nicht um Elterngerechtigkeit, sondern allein um das Wohl des Kindes. Ja, ja, ja. Und worum es schon gar nicht geht... Warum verlogen die Debatte, ne? Warum verlogen die Debatte irgendwie? Das ist bei dem anderen Thema auch so gewesen. Ja, ich will noch mal zu dem Punkt, wo sie auf Unterhalt kommt. Ist die Frage, ob der Kindesunterhalt gerecht ist. Und bei manch einem besonders engagierten Vertreter des Wechselmodells werde ich den Verdacht nicht los, dass die Empörung über den als ungerecht empfundenen Kindesunterhalt größer ist als die laut vorgetragene Sorge um das Kindeswohl. Verdächtigung. Unterstellung. Ja, ne? Was ich Rolle spielt, sowas, ne? Sollte eigentlich keine Rolle spielen. Ja, aber sonst könnte man im Gegenzug ja auch sagen, dass Frauen unbedingt das Kind haben wollen, dass denen das zugesprochen wird, passiert auch nur, weil die halt keinen Unterhalt zahlen wollen. Ja, man hört auch, das gehört sogar für sich aus, nicht fürs Kind. Man hört auch immer wieder, dass den Leuten das ja auch geradezu geraten wird. So nach dem Motto, jetzt beantrag das einfach mal, dass du das alleinige Sorgerecht hast, damit das dann besser geregelt ist, so nach dem Motto erstmal. Ja, ich hatte eigentlich noch eine Quelle, Da war ich mir aber nicht sicher, inwieweit wir die öffentlich zeigen können. Das war eine eidesstattliche Erklärung von einer Frau, die Anfang der 2010er Jahre in München auf so einem Beratungsding von einer Rechtsanwältin war. Und da war es ganz klar, die hat die fiesesten Tricks vorgeschlagen und die fiesesten Tricks empfohlen, wie man den Mann halt in die Ecke drängen kann, damit man das Kind für sich selber hat. Was so was nennt sich dann Rechtsanwalt. Gut, da muss ich direkt dazu sagen, das sind generell bei alle Anwälte, die ihr Geld wert sind und die auch neue Kunden heranziehen wollen, nutzen das, alle Sachen ausnutzen. Das gibt es auch auf Männerseite, allerdings ist das auch nie günstig, da sowas. Da kommt nämlich ein ganz anderes Element ins Spiel, was hier auch immer gesagt wird. Hier wird gesagt, ja, die Männer haben Probleme mit dem Unterhalt zu zahlen und tatsächlich gibt es ja, es gibt ja Männer, die sich davor drücken, den Unterhalt zu zahlen, abhauen, irgendwas anderes Illegales machen und so weiter und so fort. Aber genau darum geht es ja. Hier reden wir ja über das Rechtssystem. Aber Price, es gibt, es gibt aber viel mehr Männer, die dann irgendwie, weil du kriegst ja dann sogar, die gucken ja noch nicht mal drauf, was du verdienst, sondern die gucken ja. Ja, ja, das wollte ich ja gerade sagen. Es geht ja nicht darum, was die Leute illegal machen, sondern was innerhalb des Rechtssystems passiert. Und im Rechtssystem ist es ja nicht so, dass das Rechtssystem sagt, die Männer müssen keinen Unterhalt zahlen. Sondern wenn die Männer vom Rechtssystem verurteilt werden, den Unterhalt zu zahlen oder beordert werden, das zu tun, und dann machen sie es nicht, verhalten sie sich ja nicht innerhalb des Rechtssystems, und das kann man den Leuten vielleicht vorwerfen, aber wir reden ja hier über das Rechtssystem. Was auf Rechtssystem ist ja das Rechtssystem zu ändern, wenn ich das mal so einwerfen darf. Also die, wenn du dann das Recht änderst, dann kommen natürlich auch eventuell andere Konstellationen zustande, was den Unterhalt angeht. Das ist da gemeint, glaube ich. Ja, also ich meine, worauf ich jetzt eben noch mal kurz hinaus wollte, ist die Tatsache, dass das sehr häufig für diese Unterhaltsberechnung auch noch angenommen wird, quasi wie viel die Männer verdienen könnten. Also es wird nur nicht mehr geschaut, was die verdienen, sondern so nach dem Motto, ja, dann such dir halt einen anderen Job, so, dann kannst du mehr verdienen und dann berechnen wir das jetzt so. Ja, das ist eben eine von den Sachen, die Ermessungssache sind. Was diese Rechtsberatung angeht. Da würde ein guter Anwalt halt sagen, hier, da gibt es die Möglichkeit, da noch ein bisschen mehr Geld rauszuschlagen. Und was diese ganze Rechtsberatung angeht, da gibt es aber auch etliche NGOs auf Frauenseite. Da musst du nämlich kein teures Geld für bezahlen. Ich sage nur, dieser super tolle. Das ist auch ein Punkt, dass es natürlich, es gibt auch NGOs, die Männer unterstützen, aber es gibt natürlich mehr NGOs, die Frauen bei der Rechtsberatung finanziell unterstützen. Also ja, deswegen habe ich auch gesagt, es ist teuer. Es gibt auch für Männer, nicht, aber es ist halt immer teuer. Ich wüsste nicht, dass es einen Juristenbund gibt, der sich mit Männerfragen im Recht beschäftigt. Aber es gibt auf jeden Fall einen Juristinnenbund, dem wir auch unter anderem dieses tolle neue Sexualstrafrecht zu verdanken haben, die sich mit Rechtsfragen im Sinne von Frauen beschäftigen. Und da hast du halt auch ein Gefälle. Ja gut, es gibt schon einen Juristenbund, aber der ist nicht explizit für Männer. Ja, eben, das meine ich ja. Deswegen habe ich das hier hinten dran gehängt. Ja, und das war die andere Nummer hier mit der Lohndiskriminierung. Ja, und da würde ich immer die Dame von der FDP abspielen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, es ist richtig, der Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen in Deutschland ist hoch, zu hoch. Egal, ob wir die 21% aus dem Equal Pay Day sprechen oder die 6%. Warum soll ich als Frau bei gleicher Qualifikation und Leistung, bei gleichem Job weniger verdienen als meine männlichen Kollegen? Das ist. Weil sie so dünne Ärmchen hat. Weil sie so dünne Ärmchen hat. Ja. Ich sag halt echt einfach nochmal, okay, also du kannst dieselbe Qualifikation haben, genau denselben Job machen und genau dieselbe Qualität liefern. Aber weißt du so, wenn du einen Vertrag bekommst und ein Stundenlohn steht drauf und du arbeitest weniger Stunden, dann bekommst du das, was du gearbeitet hast. Und wenn du halt mehr willst, dann wird es dir vorgeschlagen, dann gehst du auf Karriere. Männer machen Karriere eher als Frauen, einfach aus persönlicher eigener Entscheidung. Keiner hält sie zurück, keiner zwingt sie zu irgendwas. Du entscheidest was und lebst mit den Folgen davon. Du kannst nicht alles haben. So. Außerdem 100% wird man nie erreichen können, weil da einfach zu viele Variablen reinspielen. Und sie sagt ja selber hier, ob es jetzt 6% sind, also 6% Reibungsverlust im System auf die eine oder andere Richtung, ja, ich meine, vielleicht ist es in 15 Jahren in die andere Richtung und dann gibt es wieder eine Gegenbewegung. Also dass jedes System hat Reibungsverluste. Also ich finde, das ist ja, ich meine, es ist nicht so, wenn es wirklich 20% wären bei wirklich gleichen Sachen, könnte man sagen, okay, da spielen noch ein paar andere Faktoren hinzu. Aber wenn es bei gleichen Voraussetzungen 6% sind, ja, okay, dann gibt es das noch. Okay, ja, aber ein bisschen Reibungsfluss ist immer. Das ist jetzt aber nicht so groß, dass man da halt den ganzen Fokus drauf legen müsste. Müsste halt den Fokus legen, Arbeitsbedingungen für alle besser zu machen, nicht nur für Frauen. Das Ding ist, dass nach einfach nur jetzt ohne weitere Statistik mit einzubeziehen, nur nach ihrer Aussage zu gehen, wenn man Frauen realistisch gesehen weniger bezahlen kann, okay, für exakt denselben Job, genau dieselbe Leistung, warum sollte man dann Männer einstellen, denen man nach ihrer eigenen Logik mehr bezahlt? Wieso? Das macht keinen Sinn, denn du hättest die Möglichkeit zu sparen und das Geld zu investieren in Infrastruktur von deiner eigenen Firma, von also die mehr Leute anzuheuern und so weiter. Ja, bei 20% könnte das einen Unterschied machen, aber allein in eine andere Region zu gehen, da hast du schon ein Gehaltsgefälle von 20% auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite bei 4%, 5%, 6%, 7% macht es eben keinen großen Unterschied. Deswegen passiert es auch nicht. Also das ist ja auch ein Nachteil, dass Frauen unter Umständen zwischendurch einfach weg sind, eine Weile mindestens für ihre Kinderzeit oder so. Und das wird dann eben mit einem Abschlag belegt. Das ist ja auch nicht das Einzige. Ich meine, viele Frauenjobs, sag ich mal, sind ja auch gerne mal in der Nähe von zu Hause oder so. Oder eben auch in Warmen und nicht auf der Baustelle etc. Sowas macht sich doch bemerkbar beim Lohn. Ja. Das wird immer mehr weggelassen halt. Ja, genau. Ja, hier also in den anderen Reden ist auch wieder viel von sozialen Berufen geredet worden. Auch wieder ohne, ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal angemerkt, ich mache es aber jetzt wieder, weil es wieder so war, ohne halt eben zu erwähnen, dass wir Sonderfälle haben, gerade in den sozialen Bereichen durch diese wunderbaren Ausnahmen über das kirchliche Arbeitsrecht. Dinge wie dass da gewerkschaftlich nicht gebunden ist an irgendwelche Tarifverträge und so. Und da wird auch immer weniger bezahlt als in vergleichbaren Betrieben, die das nicht haben. Und das würde auf jeden Fall einen Unterschied machen in diesen sozialen Berufen, wenn man da was dran ändern würde. Aber es wird nicht mit einem Wort erwähnt. Es wird nur irgendwie suggeriert, dass das ja die furchtbare Unterdrückung der Frau ist, die dieses männliche System da irgendwie haben will. Und ja, also es war zum Kotzen schon wieder diese Rede, und der Grund, warum ich auch die FDP-Dame hier rausgepickt habe, ist, um mal zu zeigen, wie halt eben das Spektrum ist, dass halt selbst eben bei irgendeiner FDP, wo ich euch wirklich sagen kann, dass das Bewusstsein auf jeden Fall vorhanden ist, dass dieser Pay-Gap-Kram irgendwie Humbug ist, aber selbst da, ne, so die Frauenpolitiker meinen aus irgendwelchen Gründen, dass man diesem Zeug trotzdem irgendwie Aufmerksamkeit schenken müsste, sich da irgendwie zumindest lippenbekenntnismäßig irgendwie dranhängen müsste, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Ja, aber zum Beispiel in der Model-Agentur, da gibt es richtig viel Kohle, was Frauen mehr bekommen als Männer, einfach weil das halt so ist. Warum stellt sich da keiner hin und sagt, hier, wir müssen mal jetzt irgendwie den Frauen weniger Geld geben oder den Männern mehr Geld geben? Was soll das denn? Das ist ein viel größerer prozentualer irgendwie Unterschied zwischen weiblichen Models und männlichen Models. Und da regt sich keiner drüber auf, weil, was soll's? Oder was ist mit den Quoten für Fischermänner oder für irgendwie Bauarbeiter zum Beispiel? Was ist damit? Da will ja auch keiner irgendwie sagen, hier, wir brauchen Repräsentation von Frauen drin und Equal Pay und so. Nö, es geht wirklich immer nur um diese Office-Jobs, um die Jobs, die gut bezahlt sind, um Manager-Jobs. Aber den Stress, den will halt keiner mitnehmen, weißt du? Also ich habe mir die Woche auf Twitter wieder sagen lassen, das sei alles Masku-Scheiße. Und Frauen würden schließlich ja auch Scheiße wegwischen. Das wäre ja auch nicht viel besser als Kanalarbeit oder Bergwerk oder so. Ne? Naja, okay. Ja, das macht natürlich Sinn, klar. Ja, gut. Ist nicht fair. Ja, ist eben so ein bisschen die Frage, was da verglichen wird, ne? Diese Vergleiche von gleichwertigen Berufen, die sind ja gar nicht unbedingt irgendwie gleich oder gleichwertig. Da heißt es einfach nur irgendwie Abteilungsleiter zum Beispiel jetzt, Abteilungsleiter technische Abteilung oder so. Ja. Das kann im Mediamarkt sein mit 5 Leuten oder es kann im Max-Planck-Institut sein mit 15 Mitarbeitern oder sowas. Das ist natürlich was anderes, das wird natürlich anders bezahlt. Ne? Gut, die Statistiken, die kann man so oder so auslegen, aber ich sag mal, wenn man sagt, okay, es gibt einen Gehaltsunterschied von 6%, das ist okay, es ist plausibel. Die Statistik, dann kann man sagen, aber auch, das kann tatsächlich sein. Ja, es gibt den einen oder anderen Pappenheimer, der halt immer noch so drauf ist und ja, und das wird dann über die Zeit halt sich immer weiter reduzieren, ganz natürlich, das muss man nicht extra forcieren. Ich würde aber sagen, dass die Lohnabschläge jetzt, oder beziehungsweise die Frauen möglicherweise einen Lohnabschlag nehmen müssen, um sich mehr anzubiedern, weil auch diese MeToo-Geschichte ja wohl eine Rolle spielt. Das heißt, die Frauen haben auch den Nachteil, dass sie möglicherweise irgendwie als an jemanden anzeigen oder so, wegen so sexueller Sachen. Ne? Das möchte sich auch nicht jeder Arbeitgeber ins Haus holen. Ja, oder das hier zum Beispiel Genderbeauftragte, ne, ist ein rein exklusiver weiblicher Beruf. Du kannst als Mann kein Genderbeauftragter werden. Gleichstellungsbeauftragter. Ja, noch ist es so, dass du in der Privatwirtschaft keinen verpflichtenden Gleichstellungsbeauftragten hast. Ja. Also, ja, schau noch mal ein bisschen ab. Und daran müssen wir arbeiten, meine Damen und Herren. Unsere Arbeit darauf darf aber eben nicht sein, mehr Staat, mehr Bürokratie und absurde Strafen für die Unternehmen. Deshalb lehnen wir die Anträge zum Entgeltgleichheitsgesetz ebenfalls wie das Verbandsklagerecht ab. Das sind eine Ja, also das mit dem Verbandsklagerecht, das hatten wir ja auch letztens erst wieder. Das probieren sie ja auch schon länger, da irgendwie reinzuwursteln. Diesen Kram, dass dann später irgendwie der Deutsche Frauenrat oder irgendwelche Leute, Juristinnenbund oder so, dann irgendwie für Menschen da irgendwie klagen können, die sich vielleicht selber überhaupt gar nicht als Opfer von irgendwas sehen. So nach dem Motto, wir machen das jetzt stellvertretend, so wie Peter hier mit diesem Affen-Selfie oder so. Nur halt eben mit Frauen. Sind auch wieder vom Frauenrat. Die wollten auch irgendwie gegen Hate Speech klagen oder so. Das war die ursprüngliche Idee, wenn ich mich recht erinnere. Ja, weiß ich nicht, das kann gut auch sein, ja. Also auf jeden Fall irgendwo, wo sie ihre Diskriminierungsgespenster sehen, dass sie dann gleich schön mit der ganzen Keule irgendwie vom Staat hinter sich da irgendwie auf Hexenjagd gehen können. Also absoluter Humbug, dieses Verbandsklagerecht. Und was war das andere, was sie meinte? Ach ja, mit das habe ich ja vergessen. Was meinte sie denn noch? Verbandsklagerecht und Lohngerechtigkeitsgesetz oder was? Ach ja, genau, das Entgeltgleichheitsgesetz, genau. Ja. Und das war ja dieses Ding, das haben sie ja verabschiedet gekriegt in der letzten Legislaturperiode, aber es geht ja nur für Betriebe irgendwie mit über 200 Mitarbeitern oder so. Und das wollen sie jetzt unbedingt so haben, dass das für jeden Betrieb so ist. Also, dass die Frauen da halt loswatschen können und sagen können, so, ja, was verdienen denn die Leute hier, die anderen? Aber die Männer natürlich nicht, weil das bringt ja nichts. Die brauchen das ja nicht wissen. Das ist ja egal. So. Im Prinzip schon die Männer auch, ne? Nur in der Regel wird das wahrscheinlich nicht passieren. Nee, also das bei diesem Entgeltgleichheitsgesetz ist das ja explizit ausgeschlossen, dass die Männer da hingehen und nachfragen. Das war mir neu, okay. Ja, also meines Wissens nach war das so. Also meines Wissens dürfen die es einfach nicht formulieren, so geschlechtsspezifisch. Deswegen wundert mich das, aber sie haben es natürlich so gebaut, dass es irgendwie geschlechtsspezifisch wirkt. Ne? Ich habe mich auch gefragt, ob die denn, wie das denn jetzt ist, wenn da, sagen wir mal, so ein Vorgesetzter ist und der drei Sekretärinnen oder so, und die tun sich alle zusammen und sagen, ja, was der kann, können wir schon lange. Und können sie vielleicht auch, ja. Und dann ist sofort irgendwie, sind die alle gleich da berechtigt, irgendwie genauso viel zu verdienen wie der oder wie? Keine Ahnung, weil die fragen dann, wie viel. Komische Regelung, die auch irgendwie so was wie Tarifverträge irgendwie so ein bisschen aussetzt und vor allen Dingen auch die ganzen Dinger, die ganzen Argumente wegen, also die Tarifpartner über die Jahrzehnte sozusagen ausgetauscht haben, weswegen die Leute irgendwie 50 Cent oder 30 Cent mehr oder weniger verdienen, ja, die hebelt das alles aus, ne? Ja. Warum soll ich als Frau bei gleicher Qualifikation und Leistung, bei gleichem Job weniger verdienen als meine männlichen Kollegen? Das ist nicht fair. Und daran müssen wir arbeiten, meine Damen und Herren. Wie das Verbandsklagerecht ab. Das sind eine Zumutung und setzt sich null mit den Ursachen auseinander. Viel wichtiger ist es doch, den Frauen die Chance zu geben, im Berufsleben voll teilzuhaben. Wir haben gut ausgebildete Frauen in unserem Land. Doch sobald die Kinder da sind oder Angehörige gepflegt werden müssen, ist die Vollzeitstelle oft passé. Und es droht ein... Ja, wie soll das auch sonst gehen? Ich meine, du hast halt keine Zeit dafür. Und du musst ja, genau, dich halt das entscheiden. Meine ich. Du kannst das stimmt aber doch auch nicht mehr heutzutage. Das ist eine Pflegeversicherungskacke, da kommen doch immer Leute und so weiter, da muss ich auf deine Vollzeitstelle sofort verzichten, das stimmt nicht. Wir fordern diesen 48-Stunden-Tag für Frauen, damit sie das unter einen Hut bringen können. Also, dann wird einfach eine Schwangerschaft beschrieben, als sei das einfach so irgendwie eine Erkältung, so, es passiert einfach. Es passiert, ist, man kann da nichts gegen tun, es gibt keine Verhütungsmittel, genau. Nö. Kann man nichts machen. Wenn du in der Straßenbahn ohne Handschuhe irgendwo angefasst hast, bevor du dann drauf genießt hast, wieder schwanger. Und also, nee, Chef, ich kann heute nicht arbeiten, komm, ich bin wieder schwanger. Oh. Ja. Also das mit der Pflege der Angehörigen, da muss ich doch noch was sagen, das kann ich so nicht stehen lassen, weil in der Tat ist es in der Realität doch so. Nehmen wir mal den Idealfall, selbst dann ist der ganze administrative Aufwand so hoch, wenn die zu pflegende Person es auch nicht selber machen kann. Ja, das im Hinterkopf. Und der ganze andere Aufwand, der von einer normalen Existenz in eine Pflegeexistenz geht, ja, der administrative Aufwand, die baulichen Maßnahmen oder wohnliche Veränderungen, also da bist du ein halbes Jahr beschäftigt. Also ja, das passiert ja nicht von heute auf morgen. Ein halbes Jahr mit beschäftigt, wo sie nicht vorher. Das passiert ja nicht von heute auf morgen und man bekommt Hilfe. Also die Bedingungen sind doch besser geworden im Prinzip. Ja, es kann natürlich sein, dass wenn dann jetzt die Eltern dann wegsterben und die liegen dann halt bettlägerig da nieder oder so, dass man dann eben aussetzen muss für ein halbes oder ein ganzes Jahr oder so. Aber die Bedingungen sind nicht besser geworden. Allein durch den Mangel, den strukturellen Mangel im Gesundheitssektor sind die Bedingungen nicht besser geworden. Weil auf alles, worauf du Anspruch hast, das musst du beantragen und es kommt nicht automatisch auf dich zu und man muss sich um alles selber kümmern. Aber zu den Pflegestufen gehört auch, dass einer kommt und das mit dir beantragt. Ja, das wäre schön. Kenne ich so, muss man dann aber eben beim Gericht sich holen oder so. Beantragen. Da sagst du was. Aber die Realität ist halt leider immer mit sehr viel Komplikationen verbunden, was das angeht. Aber ja, es ist nicht ganz einfach, wie gesagt. Ich denke nur, dass die Bedingungen halt echt ein bisschen besser geworden sind. Und so. Ja, ich meine, ich will das nicht schön reden oder so. Aber es liegt eben auch nicht jeder ewig, also da nieder und wie gesagt, siegt vor sich hin Ewigkeiten. Manche sterben einfach recht schnell so. Was das andere Ding angeht, was ja viel häufiger Fall ist, die Sache mit den Kindern halt eben, ist es halt eben auch so, dass viele Frauen, auch wenn sie es könnten, halt eben dann nicht in Vollzeit arbeiten wollen. Also ich kenne das aus meinem Bekanntenkreis ganz häufig, dass die Leute dann eine Vollzeitstelle haben und sich selber dann darum kümmern, dass sie die nicht mehr haben, damit sie halt eben irgendwie am frühen Nachmittag zu Hause sind. Also. Der ganze Punkt ist doch, wenn du dich einfach so verhältst und genau dieselben Risiken übernimmst und genau dieselbe Verantwortung übernimmst wie ein Kerl, der rein zufällig noch Kerl ist halt, ne, aber halt einen Job macht, wo er ganz viel verdient, dann wirst du auch genauso viel verdienen wie der Kerl, wenn du genau dieselbe Arbeit machst und genau alles so machst wie er, okay? Wenn du aber selbst entscheidest, irgendwie da Abwandlungen zu machen und Kompromisse einzugehen, dann musst du mit den Folgen davon leben. Dich zwingt keiner da reinzugehen. Du entscheidest es für dich selbst. Und dann gibt's noch biologische Faktoren wie, ja, okay, manchmal ist es halt irgendwie schwieriger, damit klarzukommen, wenn du ja emotional vielleicht vorbehaftet bist. Ja, okay, aber da arbeitet man mit drumrum. Da kann man schon mit fertig werden. Ich sehe da noch einen anderen Faktor, und zwar sind in der Statistik ja auch die ganzen Leute noch drin, die jetzt mal noch nicht in Rente gegangen sind, aber wo die Frau nie wirklich gearbeitet hat und immer nur so Teilzeit nebenbei gearbeitet hat, die machen auch die ganze Statistik halt kaputt. Ne? Ja. Wenn die noch so ein bisschen so ein paar Stunden Sekretärin spielen nebenbei bei ihm, ja, dann hat die eben deutlich weniger Lohn auf dem Zettel als er. Ne? Auch aus steuerlichen Gründen. Also einerseits belohnen sie das System sozusagen irgendwie steuerlich, andererseits beklagen sie sich aber drüber. Eine komplette berufliche Pause. Das gilt es zu ändern. Was wir dazu brauchen, ist mehr Flexibilität. Flexibilität, die es uns erleichtert, im Beruf zu bleiben, eben Vollzeit arbeiten zu können und nicht Teilzeit arbeiten zu müssen. Ja, das halte ich halt wirklich für seltenst, dass das so ist, dass sie das müssen. Der Regelfall wird da sicherlich sein, dass die Leute das wollen. Also, ja. Also ich hätte jetzt zumindest noch nie von irgendeinem Unternehmer gehört, so nach dem Motto, nee, ich möchte lieber zwei Leute anstellen, so beide in Teilzeit, anstatt einen, der das einfach komplett macht. Ja. Also. Ja. Neue Arbeitszeitmodelle, wie das, was wir gestern in unserem Antrag angeregt haben, eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes, das führt zu mehr Flexibilität. Die Digitalisierung eröffnet uns mit Homeoffice und mobilem Arbeiten mehr Freiraum für Pflege, für die Betreuung oder für die Weiterbildung. So kommt der Staat seiner Aufgabe nach, die Voraussetzungen zu schaffen, nicht mehr und nicht weniger. Voraussetzungen dafür, dass Männer und Frauen selbstbestimmt entscheiden können, wie sie familiäres und berufliches Leben partnerschaftlich angehen, ohne dass einer benachteiligt wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. Außerdem sollten wir Frauen noch stärker ermutigen, klassische Männerbranchen zu erobern, MINT-Fächer, Jobs, die eben einfach besser bezahlt sind. Aber ja. Das verstehe ich auch wieder nicht so richtig. Ich meine, das klingt immer so, als wäre das, als hätte das noch nie einer probiert. Dabei machen wir das seit Jahrzehnten. Irgendwie. Weißt du, das Schwierige an der Physik ist nicht, dass das Männer machen, okay? Das Schwierige an der Physik ist, dass es Physik ist und das ist irgendwie nicht so intuitiv, okay? Ich meine, so über Jahrtausende hinweg waren Leute voll begeistert von hier euklidischer Mathematik und so, war richtig cool. Und dann kamen all die Leute raus, die dann so gesagt haben, aber guck mal, irgendwie gibt's hier so eine Regel, die passt da nicht ganz und vielleicht könnte man das so und so betrachten und haben ihre eigene neue Denkweise entwickelt und eine neue Welt entwickelt, auf der wir jetzt so halt Wissenschaft betreiben können. Das funktioniert alles. Hat nichts damit zu tun, dass es Männer waren, die es entdeckt haben. Hat nichts damit zu tun. Das ist einfach nur so ein Ding von, wenn du es kannst, dann mach. So, das bringt auch nichts, dass man da Frauen hinsetzt. So, nein, das ändert nichts an der Welt. Aber gleichzeitig sollten wir auch versuchen, mehr Männer in vermeintlichen Frauenberufen zu bekommen. Das weiß ich auch nicht, was das jetzt unbedingt soll. Ich meine, ja, also in der Erziehung würde ich es mir eigentlich schon wünschen, aber da gibt es dann gleich wieder ganz andere Probleme. So nach dem Motto, hier, du willst mit Kindern irgendwie was machen, du bist ein Typ. Oh mein Gott, irgendwie so, was stimmt mit dir nicht? Hatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, der soll jetzt erstmal zuhören. Ich weiß, dass das eine Veränderung für uns... Oh Gott, wie dämlich sie dabei grinst, ey. Oh, nein. Gesellschaft bedeutet. Aber genau diese Veränderung... Das war mir beim letzten Mal schon aufgefallen, bei den Dingen aus dem Bundestag, was ihr hattet, dass die, ja, als diese von der AfD gesprochen hat, mit dem Yeti und so, da kam keine Zwischenfrage oder so von den Leuten, ne? Gab's ja nicht. Hast du bemängeln an den Aussagen oder so? Hätten sie nur mal jetzt nicht reingekriegt wahrscheinlich. Aber stattdessen haben sie ja, das hatten wir ja auch als Standbild, wie sie alle so getan haben, so als würden sie sich kaputt lachen. Ja, so genau. Das ist halt wirklich wie diese Tweets, so mein 6-jähriger Sohn hat was gesagt, so und alle haben geklatscht. Und es ist genau dasselbe, hat sich gerade abgespielt. So, da war gerade ein weißer Cis-Heteroman, der wollte gerade zwischenfragen und ich habe ihm gesagt, keine Zwischenfragen. Und alle haben geklatscht. Ja, gut, war so toll, da war so erstmal still. Ich denke mal, so schlimm ist die Frau Bauer hoffentlich nicht. Also ich kenne sie zwar nicht, aber. Ich hoffe mal, dass... Ja, aber diese Geste, weißt du, einfach nur aus so von wegen zickig sein und einfach mal sagen so, nö, keine Zwischenfragen jetzt, kann man auch irgendwie besser ausdrücken, weißt du, es muss nicht so kämpferisch sein, du kannst doch ganz einfach sagen, ja, Moment, erst irgendwie nach dem Beitrag, bitte. Ja, weißt du? Da brauchen wir jetzt nicht länger drüber reden als über die inhaltlichen Dinge. Die Menschen in den sozialen, erzieherischen und pflegerischen Berufen tragen große Verantwortung. Sie brauchen mehr Wertschätzung und auch eine bessere Vergütung. So schließen wir nämlich endlich diese Lohnlücke zwischen den verschiedenen Geschlechtern. Aber auch wieder die Frage. Es muss uns auch gelingen, mehr Frauen in Führungspositionen zu holen. Was meinst du? Die verbeamteten Lehrerinnen spielen doch in dieser Statistik keine Rolle. Das ist zum einen, außerdem verdienen wir schon ganz gut. Denn Frauen in leitenden Positionen sind erfolgreich. Und gemischte Teams, da brauchen Sie nicht lachen, weil wesentlich und nachweislich produktiver. Das ist doch im Interesse eines jeden Arbeitgebers. Wir als FDP... Das ist doch überhaupt nicht. Ich meine, das wird immer wieder behauptet. Aber wie wird das bewiesen? Wird dann der gleiche Arbeitsgang einmal mit einem gemischten Team, einmal mit einem reinen Männerteam und einmal mit einem reinen Frauenteam gemacht und dann geguckt, wer schneller fertig ist oder wessen Produkt besser ist? Wie willst du das denn nachweisen, Uschi? Generell ist jede pauschale Aussage, wie ein Team zusammengesetzt wird, da spielen die Individuen eine viel größere Rolle. Ich weise nochmal hin auf die Aussage von Jack Ma genau zu diesem Thema. Das fand ich sehr interessant. Er meinte, es gibt kein Unternehmen, was ohne Frauen erfolgreich sein kann. Aber er hat halt auch nicht spezifiziert, wo denn genau. So, ja, also es hat schon einen Kern der Wahrheit. Ja, eine Frau kann eine sehr gute Perspektive oder mehrere Frauen können eine sehr gute Perspektive in ein Team bringen. Genauso ist es aber auch bei einem Mann, der in ein reines Frauenteam kommt. Also, aber darum geht es hier ja nicht. Es geht hier ja nicht um reine Logik, sondern einfach nur um, ja, den Vorwurf, es gäbe keine diversen Teams und deswegen müssen alle Teams divers gemacht werden. Ich fand aber noch gut, was Sie jetzt gerade meinte, zwei Sätze vorher. Frauen in Führungspositionen sind erfolgreich. Ach was, echt? Das ist ja auch so. Frauen sind erfolgreich in der Führungsposition, aber es ist halt blöder. Ja, sicher. Wenn also, sie widerspricht sich teilweise selber. Sie hat ja vorhin beispielsweise gesagt, ja, die Unternehmen dürfen nicht stranguliert werden und sie müssen selber entscheiden. Und jetzt sagt sie den Unternehmen, ja, eure Teams müssen mehr divers sein. Ja. Sie müssen sich entscheiden. Die Unternehmer, dass sie durch faire und leistungsorientierte Bezahlung unabhängig vom Geschlecht ihrer Verantwortung nachkommen. Denn das ist eine soziale Innovation. Das wäre endlich mal wirkliche Gleichberechtigung. Und wir Frauen dürfen uns mit nicht weniger als dem zufrieden geben. Wir müssen selbstbewusst auftreten und verhandeln. Wir müssen zusammenhalten und uns gegenseitig stärken. Und wir dürfen diese Unterstützung auch von den Männern erwarten. Ja, eine starke Frau braucht einen starken Mann, der diese starke Frau nimmt und sie auf einen starken Platz setzt und ihr den Platz gibt, weil... Das ja ist Bullshit. Ja. Weißt du, ihr müsst uns Frauen ernst nehmen, aber bitte nicht zu ernst, weil sonst werden wir wirklich irgendwie gleich behandelt und das wollen wir nicht. Wir wollen immer schon irgendwie ein bisschen doch Frauen sein und unseren tollen Status behalten. Dankeschön. Das ist auch ja, vor allen Dingen auch wieder so dieser Doppelstandard. Ne? Also wenn sich irgendeiner hinstellen würde, das macht ja keiner, sich irgendwie hinstellen und sagen so, ja, wir Männer müssen zusammenhalten und das machen irgendwie, dass wir auch unseres kriegen irgendwie und so. Das macht doch kein Mensch. Aber stelle ich als Frau hin und dann, und alle, ja genau, mach das mal. Dafür sollten wir uns einsetzen, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Ja, nichts zu danken. Ja. Achso, jetzt ist es, das war's schon. Okay. Das war's, ja. Ich dachte, es geht jetzt noch eine Minute. Ich wollte zum Vorigen noch mal was sagen. Da ging es ja um die Scheidungsthematik. Ich habe es einfach verplant, vorhin zu sagen. Im Endeffekt wollte ich darauf hinweisen auf das Zusatzprotokoll Nummer 7 zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Da stehen verschiedene Sachen drin, unter anderem, dass alle Geschlechter in einer Ehe gleiche Rechte und Privilegien haben, explizit. Und diesen Zusatz zur Menschenrechtskonvention hat Deutschland zwar unterschrieben, aber nicht ratifiziert. So, ohne den Unterschied jetzt erklären zu wollen, also wir haben es noch nicht umgesetzt in deutsches Recht und das lässt seit 1984 auf sich warten, wollte ich nur mal sagen. Ja. Protokoll Nummer 7 zur Europäischen Menschenrechtskonvention, wer es nachschlagen will. Ja, hatte sonst noch jemand diese Debatte geguckt? Weil ich meine mich zu erinnern, dass da glaube ich noch von der CDU irgendwie eine Rede war, die ganz interessant war, aber ich weiß nicht mehr genau. Aber wenn das sonst keiner geguckt hat, dann gehe ich jetzt mal lieber zum nächsten, bevor wir uns jetzt hier noch was Langweiliges anschauen. Ich habe das geguckt, aber ich wusste es nicht mehr so genau. Also Ja gut, dann springen wir mal weiter. Ist ja kein Sonderstream heute. Ja, das ist das neue Deutschland und unter der Rubrik Das kann weg, schreibt Leo Fischer, der ehemalige Titanic-Chefredakteur, heute über Bayern. Also Bayern kann weg. Weiß nicht, wie das dann mit der Wirtschaftsleistung von Deutschlands aussieht und so, aber weg kann es auf jeden Fall. Und zwar kann das weg, weil praktisch die CSU ja schon die AfD ist. Ne? Also die fordern ja die gleichen Sachen wie die AfD. Der amüsante Hinterwäldler Seehofer, dem man einfach nichts übel nehmen kann, zimmert an einer Allianz rechtskonservativer Regierungen und umschmeichelt Europas Erdogan Viktor Orban. Also so diese, es wird einem ja immer Polarisierung vorgeworfen und von der linken Seite, wenn man irgendwie zum Beispiel die Einwanderungspolitik kritisiert. Aber Europas Erdogan Viktor Orban, wo führt der jetzt genau Angriffskriege gegen sein Nachbarland? Wo laufen in Ungarn auch schon irgendwelche Leute durch die Gegend und verhauen die im Ramadan irgendwie zur falschen Zeit essen oder so? Der lustige Trachtenjockel mit dem Herzen aus Gold arbeitet an einem Masterplan für Abschiebung. Ja, den bräuchten wir vielleicht auch mal. Weil wir haben einen Haufen Leute hier im Land, die eigentlich schon lange abgeschoben hätten werden müssen. Und wir hatten gerade in Bayern auch wieder einen Fall, wo sich die Bewohner von so einem Flüchtlingsheim mit der Polizei eine kleine Schlacht geliefert haben, weil die da jemanden zur Abschiebung rausholen wollten. Also ja, ich... Und natürlich setzt dann noch die Skandale der katholischen Kirche, hier in dem Fall die Regensburger Domspatzen, gegen Scharia und Islamismus, so nach dem Motto, wir waren alle dafür, dass Priesterkinder befummeln dürfen und jetzt regen wir uns darüber auf, dass es Ehen mit Minderjährigen gibt. Also das ist so ein perfider... Das ist so ein perfider Scheißdreck, den er hier schreibt. Und der Schlusssatz ist dann... Hier nicht nur deswegen ist die Beißhemmung gegenüber der CSU unangebracht, mit der CSU sitzt die AfD bereits in der Regierung. Also es wird jetzt doch ausgeweitet, nicht nur die AfD sind alle Nazis, sondern auch alle, die auch nur einen Millimeter links vom neuen Deutschland stehen, das, wie die Älteren unter uns noch wissen, mal das Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands war. Also Beißhemmung, ja? Wollen die da jetzt hier irgendwie auf Maulkorb anspielen, auf Kampfhunde? Oder was soll das bedeuten? Nee, die Beißhemmung ist halt, dass man die AfD so böse kritisiert, aber der CSU das alles durchgehen lässt praktisch, ja. Was absoluter Blödsinn ist auch, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Die CSU ist schon immer Feindbild mit Nummer 1 gewesen, schon lange vor der AfD und hat nichts in der Vehemenz an der Kritik verloren, was ich dauernd von irgendwelchen Leuten höre, weil Bayern sind ja sowieso alle Nazis. Es gibt viele Leute, die das tatsächlich glauben. Ja, also ich weiß auch nicht warum. Gut, die CSU ist halt für Deutschland eine etwas sehr seltsame Partei. Es ist ja sowas wie die Große Koalition als Partei. Aber nur noch mal eine Nummer größer. Aber das ist jetzt mal meine persönliche Meinung. Und das ist halt nicht nachvollziehbar für viele andere Leute. Und also ich höre schon immer Kritik. CSU ist ganz schlimm. Und auch nach der AfD ist die CSU noch genauso schlimm. Und also das ist nichts Neues. Dass da irgendeine Beißhemmung geben würde, wie der es formuliert, ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Und wir wissen doch auch genau, warum der Seehofer im Moment als Tiger springt. Und wir wissen auch, dass er nach der Bayernwahl als Bettvorleger landen wird. Da machen wir uns doch mal keine Illusionen. Dass Merkel den wieder zurechtstutzt, sobald die Bayernwahl rum ist, ist so sicher wie das Amen in der Pfarrkirche zu Altötting. Also ich meine natürlich im Umgang, im parlamentarischen Umgang im Bundestag werden die Leute von der CSU schon besser behandelt als die Leute von der AfD. Das schon. Vielleicht meint der Autor das damit. Ich weiß jetzt nicht, wen er überhaupt konkret, wer ist denn das Zielpublikum von diesem Artikel? Schreibt er für Politiker oder für das Volk oder für wen? Neues Deutschland, dann schreibt er für Berliner, nehme ich an. Ja, wahrscheinlich. Für seine eigene Klientel. Dass wir mal wieder lesen können, dass sie recht haben. Aber wenn es darum ginge, ob ich jetzt nach Berlin oder nach Bayern ziehen würde, dann wüsste ich aber, wohin ich ziehe, ganz ehrlich. Da wäre auch der Seehofer kein Gegenargument. Ach, ich glaube, ich würde trotzdem lieber nach Berlin ziehen. Aber ich glaube, der Don Alfonso hat auch mal sowas geschrieben, wie dass die AfD in Bayern nicht so gut ankommt, weil sie sind mit der CSU schon ganz gut versorgt oder so. In der Art. Ja, aber in letzter Zeit hat er eher geschrieben, dass die CSU ganz schön auf den Arsch kriegen wird, weil sie halt zu doof ist, diesen Heimvorteil auszunutzen. Ja, genau. Mhm. Ja, die lassen sich einfach auch zu sehr an den anderen Parteien messen, weil wie gesagt, die CSU ist einfach was ganz anderes als alle anderen Parteien an allen anderen Bundesländern und deswegen kann man die nicht mit dem gleichen Maß messen, meiner Meinung nach. Aber sie benehmen sich ja so teilweise, als ob sie sich so benehmen müssten wie andere Parteien. Ja, sie haben aber auch ein bisschen mehr Gewicht halt einfach, ne, als andere Parteien in anderen Ländern. Ja, aber ich meine, die SPD in Bayern ist ja auch nicht wie die SPD im Rest von Deutschland. Genau, die CSU ist einfach viel stärker, weil sie auch regional verankert ist, ne. Ich habe ja auch schon vor der Wahl gesagt, warum macht die CSU nicht endlich Nägel mit Köpfen und sagt, wisst ihr was, wir steigen aus dieser Kooperation aus. Und Merkel muss dann halt mal sehen, wo sie sich ihre Mehrheit herholt und muss uns auch entgegenkommen. Hm, naja. So, Uber Exec. White men need to make noise about diversity. Also dafür oder dagegen? Dafür wahrscheinlich. Ne? Ja, also es geht darum, dass bei Uber nicht genug Schwarze sind und zu viele Weiße sind und man braucht schwarze Frauen besonders. Und das sagt ausgerechnet die, soweit ich verstanden habe, die CEO von Uber, die eine schwarze Frau ist, ja. Die sagt so im Interview, ja, hier, ich bin's irgendwie satt, dass hier die ganze Zeit nur quasi so die Minderheiten sich so beschweren, ja. Und nö, hier, ihr Weißen, ihr habt auch mal irgendwie Platz zu machen. Geht weg, so, los, macht mal. Ihr habt das zu machen, ihr müsst euch aufopfern. Los jetzt, mach. So, genau das ist halt der Punkt, ja. Und es ist echt, echt dämlich. So, du hast eine Firma, die funktioniert und was machst du? Du fängst einfach an, die Komponenten dieser Firma auszuwechseln durch welche, die einfach anders gefärbt sind. Das ist wie, wenn du ein fertiges Auto siehst und du sagst, okay, in dem Moment, das Lenkrad sollte aber eigentlich irgendwie weiß sein, so, und nicht schwarz, so, und deswegen reißt es einfach raus und dann versuchst ein zweites Lenkrad einfach an die Stelle anzubauen, so passt schon, einfach austauschen, so. Nee, das geht so nicht. Du musst es schon, wenn, dann diese Teile drin behalten und nicht einfach ausreißen, weil es dir nicht passt, wie es aussieht. So, was soll das denn? Ja, es geht halt einfach darum, dass weiße Menschen, besonders Männer, ja, sich halt dahin orientieren müssen, jetzt mal Platz zu machen, weil das steht den Leuten halt so zu, weil sie nicht weiß sind. Und vor allem Platz machen. In dem Fall, sollen sie jetzt Fahrer werden oder sollen sie nicht Fahrer werden? Ja, das ist, nee, es geht ja um die Offices, wie der Satz hier sagt. Also genau. Ich möchte, dass weiße Männer sich im Büro umsehen und sagen, oh, schau mal, hier gibt es aber viele weiße Männer, lass uns das verändern. Also ja. Die sollen also die Knifte nehmen, sie sich an die Schläfe halten und abdrücken. Ja. Genau, ja, das ist halt einfach so. Vielleicht können sie ein bisschen Schuhcreme ins Gesicht schmieren, vielleicht dann ist es nicht mehr so weiß halt. Vor allem, wenn man sich das Video anschaut, ist diese Frau einfach so... So dämlich, ey, ihre Frisur und ihre Art, einfach das alles rüberzubringen, ist viel zu dick aufgetragen. Aber das, was sie damit ausdrückt, ist echt noch viel, viel schlimmer, unabhängig vom Ton. Es ist ja richtig, dass sie Bozoma heißt. Wer weiß, was Bozo heißt, findet das vielleicht auch lustig. Was ich auch sehr lustig finde, ist, dass die Frau St. John extra eingestellt worden ist, weil vorher irgendjemand gesagt hat, boah, Uber ist aber so weiß. Und jetzt stellt sie sich dahin und macht ihre Aufgabe perfekt, indem sie weiter rumkrakeelt. Also ich weiß nicht, ob es ganz konkret darum ging, aber es gab bei Uber eine Kontroverse, da ging es auch wieder um Männer und Frauen, dass Männer zu viel bezahlt wurden, weil Männer auch in gefährlichere Gebiete fahren, wo Frauen nicht unbedingt gerne hinfahren, um Leute abzuholen. Und nachts und am Wochenende etc. Ja, da wird auch bestimmt weiter was kommen. Aber Uber ist ja generell, also das ich nutze Uber ja selber nicht. Ich habe ein paar Freunde, die Uber nutzen und ich habe die auch schon öfters mal gefragt, wie das so ist im Vergleich zu Taxi hier in Deutschland. Und was die mir halt sagen ist, es ist sehr cool, weil du siehst, wer dein Fahrer ist. Und du kannst auch den Fahrer halt quasi, du kannst dir aussuchen, ob du den Fahrer haben willst oder nicht. So. Und natürlich gibt es da dann vielleicht, je nachdem, was für ein Profilbild du da angegeben hast, Leute, die dich anhand von diesem Profilbild auswählen oder nicht. Ich drück's mal vorsichtig aus. Okay, also ich kann das mich noch erinnern. Ich mir vorstellen, also das, aber das ist ja auch wirklich, ich meine, das ist eine ganz natürliche Sache und da kann man natürlich nicht mit solchen Maßnahmen gegen vorgehen. Ja, also ich kann mich noch erinnern, Sinwa, wo ihr gerade schon kurz drauf angesprochen habt mit Männern und Frauen bei Uber, und das war halt so, dass zum einen die Männer die besseren Strecken auch ausgesucht haben in diesem, was sie da erforscht hatten, und dann war es aber so, dass die Frauen das meiste Trinkgeld gekriegt haben. Das war in dieser Studie irgendwie drin. Mhm. Das ist halt wirklich so, du stellst diese Leute ein, du gehst ihrer Ideologie nach und es ist nie genug. Es ist einfach wirklich nie genug. Das war von Mars, glaube ich. Mars, bitte kommen. Es geht um einen Artikel mit der Überschrift: Wo ist nur der Migrationshintergrund geblieben? Wir erinnern uns alle an Aydan Özugus, unsere Integrationsbeauftragte der letzten Legislaturperiode. Manche mit Freuden, manche eher mit Kopfschmerzen. Aber der Platz musste ja neu besetzt werden und es war auch schon eine sehr passende Kandidatin gefunden worden. Ich muss gerade nochmal schauen, wie sie hieß. Und zwar hieß sie Düsenteckern. Eine mehrfach ausgezeichnete Autorin und Journalistin aus Hannover, mit Vorfahren aus der Türkei. Super, hat ein CDU-Parteibuch, ist auch schon im Fernsehen gewesen und da gut angekommen. Das Problem ist, sie ist keine Muslimin, sondern kurdisch-jesidischer Abstammung. Und ganz komisch, die ist dann irgendwie verschwunden. Die ist dann nicht Integrationsbeauftragte geworden. Und es gibt halt irgendwie zwei Theorien. Ja? Die eine ist, dass die Frau Merkel irgendwie zu viel Druck von der Frauenunion hatte und da jemanden von da halt mit deutschem Hintergrund nehmen musste. Und die andere ist, dass die Islamverbände gesagt haben, das hätten wir aber ungern, dass da so eine, die dann vielleicht auch kritisch gegenüber dem Islam und so, ja, und wie der Autor so schön sagt, wie immer es tatsächlich gewesen ist, auch die neue deutsche Vielfalt kennt augenscheinlich Grenzen. Ich finde das schon eine bittere Sache, dass so jemand, der so gut dafür geeignet wäre, dann nicht auf diesen Posten kommt. Also willst du mir sagen, dass eine Ideologie, die dir vorschreibt, dass du bestimmte Leute einfach zu akzeptieren hast, auch dann entscheidet und sagt, nö, Moment, das sind die falschen Leute, obwohl es die richtigen sind? Cool. Hätte ich nicht gedacht. Ja, finde ich Junge, irgendwie Junge. Komisch. Ja, und da sagt man mir ja, Rassismus ist ja nicht echt, wenn man das so gegen Weiße macht. Ne? Ja, es ist auch nicht echt, wenn man das gegen die macht, die ideologisch dir nicht in den Kram passen. Ist okay, stimmt ja schon. Keine Ahnung. In einer Klasse von 25 Kindern muss man 21 integrieren. Ja. Da hat eine Lehrerin aus Wien sich gewagt, mal Tacheles zu reden und hat halt genau diesen Satz gesagt, dass sie von 25 Kindern 21 integrieren muss, dass diese Kinder, dass ihnen zum Beispiel ihre Religion wichtiger ist als die Schule. Nein. Aber Religionsfreiheit, Leute, ist doch die wichtigste Freiheit von allen. Ja, genau. So irgendwie Holocaust-Leugnung so ist ein Verbrechen hier in Deutschland, aber man weiß halt echt nicht, was man machen soll, wenn irgendwie Kinder in der Vorschule sind und dann den Holocaust leugnen und Juden mit Schweinen gleichsetzen und dann die Lehrer einfach aufgeschmissen sind, weil zu wem können sie da was sagen? Und ach, also man sieht ja, woher das Problem halt kommt, okay, man weiß, dass es aus der Religion kommt, weil die Leute es einem offen sagen und es kommt aus der Religion. Aber nee, das Islam hat nichts mit dem Islam zu tun, weißt du? Die Lehrerin erzählt von schwierigen Bedingungen, die Schüler zu unterrichten. Musik und Tanz würden aus religiösen Motiven abgelehnt werden. Streit untereinander sei immer öfter religiös motiviert. Weißt du, wenn die Ideologie, auf dessen Freiheit du deine Handlungen stützt, also sagst so hier, okay, Religionsfreiheit für mich ist Islam, so, sei das mal dahingestellt. Dann ist aber die Frage, okay, gut, Freiheit, die dich halt so weit einschränkt, dass du nicht einmal normalem Schulunterricht teilnehmen kannst, ist schon irgendwie eher eine Einschränkung und keine Freiheit. Also so, das ist halt irgendwie dann so ein eigenes, separates Ding und das ist nicht gerade freiheitlich. Ich glaube, der Unterschied zwischen ihrer Welt zu Hause und unserer Welt ist so groß, dass sie das gar nicht mehr auf die Reihe kriegen. Die Scharia ist für viele meiner Schüler sicherlich höher stehend. Das ist schon das Wichtigste, ein guter Muslim zu sein. Ja, das ist Integration, klar. Meine Damen und Herren. Also alle Kulturen sind gleich, keine Kulturen sind besser oder schlechter. Es ist alles okay, kein Grund zur Sorge. Hol dir einfach mehr Leute rein, die nicht so irgendwie wollen, integriert zu werden in diesem Alter. Ich meine, hoffentlich irgendwann später werden sie da mal ein bisschen schlauer draus, so durch die Schule halt, so durch Bildung. Aber auch das ist sehr anzuzweifeln, weil nee, die Eltern haben da viel zu viel Einfluss drüber. Das ist ziemlich krass. Und selbst wenn du dann dich deiner Religion im Islam halt absprichst und sagst so, ich trete aus, ja, dann bist du für deine Eltern gestorben, für deine Geschwister gestorben, für deine gesellschaftliche Gruppe bist du gestorben. Und ja, so, bitteschön. Das ist halt echt traurig. Ich frage mich, ob man den nicht ein bisschen auch mit dem Gewissen kommen kann, also dass man den, ja, wie soll man denn sagen, so nach dem Motto fragt, wenn es jetzt wirklich um Verhalten geht, was würde denn euer Allah dazu sagen, wenn du dich hier so verhältst? Ja, würde er das wirklich gut finden oder so? Also irgendwie. Ja, würde er. Ist das wirklich nur eine Lehrerin, die ein Problem hat? So frage ich mich gerade, ne? Nee, es gibt halt, ich meine, das ist halt das Klima, das bei uns herrscht, dass viele Leute. Genau, und sie haben da ja viele Leute ein Problem mit, in der Summe. Nur, ich meine, das ist ja auch das so ein bisschen die Frage, oder? Kann man dir das nicht fragen, ob das Allah wirklich gutieren würde oder so ein Verhalten? Das ist, also du könntest das schon machen und versuchen und Kinder würden da wahrscheinlich auch ganz gut drauf ansprechen, würde ich mal so vermuten. Das Problem ist einfach nur, dass Islam halt durch Prügel einfach reingeschlagen wird in dich, wenn es darum geht, dass du das mal zu akzeptieren hast. Ja? Ja, also du stell dir einfach vor, du kommst dann nach Hause und deine Eltern fragen dich was und du fängst dann an, oh mein Gott, irgendwie Gegenrede zu betreiben. In einer Familie, bei der es geht, weißt du was, hier der Vater sagt, wo es lang geht, die Mutter ist still in der Küche und darf nichts sagen und so. Und das Kind hat einfach mal, besonders wenn es ein Junge ist, hat es einfach auf den Vater zu hören und kann nichts selbst machen. Und alle anderen sind Ungläubige, also hör nicht auf sie. Das ist traurig. Naja. Ja, Zuckerbrot und Peitsche ist wohl das Erziehungsmodell da, hoffe ich, ja. Ja, naja. Polizist darf Kollegin den Handschlag nicht verweigern. Ein Polizist aus Rheinland-Pfalz wollte seiner Kollegin nicht die Hand geben und handelte sich ein Disziplinarverfahren ein. Nun musste er eine schriftliche Erklärung abgeben. Christ, der war bestimmt Buddhist. Ich habe das eingereicht, normalerweise ist das doch ein Zeichen irgendwie oder beziehungsweise ein Merkmal von den Moslems oder was, dass sie keine Hand schütteln, ne? Schon gar nicht Frauen. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei dem Polizist so war. Aber ich wollte das einfach nur mal irgendwie zum Gespräch gestellt haben, weil ich kenne auch jemanden, der schüttelt nicht gerne Hände. Und ich frage mich, ob das wirklich so ein Problem ist. Ne? Also vielen Leuten ist das irgendwie scheinbar unheimlich wichtig. Und aber erst recht irgendwie nicht abgelehnt zu werden, wenn man die Hand schütteln zum Schütteln anbietet oder so. Aber in Zeiten von Autisten und sowas muss man das vielleicht irgendwie einfach hinnehmen, oder? Ja, naja, ich weiß nicht, also es kommt halt auf den Grund an, würde ich sagen. Ja, sag ich mal, wenn es jetzt ein Autist ist oder sowas, ne, zum Beispiel. Ja, aber ich denke mal halt, sowas steht für mich höher, als das aus religiösen Gründen nicht zu tun. Und in dem Fall waren es wohl eher religiöse Gründe. Okay, eine Bewertung ist stimmt, habe ich da nicht sozusagen vorgenommen, ja. Und er hat halt stattdessen irgendwie die Hand aufs Herz gelegt, halt diesen muslimischen Gruß und hat gesagt, das reicht. Mhm. Ja, das ist halt wieder so eine Integrationsfrage, weil zu wie viel Integration darf man Leute zwingen? Ich finde das schon okay, wenn du in einem in der Exekutive einen Job hast, dass du dann auch klar daraufhin festgelegt wirst, halt das Grundgesetz und unsere Gepflogenheiten als wichtiger anzusehen, als irgendeine Religion, die du mitgebracht hast und die dir irgendwelche Geschlechterunterschiede suggeriert, die bei uns eigentlich nicht existieren. Ja, absolut, auf jeden Fall. Es sei denn, man macht sich irgendwie was kaputt damit. Also die Frage ist jetzt, wenn man sich jetzt, tatsächlich reihenweise gute Leute damit versauen würde, jetzt als Beispiel halt, ja, dann sollte man halt überlegen, ob man das mit dem Handelsständisch und dann noch aufrechterhält, ob einem das wichtig genug ist. Ja, aber kann ich denn von guten Leuten ausgehen, die, wenn die nicht in der Lage sind, über den Schatten ihrer Religion zu springen? Ja, gute Frage. Und ich meine, er ist ja nicht rausgeflogen. Er hat eine Geldbuße bekommen, er hat ein Disziplinarverfahren bekommen und er musste unterschreiben, das nicht nochmal zu machen, weil sonst ist Rauswurf angesagt. Das finde ich eigentlich noch eine recht faire Behandlung. Also, wie gesagt, man muss ja nicht Polizist sein. Ne? Das meine ich. Na gut, das auch, ne? Ja. Also, ich kann mir diese Situation auch. Wie ist diese Situation passiert? Der Typ wird befördert und die ihn befördert, will ihm die Hand geben und er sagt nee. Also auf jeden Fall nochmal speziell, ja. Das ist auch so ein Ding, wo ich denke, ja, ist das jetzt... Also er ist nochmal, bei der Beförderungszeremonie, wo er befördert wurde. Wie kann das überhaupt zustande kommen? Das frage ich mich. Jetzt mal ganz abseits... sehr komisch. Bei der Polizei mit Knöllchen schreiben. Viele Knöllchen, viele Sternchen auf der Schulter. Und ich stelle mir das einfach auch komisch vor, ja, da auf der Bühne, ne, dann schüttelt man ja nicht nur eine Hand. Ich meine, wie passiert sowas? Naja. Ja. Dass er überhaupt die Geistesgegenwärtigkeit in dem Moment hatte, um zu merken, ah, das ist eine Frau, mache ich nicht. Also wie gesagt, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Ganz seltsam. Ah ja, hier, das ist dieser Gerichtsprozess in Wuppertal, ne? Ja. Oh. Da gab es irgendwie eine Messerstecherei auf dem Parkplatz eines Saunaclubs und jetzt gibt es dazu den Gerichtsprozess. Und ja, das, was hier, ich möchte es eigentlich fast gar nicht vorlesen, ja. Zumindest den zweiten Teil nicht, den die Angeklagten... Es ist nicht zitierfähig. Ich habe den eingereicht, ich habe es mir jetzt erst gemerkt, dass es meiner war. Es ist nicht zitierfähig, was hier gesagt wird, aber bitte erzähl weiter. Ja, aber ich finde schon allein den Richter, die Angeklagten randalierten und beschimpften den Richter mit, sie sind ein Nazi. Da finde ich, sollte dann gleich noch ein, zwei Jahre draufkommen. Oder halt zumindest eine weitere Anklage wegen Missachtung des Gerichts oder so. Keine Ahnung, ob es das in Deutschland gibt. Ja, vor allem für was für ein Urteil, ne? Weil wo er die Nazis verurteilt hat, da ist er dann ein Nazi. Was ist das denn für eine komische Logik? Ja, aber das ist halt dieses Totschlagargument, was oft von Leuten kommt, die halt zum Beispiel, ich glaube, hier waren es ein, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, türkischer Hintergrund und noch irgendwas anderes. Okay. Da kommt ja oft gleich als allererstes, wenn du sagst, hier, sie haben die Mülltonnen nicht rausgestellt, du Nazi. Ja, du Müllnazi. Also das ist auch so dieses, ich kann es nicht mehr hören einfach. Ich kann es nicht mehr hören. Und dem blutenden Opfer weitere 27 Stiche zugefügt. Ich meine, da ist doch alles klar, oder? Da muss man eigentlich fast das... Ja gut, also der Bruder, also der hat einmal gestochen, der Bruder hat 27 Mal gestochen. Ich meine, das ist natürlich total krass. Aber ich meine, das ist ja nicht alles. Es kamen noch ein paar andere Sachen dazu. Einerseits auf Tatseite, andererseits bei der Prozessseite waren die nicht nur... Also im Artikel steht, dass die einen Gerichtsdiener mit einem Pfosten gehauen haben. Also das kann ich mir nur sehr tumultartig vorstellen. Ja, wieder im Gerichtsprozess, ich meine, Gerichtsprozess in Deutschland, nicht in Amerika, dass da einer aufspringt, sich einen Pfosten nimmt und damit einen Gerichtsdiener über den Schädel haut. Also wie kann sowas passieren? Unglaublich. Oder Besucher im Saal, die brüllen Allahu Akbar, ich hätte den umgebracht. Die Sache mit dem Pfosten, da könnte man schon von einem Hasspfosting reden, oder? Okay, ich schalte mich stumm. Lösch dich, Opex, lösch dich. Kanalzerstörung. Die Vorfälle werden wahrscheinlich neue Strafverfahren zur Folge haben. Da bin ich aber froh. Was heißt hier wahrscheinlich? Das müsste alles ganz krass, also auf jeden Fall mit hundertprozentiger Sicherheit neue Strafverfahren zur Folge haben. Wenn ich da sowas sagen kann wie, das waren so Farbige, also ich bin selber Ausländer, aber sie wissen, was ich meine. Also der hat sich total daneben genommen. Und nochmal Korrektur, es war kein Pfosten, sondern eine Pforte. Also wahrscheinlich haben die einfach die Pforte zugehauen oder den da drin eingeklemmt oder irgendwas. Also ich weiß es auch nicht, was es genau war, aber das ist, ich meine, wenn man vor Gericht ist, ja, ich meine, man kann eher gegen das System sein oder was auch immer, aber das war ja anscheinend hier nicht mal der Fall. Ja, und also ich verstehe einfach nicht, wie man sich so benehmen kann, weil wenn man in so einer Situation ist, man weiß doch selber, wenn man in so einer Situation ist, alle Augen sind auf einem, da hat man so eine gewisse Ehrfurcht. Ich meine, dass man wirklich so nihilistisch agieren kann und einfach total ausrastet. Ich finde sowas echt traurig. Ja, aber ich meine, das passt ja zu dem Bild, was wir jetzt immer öfter haben, dass Leute angegriffen werden, wenn sie irgendwie als Polizisten jemanden festnehmen wollen oder als Rettungssanitäter jemanden irgendwie behandeln wollen oder. Ja. Also passt ja, es gibt keinen, das ist ja mangelnder Respekt, das ist die schlimmste Krankheit, die unsere Gesellschaft im Moment hat. Ach ja, und das hier, ja. Das werden ja die meisten auch schon mitgekriegt haben, auch wenn unsere größeren Medien länger gebraucht haben, darüber zu berichten und einige noch gar nicht berichtet haben, dass es im englischen Telford so eine ähnliche Geschichte gab wie gibt wie in Rotherham, dass gezielt junge Mädchen aus sozial schlechten Verhältnissen, also weiße junge Mädchen aus sozial schlechten Verhältnissen, angeworben werden, indem sich irgendwelche Sunny Boys aus der pakistanischen Gemeinschaft so hinstellen, als würden sie eine Beziehung mit denen anfangen und dann werden sie voll mit Drogen gestopft, werden geschlagen und rumgereicht zu Vergewaltigungen. Und das seit den 80er Jahren, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, also seit den 80er Jahren läuft das da wahrscheinlich. Wie viele Täter sollen denn da beteiligt sein? 200 Täter ungefähr. 100. Ja, und 7 davon sind dann doch irgendwann im Laufe, ich glaube 2006 oder 2007, hat man mal 7 Stück verurteilt, aber das ist einfach weitergelaufen. Und so richtig zynisch finde ich, dass halt die Behörden haben sich halt den einfachen Weg genommen und haben gesagt, das war alles einvernehmlich, das sind halt Prostituierte, nicht? 11-Jährige, 14-Jährige, 16-Jährige Prostituierte, als wenn das nicht schon Grund genug wäre, da einzugreifen. Oh nö, das ignorieren wir einfach mal. Eines der Opfer hat versucht irgendwie, oder hat damit gedroht, an die Öffentlichkeit zu gehen. Der haben sie das Haus angezündet. Darin sind sie, ihre jüngere Schwester und ihre Mutter gestorben. Ein anderes Mädchen ist an einer Überdosis gestorben. Und es wird einfach die Fresse gehalten. Also das sind die bekannten Fälle, die nachvollziehbar sind. Also wir reden über 1000 bekannte Fälle, die nachvollziehbar sind ungefähr. Ja, die Zahl ist inzwischen... Das sind auch nur wirklich, also da gibt es sehr viele Sachen, die sehr schlimm gelaufen sind. Und das ist einfach eine absolute Tragödie. Und ja, es wird nicht ordentlich drüber berichtet. Ich möchte mal was Grundsätzliches zu England sagen. Ja? Oder gehen wir es mal andersrum. Es gab ja mal vor ein paar Jahren einen Fall Dutroux in Belgien. Und seitdem haben die Belgier immer dieses Fett weg gehabt, so, ja, Belgien, der hat bestimmt ein Kind im Kofferraum. Und solche Witze gab es halt lange. So, wenn wir uns jetzt mal England angucken. Du hast ja vorhin schon einen Fall genannt, aber davor gab es ja auch noch den Fall Rochdale, wo genau das Gleiche passiert ist. Und dann, davor, gab es ja auch noch einen Fall, und da ging es um Politiker, Leute von der BBC, berühmte Künstler in England, sehr, sehr viele Leute, die da impliziert wurden. Nicht alle haben da Konsequenzen von getragen. Ich sag nur, der Jimmy Savile-Skandal. Das könnt ihr einfach mal googeln, wenn ihr euch ein bisschen schocken wollt. Ja, vor allem, weil man davon hier in Deutschland ja nicht so viel mitbekommen hat, außer vielleicht ein paar Meldungen. Aber da geht es auch, also England hat generell ein Problem damit. Und das hat nicht nur was mit, in Anführungszeichen, Asiaten zu tun oder Pakistaner, wie es hauptsächlich wohl der Fall ist, wenn solche Sachen damit zukommen, sondern es gibt einfach auch, ja, es gibt einfach eine sehr aktive Szene in England, anders kann man es nicht sagen. Ja, und die haben solche Fälle. Das ist jetzt der dritte Fall, der ein ähnliches Muster hat, wie gesagt. Ja. Rochdale, Rotherham und jetzt hier. die bekannt sind. Ja, und es geht halt auch immer darum, dass einerseits die Behörden weggeguckt haben, weil es politisch nicht korrekt war. Aber ich meine, machen wir uns nichts vor, teilweise, wenn du solche Sachen über Jahrzehnte hast, ja, und damit so viel Geld verdienst, dann tust du auch deine eigenen Personen in gewisse Positionen über die Jahre, die dann halt vielleicht darauf achten sollten, dass sowas nicht passiert. Das ist jetzt natürlich Spekulation von mir, aber da kann ja jeder mal drüber nachdenken, wie toll das im Moment in England läuft. Naja, aber jetzt nur auf England das zu einzuschränken. Wir hatten ja hier auch den Herrn Fritzl, wir hatten den Herrn Priklopil oder diese Geschichte mit der Mutter, die ihr Kind, was wir vorhin schon mal hatten. Also das scheint überall eine Seuche zu sein und es wird überall. Es ist generell überall eine Seuche und ich will nicht sagen, dass sowas in Deutschland nicht passiert. Da sollte viel mehr drauf geachtet werden. Ja, das wird einfach viel zu oft einfach. Ja, ich weiß nicht, ob es ein zu ekelhaftes Thema für die Leute ist, aber die Leute beschäftigen sich nicht gern damit. Und die sind auch wieder froh, wenn es wieder aus den Nachrichten ist. Ja, das ist nicht toll, wenn man irgendwie vorm Fernseher sitzt und was isst, ja, und dann kommt wieder irgendwas über irgendwelche Kinderring-Skandale. Das will man nicht hören. Ja, den Eindruck habe ich immer. Es widert mich an. Ja, und was ich halt richtig ätzend finde, das ist auch glücklicherweise in der britischen Presse in den letzten Tagen ein bisschen thematisiert worden, dass es halt immer die Schwächsten trifft, dass es sozial schwache Mädels trifft, die halt dann auch vielen egal sind. Wenn das hier irgendwelche an irgendeinem Elite-Internat passieren würde oder so, dann wäre das Geschrei wahrscheinlich groß. Aber da ist ja dann viele auch, ja, die haben sich mit denen eingelassen, selber schuld oder White Trash oder irgend sowas. Und das kotzt mich auch richtig an. Weil jedes Kind, dem sowas passiert, dem muss natürlich gleich geholfen werden. Und es ist scheißegal, aus welcher Schicht das Kind stammt oder irgendwas. Und es ist auch scheißegal, ob derjenige, der sie missbraucht, ein Brite ist, dessen Wurzeln bis zu Willem dem Eroberer reichen, oder ein Pakistani, denen gehört allen mit aller Macht des Gesetzes auf die Fresse gehauen. Genau, aber ich möchte nochmal sagen, England hat da generell ein Problem damit. Die hatten auch Skandale mit irgendwelchen Waisenhäusern. Ja, und es ist einfach ein riesiges Thema generell in England. Und da poppt immer mal wieder was hoch, von dem man sehen kann, wenn es da so ist und wenn es da so weit fortgeschritten ist und so im System verankert ist, dann kann es nicht nur da so sein. In dieser einen Stadt, an diesem einen Ort ist es so. Nein, es ist generell leider in England ein Problem. Und ich sage explizit England. England, nicht Großbritannien. Ja, ich wollte hier nochmal die Suche wiederholen. Ich hatte das ja am Montag oder Dienstag, ich weiß gar nicht mehr, hatte ich das ja schon mal so ein Screenshot gepostet. Da gab es dann ja sofort irgendwie von ein paar Leuten von wegen, mittlerweile steht da aber was oder so. Deswegen wollte ich das am Wochenende jetzt hier nochmal wiederholen. Also das ist übrigens ein guter Trick für die Leute, die das noch nicht kennen. Man kann bei Google explizit auf einer bestimmten Seite suchen, indem man halt eben, so wie ich das da gerade gemacht habe, halt Zeit, Doppelpunkt, dann die Adresse schreibt. Und dann sieht man hier halt eben, dass beim Spiegel nichts steht bis heute. Journalismus-Tricks mit Chris, so. So, Tagesschau ist auch nichts. Aber es gibt auf Spiegel einen Bericht über Telford vom Januar 2018. Da geht es um Zierhühner auf der Geflügelschau. Also das stimmt nicht, deine Suche da. Ja, meine Suche beschränkt sich ja auch auf den letzten Monat, wie man hier sehen kann. Ach so, okay. Nein, das sind Fake News. Was ist mit der Bild? Die Bild hat berichtet. Die Bild, es waren, als ich das erste Mal was davon mitgekriegt habe, hat die Bild dazu was geschrieben. Ja, Telekom hatte was, T-Online oder wie das heißt. Die Junge Freiheit hatte was und noch irgendwas, was mir gerade nicht einfällt. Also es gab vier Berichte dazu, aber keine Tagesschau, kein Heute, kein Spiegel. Ja, bei Welt.de gibt es mittlerweile auch was, genau. Das war am Montag oder Dienstag, wo ich es gemacht hatte, auch noch nicht der Fall, aber es ist natürlich vollkommen in Ordnung. Also die Leute müssen ja nicht immer sofort darauf aufspringen, aber so nach einer Woche würde ich das eigentlich schon erwarten, gerade bei Tagesschau. Ich muss dazu sagen, ich muss zugeben, ich habe mir die ganzen Details von diesem Fall jetzt einfach nicht angeguckt. Aber was ich gesehen habe, es wiederholt sich einfach immer wieder und immer wieder. weißt du, ob jetzt die Mutter mit dem Kind verbrannt wurde oder einfach 5 Kinder auf einmal, um Spuren zu vernichten oder so. Ja, das sind dann schon fast ekelhafte Details und ich will, das macht mir nur noch schlechte Laune. Ich wünschte einfach mal, das halt auch wirklich mal abseits von Witze über Kirchen zu machen, irgendwie mal in die Realität der Menschen übergehen würde, dass es da einfach wirklich ein gesellschaftliches Problem gibt in unserer hedonistischen Gesellschaft mit Leuten, die es in Ordnung finden, mit Kindern Sachen zu machen, wie auch immer. Ja, und das führt halt dazu, dass der illegale Sektor, was das angeht, noch sehr größer ist. Ja, und die Menschen sind arm und sind krank und denen muss geholfen werden und ich weiß nicht wie, aber über das Problem muss erstmal gesprochen werden. Ja, aber ich meine, arm und krank, also krank vielleicht, aber arm, ich weiß nicht, ich kann da nicht viel Mitleid haben. Auch wenn das ja, jemand... ja, arm sind sie nicht, aber krank sind sie. Meistens sind sie nicht mal so arm, das ist ja das Blöde sogar. Ja, auch nicht arm im Sinne von, oh, die tun mir aber leid, weil sie krank sind, das meinte ich jetzt eher. Es gibt Grenzen meines Mitleids, sagen wir es mal so. Ja, also die Grenzen meines Mitleids ist gerade bei dieser Personengruppe sehr, sehr eingeschränkt, aber selbst die haben noch, also ich werde es nicht sagen, die haben Chancen verdient, ja, soweit würde ich nicht mal gehen, aber die haben Hilfe verdient, sagen wir es mal so. Also ganz kulturmarxistisch, deren Verhalten muss verändert werden. Ja, ich frage mich gerade, ob das vielleicht auch ein bisschen irgendwie, das sind ja nur geschätzte Zahlen, in beiden Fällen denke ich mal, Täter und Opfer, ja. Ob das vielleicht irgendwie so Verschiebungen sind in der Regel, wie man Schätzungen machen muss in England oder so. Seit der Terror, bla bla bla, haben wir jetzt immer das und nehmen wir immer das und das an oder sowas. Und früher haben wir aber halt was anderes angenommen. Also nicht, es gibt auch Statistiken über Kindesmissbrauch in England in den Institutionen. Das wird gar nicht mal so geschönt. Es wird einfach nur nicht drüber gesprochen. Jetzt hör doch mal auf, ständig über so nebensächliche Dinge zu sprechen. Viel wichtiger ist doch, dass der goldene Zaunpfahl gefundet wird. Und deswegen rufen wir jetzt alle nochmal auf hier, der Anke Domscheit-Berg, Mitglied des Bundestages, Geld zu spenden, damit sie einen Wink mit dem Zaunpfahl an Werbung, die limitierende Rollenbilder verdingst. Also ja, lassen wir sie doch am besten selber labern. Ja, also ich sag mal direkt, ich unterstütze die Aktion. Was tust du? Nicht. Das kam gerade nicht ganz durch. Was tust du? Ja, ich wollte sagen, ich unterstütze diese Aktion nicht. Kleine Disclaimer. Doch, falls irgendwer keine Ironie versteht. Am 18.04.2018 werden wir im Hau Hebbel am Ufer, dem wunderschönen Theater, wieder den goldenen Zaunpfahl verleihen. Der heißt übrigens deshalb goldener Zaunpfahl, weil wir, offenbar brauchen Sie das, das ein oder andere Unternehmen, das immer noch nichts dazugelernt hat, mit einem Zaunpfahl darauf hinweisen wollen, was Sie eigentlich für Schaden anrichten mit Ihrem Marketing und Ihrer Werbung. Weil ich wirkmächtiges Mittel. Durch. Man kann ja mal sich. Was meinst du? So ein wirkmächtiges Mittel, der Zaunpfahl, Wahnsinn. Ja, die richten kann man denen Schaden, einen Zaunpfahl verleihen? Können die sich selbst einen verleihen? Ich hasse hier gerade 50 Euro signiertes Buch, Mauern einreißen, ja, mit dem Zaunfall wieder aufbauen oder was? Ja. Das geht durch das ganze Kinderleben durch. Man kann ja mal sich eine Spielzeugabteilung angucken, da sieht man die eine Hälfte, so rosa, Glitzer, Pferdchen, Einhörner und sowas, Prinzessinnen ohne Ende. Die andere Hälfte, das ist was mit Kriegen zu tun hat, mit Monstern, mit Kampf, mit Krieg, mit Abenteuer und Auseinandersetzung. Die Jungsabteilung. Man kann sie gar nicht verwechseln, weil man sie schon aus 20 Meter Entfernung in der Farbe erkennt. Das geht ja, und weil man ja auch dann als Elternteil gezwungen wird, dem zu entsprechen. Also wenn man dann mit der Tochter dahin kommt und die hat einen Captain America in der Hand, sagt die Frau an der Kasse, nee, den verkauf ich ihnen. Ja, keine Ahnung. Und dass man die auch von Weitem erkennt, ja okay, die Tiefkühlabteilung kenne ich auch so von Weitem. So, ich weiß schon, wo es drin liegt, wo die Pizza ist, obwohl ich noch nie vielleicht im Laden war. So, ja, tut mir leid, okay. Die kriegen den Captain America schon verkauft, aber da gibt es gratis noch einen silbernen Zaunpfahl dazu. Und die Leute werden darauf hingewiesen, dass sie viel Schaden anrichten. Weißt du, wenn Kinder einkaufen gehen, dann haben die einfach schon eine ganz klare Idee, was sie haben wollen. Es ist doch toll, wenn du einfach schon hingehen kannst und weißt, wo das liegt, was du willst. Dann musst du nicht erst irgendwie bei der Milch suchen, ob es da Spielzeug gibt. Haben die Kinder auch bestätigt. Ich meine, so, ja, der Vorteil sozusagen an den Farben ist, dass man nicht einfach mal so ein blödes Mädchen-Spielzeug dann hat. Ja. Inzwischen hat sich die rosa-hellblaue Wahnsinnsfalle schon so verbreitet, dass es Männer- und Frauensalz gibt, Männer- und Frauen-Gewürzgurken, Oh Männer- und Gott. Frauen-Kartoffelchips, Ah, Männer- und Hilfe. Frauen-Klosteine für das Gibt es sogar Frauen WC. von Dom oder Es wie gibt das? Frauenklosteine, Ja, ja. Frauen Kondome. Ja, wollen die halt einen blumigeren Duft haben in ihrem WC? Lass sie doch, Anke. Weißt du was? Im Kommunismus wäre das nicht passiert. Da gäbe es Ja. nichts davon. Genau, Dann wären wir alle da Kram gäbe es gar gewesen. keine Klosteine, Ja, da Da gibt es riecht es Essensmarken und jedes ihr müsstet Klo. alle anstehen, damit ihr vielleicht irgendwie ein so ein graue, so ein so einen grauen Klostein bekommt Gibt es erst. ein Community-Klo ohne Stein? Ja, genau. Und dann gibt es noch einen Pfahl, der wird dann verliehen, so, weil. Zum Umrühren vom Plumpsklo im Gulag. Oh, im geschlechtsneutralen Braun. Keine Naturholz. Ahnung. Oh Mann, ey. Oh Gott, ey. Ich bin die Anke Domstadt-Berg. Hallo, ich bin im Bundestag. Hier, guckt euch diese WC-Steine an. Ungerechtigkeit, gib mir Geld. Guck mal, ich verdiene 17.000 Euro im Jahr, im Monat mit Umlagen, aber ich muss euch wegen 2.500 für meinen bescheuerten Preis anbetteln. Wer mich kritisiert, der mag einfach Frauen nicht und deswegen braucht man mich hier. Wenn du mich kritisierst, häkel ich dich zu. Oh nein. Männer und Frauen Dübel aus dem Baumarkt, die für Frauen sind rosa und kommen in einer Box, die Ladybox heißt. Und es gibt sogar Autoscheibenputzmittel für Männer und für Frauen. Kompletter Schwachsinn und das macht nicht Schluss im hohen Lebensalter. Da gibt es inzwischen sogar einen Treppenlift für Frauen und für Männer. Ob es auch schon rosa Ja, das war Särge gibt schlimm. mit Glitzersternchen drauf, weiß ich nicht. Aber inzwischen kann ich mir alles vorstellen und es wird höchste Zeit, dass wir mit Aber dieser inzwischen kann ich mir alles Maskenbasis vorstellen. Ja, aufhören. da glaube ich auch. Oh Gott, Ich Glitzersteine. Lass sie doch ziemlich die viel vor, wenn der Leute. Klang ist. Wenn sie das kaufen wollen, sollen sie es doch kaufen, meine Ja. Güte. So, weißt du was? Sie versteht einfach nicht, wie der freie Markt funktioniert, okay? Ja, So. das ist den Leuten nicht so wichtig, vielleicht das mit der Freiheit, ne? Einfach Angebot und Nachfrage, okay? So, wenn du einfach merkst, okay, hier, du möchtest dich mal auf dem Markt ausbreiten und einen neuen Markt für dich erschließen, dann wirst du vielleicht irgendwie mal andere Strategien verwenden. Das ist, also man kann sagen, dass es ziemlich, ja, lachhaft ist, okay? Aber es ist auf jeden Fall kein fucking Ja. Problem, was jetzt beseitigt werden muss, okay? Wir haben Leute, die immer noch glauben, dass ein Symbol der Unterdrückung von Frauen einfach sie befreit, okay? Also das ist eher ein Problem, ja? Statt fucking Chips, die pink und blau sind, Alter. Denn er spaltet uns in Gruppen, er betont die Unterschiede, er macht uns immer zu jemandem, der anders ist als die aus der anderen Gruppe, und zwar viel mehr als die Fuck Unterschiede nochmal, dass innerhalb. sowas gerade von so jemandem wie dir kommt. Du spaltest, euer Gender-Scheiß spaltet, euer Diversity-Scheiß spaltet. Das spaltet, nicht Klosteine. Weil die werden nicht gesetzlich vorgeschrieben, die werden nicht in Quoten gegossen. Ihr spaltet, verdammt nochmal. Ja, ne. Ich denke mir gerade auch so, weißt du, so Grundgesetz Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da haben die Leute wahrscheinlich auch gedacht, irgendwie, die Würde des Menschen wäre nicht so leicht antastbar wie mit so Klosteinen und Chips und Rasiergeräten und Dübeln. Ja, ihr habt einfach keine Ahnung von Geschichte. Das war damals halt so, dass der Adolf Hitler, der saß irgendwie bei seinem jüdischen Kumpel und er hatte halt eben Chips, die waren so mit weiß, rot und schwarzer Verpackung und sein jüdischer Kumpel hatte eine mit Davidstern oben drauf. Und das war der Grund, warum es den Holocaust gegeben hat. Ja, weißt du was? Keine Ahnung, warum beschwert die sich nicht darüber, dass es irgendwie vegane Produkte gibt? So, es gibt Ich vegane bin jetzt so Produkte in weit der vom Thema abgekommen. Veganabteilung. Ich habe total vergessen, worum es hier überhaupt geht. Hat das noch irgendeinen Inhalt, dieses Video, oder können wir weitergehen? Sorry, wenn ich das jetzt an der Stelle sage, aber. Nee, ich fand das einfach einen guten Ist was Kontrast zu Vorurteil. Telford, damit wir auch mal was Wichtiges besprechen. Ja, aber das war, also wirklich, das kehrt doch hier gerade das Schlechteste in uns raus. Lass mal einfach weitergehen zum nächsten Thema. Ja, ist ja okay. Ihr Price habt noch hier. bis Ende März, das zu finanzieren, Leute. Kommt, macht mit. Isländische Männer wollen auch mal weinen dürfen. Also das Interessanteste da oben finde ich eigentlich die kleine Überschrift darüber. giftige Männlichkeit. Wir haben es also endlich geschafft, Toxic Masculinity auch für Deutsche, für Deutsche verfügbar zu machen. In Island gibt es irgendwie eine Gruppe Männer, die wollen jetzt auch mal weinen dürfen, die wollen, wie später in dem Artikel steht, auch mal ein Baileys bestellen dürfen in der Kneipe, ohne dass man sie auslacht. Also da gibt es jetzt eine Initiative halt, eine Gruppe, die versucht, die Giftigkeit einzudämmen. Eine Werbekampagne von Baileys oder was? Keine Ahnung, also, aber ja, giftige Männlichkeit, da, weil jemand ausgelacht wird, weil er Baileys bestellt. Und wie viel Baileys muss ich da trinken, damit meine giftige Männlichkeit aufhört? Das Ding ist doch, fuck, wenn du Baileys saufen willst, dann trink Baileys. Und wenn dann jemand drüber lacht, zeig ihm den Mittelfinger. Weißt du, so oder noch geht ein Mann eigentlich. Ich meine, du musst jetzt nicht aggro werden, wenn dich jemand auslacht. Ich meine, du kannst auch einfach mitlachen so und sagen so, ja, okay, cool, ja, danke, ich mag's halt, es schmeckt toll. Ja, aber warum soll ich so einen Idioten dann auch noch irgendwie freundlich gegenüberstehen? Ich würde sagen, halt die Fresse, ich trinke, was ich will. Das soll auch jeder eigentlich. Ja. Ich bin ja auch so ein toller, harter Russe und so und trinke Wodka, aber manchmal überkommt mich das Verlangen nach Malibu, okay? Trinke ich Malibu, eine ganze Pulle. Aber dann hast du aber Kopfschmerzen am nächsten Tag. Nee, eigentlich nicht. Das ist ja das Tolle dran. Das sind so die russischen Gene. Yay! 100 kleine Dinge, mit denen Männer das Leben von Frauen besser machen können. Endlich mein Lieblingsartikel. Ja, Mann. Den habe ich eingereicht, aber ja, den können wir mal zusammen durchgehen. So, vielleicht den haben wir dann beide eingereicht. Ja, den haben wir auch eingereicht. Und ich fände es toll, wenn wir den einfach mal durchscrollen würden. Da sind nämlich so wunderschöne Sachen dabei. Ach ja, der ist von März, vom 16. März 2018, okay? Also das ist jetzt von jetzt so. Das ist aber dasselbe wie vor irgendwie letztem Jahr oder 2 Jahren. Ja. Wie? Was? Erklär das nochmal neu? Also dieselben Punkte werden ständig immer wieder rausgekotzt. Ja, ich glaube auch, wir hatten sowas schon mal. Das habe ich auch ganz starkes Déjà-vu. Ist immer derselbe Scheiß, aber wir können da mal alle mal einen Punkt vorlesen. Es kann sein, dass das eine Übersetzung ist halt, ne? Das kann natürlich sein. Aber die schönsten Sachen können wir ja trotzdem nochmal. Ja. Erkläre einer Frau niemals, was Feminismus ist. Das Bedürfnis habe ich überhaupt nicht, das einer Frau zu erklären. Ja. Ganz ehrlich. Bevor du einer Frau etwas erklärst, frag dich besser erstmal, ob sie es vielleicht schon versteht. Womöglich weiß sie sogar mehr über das Thema als du. Transfrauen sind Frauen. Wiederhole diesen Satz bis in alle Ewigkeiten. Endlosschleife. Es ist nicht schwer, die von Menschen bevorzugten Pronomen zu respektieren. Doch, das ist ganz schön schwer, weil es inzwischen ja ungefähr 30.000 von den Dingern gibt. Ja, es gibt dicke Frauen und nein, nicht alle wollen dünn sein. Behandle sie mit Respekt. Gib einfach nie einen Kommentar zum Körper einer Frau ab. Einfach nie. Auch nicht, wenn sie dich fragt. Sag mal, Schatz, bin ich eigentlich dicker geworden? Dann hältst du einfach die Fresse. Was ist, wenn du Arzt bist? Frauen, aber sei nicht creepy, ja, beim Trinkgeld. Also, ja, nett sein, aber ne, nicht irgendeine Gegenleistung verlangen fürs Nettsein. Oder denken, dass sie nett sind, so reziprok-mäßig. Nee, vertraue Frauen. Wenn eine Frau dir etwas sagt, dann darfst du es nicht gegenchecken, laut Punkt 8. Ja. Auch sehr interessant. Ja. Vor allem, wenn man im Hinterkopf hat. Doppelmoral ist nie gut. Manspreading mag ein absurder Begriff sein, aber hör verdammt nochmal auf, komplette Sitzbänke für dich einzunehmen. Dieser Satz würde sich in einer vernünftigen Welt einfach in Luft auflösen, weil sich erster und zweiter Teil komplett widersprechen. Aber gut. Ja, Fun Fact, es gibt anscheinend ein Phänomen zurzeit bei Fluggesellschaften, dass sehr viele Kunden, vor allem Kundinnen, Flüge buchen in der Business Class mit einem Extrasitz für ihr Tier, für ihren Hund oder für ihre Katze. Ja, da belegen die auch 2 Sitze. Was ist das dann? Ich meine, die zahlen dafür, aber trotzdem. Das ist klasse. Ja, du willst deine Frau positiv beschreiben? Dann nutze Adjektive wie talentiert, clever oder witzig statt wunderschön, süß und niedlich. Aber Uma Thurman ist nun mal wunderschön. Was soll ich da machen? Nee, sie sieht witzig aus. Die sieht clever aus. Du stehst auf feurige Latinas, starke schwarze Frauen oder geheimnisvolle Asiatinnen. Dann lies lieber schnellstens ein Buch über entkolonialisierenden Feminismus. Streich in diesem Kontext auch sofort die Wörter unvernünftig, dramatisch, rechthaberisch und hysterisch aus deinem Sprachgebrauch. Girl. Oh mein Gott, das ist Frauen so. Sind nicht zickig. Wir brauchen kein spezielles Wort dafür, eine Meinung zu haben. Das bedeutet aber zickig gar nichts. Zickig bedeutet, wenn man rumzickt bei jeder Scheiße. Das ist meine Meinung und alles bleibt so, wie es ist. Oh Gott, ey. Es ist... Das ist dasselbe. Immer dasselbe. Okay? Das ist genau dasselbe Ding wie vor irgendwie letztem Jahr oder vor 2 Jahren. Es ist Warte immer dasselbe mal. Zeug. Ich glaube, 35 war das, das noch ziemlich interessant war oder so. Also es gibt auf jeden Fall hier eins, das, wo dann steht, du musst dran denken, Gamergate war nie eine Bewegung für ethischen Spielejournalismus. Was? Ich finde es fantastisch, dass dieser Satz überhaupt da reingeschafft hat. Warte, was? Ja. Das ist das Glaubensbekenntnis. Das heißt, nee, 30 ist auch gut. Moment mal, da 30 steht, ist auch gut. Keine Medien, konsumiere keine Medien, die Gewalt gegen Frauen darstellen. Ja, Moment mal, die redet hier doch die ganze Zeit von Gewalt gegen Frauen. Soll man die dann jetzt nicht konsumieren? Was? Es heißt Generalin Leia, nicht Prinzessin Leia. Seit wann? Und Dr. Who hat einen Kompagnon. Hier, da, Nummer 35, ich hab's doch gesagt. Verstehe, dass es bei Gamergate nie um Ethik im Journalismus ging. Verstehe das endlich. Es ging um Ethnien. Befördere Frauen. Womöglich ist ihr Führungsstil anders als deiner, aber das ist vielleicht gut so. Wenn eine Frau einen guten Punkt anspricht, dann sage, das ist ein guter Punkt. Wiederhole nicht ihre Aussage und streiche dann das ganze Lob für dich ein. Das macht mich echt, da möchte man gewalttätig werden, aber... Ich mach sowas hin. Weißt du was, dann stehst du deine Frau dann da und sagst so, guck mal, ich fühle mich in diesem Kleid fett. Und dann sagst du, das ist ein guter Punkt. Koche Tee oder Kaffee für das Büro. Natürlich, wenn die Kanne leer ist, setze ich neuen Kaffee auf. Wo ist ja, das? Vor allem gibt es ja keine automatischen Kaffeemaschinen. Das hat noch keiner erfunden. Nee, gut, aber da, wo ich, mein letzter Job, da gab es 3 große Kannen und da musste man halt, wenn die leer waren, einen neuen kochen. Wo ist das verfickte Problem? Meetings mit Frühstück dürfen nicht zu der Zeit stattfinden, in der Kinder zur Schule gebracht werden müssen. Was ist denn das für eine sexistische Scheiße? Ob Männer nicht vielleicht auch Kinder zur Schule bringen müssen, wa? Meetings mit Frühstück, ja, was? Eine strenge Chefin, Mutter, Lehrerin ist keine Bitch. Werd erwachsen. Du Hurensohn. Nur mal so nebenbei, Meetings mit Frühstück? Also ich finde das so, man hat die Meetings und dann macht man vielleicht einmal im Monat so eine Sondersache und dann bringt einer, was weiß ich, irgendwas mit. Keine Ahnung, da wo ich mal an einer Stelle, wo ich gearbeitet hatte, da ging es um Weißwürste, gab es halt einmal so verlängertes Meeting zusammengelegt mit der Mittagspause, einmal im Monat, und da gab es Weißwürste. Ich meine, Meetings mit Frühstück? Worum geht es hier überhaupt? In was für einer Welt lebt diese Dame? Ja, wahrscheinlich stehen die erstmal auf und dann gibt es Zimmerservice halt so. Steht erstmal auf und dann gibt es Meeting mit Frühstück im Homeoffice. Worum geht's hier? Verdammt. Hebe bei einer Fragerunde nur dann die Hand, wenn du eine Frage hast. Niemand ist da, um deine Meinung zu hören. Ja gut, ja toll, ne? Davor irgendwie bei Punkt 9 hieß es irgendwie irgendwie Standards sind scheiße so, aber hier jetzt gerade ist gut, ne? Wenn ein Kerl seine Hand hebt und was sagen will, dann keine Bock auf deine Meinung, du Cis-Faschist. Das ist hier einfach der Teil von der Bibel halt, wo man so diese Weisheiten drin hat, die man dann immer mal so raushauen kann. Weisheiten, meinst du nicht People of Color halt? Ja, genau. Frauen ihre Hände in die Luft strecken, dann nimm deine nach unten. Das ist eine Metapher für viele Dinge im Leben. Denke mal drüber nach. Aufgabe. Glaubenswahrheiten sind das hier. Wenn du eine feministische Tochter großziehst, dann wird sie dir irgendwann widersprechen und wahrscheinlich recht haben. Sei stolz und fühle dich nicht bedroht. Wahrscheinlich recht haben, ja. Wahrscheinlich, also mit so 21% wahrscheinlich. Aber vielleicht auch nur mit 7. Bügeln darfst du ihre BHs aber nicht. Diesen Fehler wirst du nur einmal machen. Oh mein Gott. Bügeleisen oder was, ey? Wie soll das auch gehen? Da ist auch noch so ein Punkt in dieser Liste, der ist so weit von der Realität entfernt, das ist echt krank. Da steht irgendwie, kaufe Binden und Tampons für Obdachlosenheime. So, sicher, okay, sicher, wirklich, brauchen die nicht irgendwie, keine Ahnung, Essen, so Suppe oder so, oder Decken, nö, Tampons, cool, Großteil der Obdachlosen sind eigentlich Männer, so, aber was soll's, nö, wir brauchen nochmal Tampons, passt. Tu nicht so, als würdest du Frauen befreien wollen, wenn es dir nur darum geht, ihre Religion zu kritisieren. Bam, da hast du es, Nazi. Ja. Genau. Überlege dir, wer deine Trips organisiert, deine Auftritte arrangiert, Weihnachten plant und Geburtstagskarten kauft. Eine Frau. Richtig. Alter, das erinnert mich so richtig an Fight Club. Ich schmeiß keine Trips und ich habe auch keine Auftritte. Ich habe auch keinen Geburtstag. Gehe nicht davon aus, dass alle Frauen auf Männer stehen. Oh, das ist ja ganz was Neues. Das habe ich noch nicht gewusst. Ach du meine Güte, das ist ja eine Erkenntnis, die also... Nee, das also das jetzt macht das Sinn, warum die Polizei mal gerufen wird. Männer müssen die Verantwortung für ihre Taten übernehmen. Ja, und Frauen auch. Nicht, nee. Aber ja, lasse ja nachts auf der Straße zwischen dir und Frauen genügend Abstand, aber keine Doppelstandards, bitte. Du bist ein querer Mann, also kommst nicht gerade durch die Tür, keine Ahnung. Dann mach dir bewusst, dass du trotz deiner sexuellen Orientierung frauenfeindlich agieren kannst. Also nur weil du doch irgendwie schon teilweise mitmachst, heißt es nicht, dass du doch unser Vertrauen genießt. Also den da drunter finde ich eigentlich noch besser. Du bist ein querer Mann, dann mach dir bewusst, dass sich deine queren Freundinnen oder nicht-binären Freunde an Orten nicht wohlfühlen könnten, wo sich viele Männer aufhalten, auch wenn diese Männer quer sind. Wo sich dann die Frage stellt, warum gehen die denn da dahin, wenn sie sich da nicht wohlfühlen können? Die erscheinen da, okay, quere Menschen, die verbreiten sich durch Sporen, okay? Die werden einfach mit der Luft hingeblasen, so ein Raum. Sei froh, Freundinnen zu haben, die nicht mit dir schlafen wollen. Die Friendzone existiert nicht. Wir schulden euch keinen Geschlechtsverkehr. Ja, okay, cool. Wow, das ist toll. Klasse, dankeschön. Achte auf nonverbale Zeichen von Frauen, vor allem beim Sex. Wir verhalten uns nicht einfach so komisch. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Da ist ein Punkt, den wir für die nächsten Artikel, ich weiß nicht, wie weit das dann weg ist, aber... Nein heißt nein, heißt das auf jeden Fall die Nummer 86. Nein heißt nein. Oh nein. Ich meine aber den Punkt 83, ganz kurz höher, das wäre auch dann relevant für weitere Artikel in dem Stream. Vergiss nie, dass Einverständnis auch in Situationen wichtig ist, in denen es nicht um Sex geht. Zum Beispiel, wenn du Frauen hinterher steigst, die nicht an dir interessiert sind oder du deine Kollegin unbedingt umarmen willst. So, ja, ne? So, jetzt mal auf Männer bezogen. Da kommen wir dann auf einigen Artikeln drauf zu sprechen. So. Uff. Es ist nie süß oder nett, eine Frau davon überzeugen zu wollen, mit dir zu schlafen. Lass das! Lass es! Das gleiche gilt für Sex ohne Kondom. Nochmal, lass das! Mach dir klar, dass nicht alle Frauen menstruieren oder Vaginas haben. Es gibt auch Frauen, die sind Roboter. Keine Ahnung, ey. Blasenentzündungen, all das gibt es wirklich. Hysterie dagegen nicht. Wenn eine Frau versehentlich auf dich blutet, dann reiß dich bitte zusammen und flippe dich direkt aus. Unterstütze schwarze und indigene Frauen immer. Soll ich sie unterstützen, weil sie schwarz sind? Ist das nicht irgendwie dann rassistisch? So, weil ich sie auf ihre Hautfarbe reduziere? Ich weiß nicht. Glaub mir, du weißt nicht, wie es ist. Ja, cool, aber dann können Feministen auch Männer nicht irgendwie kritisieren. Dann können sie nicht mal ihre ganze Theorie, was Patriarchat angeht, überhaupt bestätigen, weil sie nicht wissen, wie es ist, ein Mann zu sein. Also das ist alles absoluter Bullshit. Das möchte ich nochmal sagen. Das ist auch nur deswegen geschrieben, um Leute zu triggern, ja, weil das ist absolute Trollsache, ja, muss ich mal wirklich sagen. Und außerdem eine andere Sache, Blasenentzündungen soll es nicht geben. Ich denke mal, jeder weiß, dass es doch, die gibt's. Die und jeder gibt's, weiß auch, wo sie herkommen. Hysterie hingegen gibt es nicht. Also warte, Blasenentzündung ist doch das Ding, wenn du so Schuhe anhast, die nicht passen und dann hast du Blasenentzündung. Entzündung ist, wenn die Frau Pickel am Mund bekommt. Ah, okay, gut, danke schön. Wieder was gelernt. Okay. Wieder mal zum nächsten. Mach sexistische Witze. Immer. Ja, da haben wir auch gleich eine gute Überleitung. Genau, ja. Ich wusste gar I nicht, dass es kissed a gleich dein boy Abi. and he didn't like it. Ja, das war so eine ganz traurige Geschichte, als ich das mitbekommen habe. Oh mein Gott. Das war irgendwie so eine Show gewesen und da war so ein kleiner, so ein Teenager-Typ halt und der hat dann irgendwie Katy Perry so auf die Wange geküsst, so, ne? Und dann hat die ihn aber auf den Mund geküsst und er war dann echt sehr perplex und hat dann gesagt, ja, irgendwie war das nicht so, wie ich es wollte. Ich komme aus einer konservativen Familie und ich wollte, dass mein erster Kuss was Besonderes ist und nicht einfach so weggenommen wird von mir und ich würde auch Nein sagen, aber so halt ja ziemlich hart. Der Typ war 19 und keine Ahnung, Mann, ist halt echt dämlich. Ja. Ja, das war wohl in so einer Talentshow und er hat halt dazu gesagt, wohl, dass er noch nie eine Frau geküsst hat. Und sie meinte dann, das müssen wir sofort ändern. Ah, Dann ist sie zu okay. ihm hin und hat so getan, als dürfte er sie auf die Wange küssen und hat ihm dann auf den Mund geküsst. Was halt irgendwie gerade von Katy Perry, Miss Me Too, Time's Up, keine Ahnung, irgendwie ganz schön eklig ist, muss ich sagen. Ja, es ist ja. Hat sie da Es soll ja auch mitgemacht? Ich weiß es laut gar nicht. Punkt 43 keine Doppelstandards geben, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ne. Ja, das war ein Trick. Das ist so wie bei Ingsoc halt. Das ist Doppeldenken. Du musst es als das Gegenteil sehen, eigentlich. Ja, Hat sie denn Boxer erst so aus? kannst du, denn erst so kannst du wirklich testen, ob die Person wirklich Feminist ist, Es okay? darf nur Doppelstandards geben, heißt das in Ja, Wahrheit. Genauso wie genau. GEMA Er hat geht, einfach geht es nur nur um Star Wars Ethik. gechannelt. Hier, Rose von Star Wars. Wer den Film gesehen hat, weiß, was ich meine. Oh. Ja, ne? Apparently, if you're in the presence of Katy Perry, however, you don't get the option to hold out. Ja, kannst dich halt nicht zurückhalten, du kannst dich nicht enthalten. So, du kannst nicht sagen, möchte ich nicht, weil, naja. Naja. Ach, Fluchtpunkt Männerhaus, wenn die Gewalt von Frauen ausgeht. Kaum ein Mann vertraut sich Freunden oder Kollegen an, wenn er Opfer von Gewalt durch seine Frau geworden ist. Oft siegt die Angst, verlacht zu werden. Im brandenburgischen Ketzin finden Männer Zuflucht, die sich entschieden haben zu gehen. Ja. Das ist ein ziemlich guter Artikel darüber, dass halt sich ganz so ja, improvisiert sozusagen mal so eine Stelle gebildet hat, wo Männer einfach hingehen können und einfach halt einfach irgendwo übernachten können und da so lang bleiben können, wie sie halt so sich entscheiden so. Und der Typ, der das Ganze verwaltet, der war da echt mal sehr, sehr überrascht davon, was da für Geschichten bei rauskommen. Und ja, scheinbar ist es halt echt so, wenn da nichts irgendwie an gewaltsamen Spuren bei Männern vorzuzeigen ist, also wenn da kein Blut fließt und so, dann glauben das die Leute nicht und das interessiert sie dann kaum und das ist dann irgendwie auch dämlich und lachhaft dann. Und da berichtet er halt ein bisschen so drüber, aber ja, ist ein ziemlich guter Artikel darüber, dass Männer es halt auch schwierig haben, was Gewalt angeht. Ja. Ja, es ist sehr gut, dass das Thema mal thematisiert wird. Wir haben, das ist auch ein Artikel, den wir beide eingereicht haben. Das Thema Frauenhäuser hatten wir ja kontrovers schon mal im vorigen Stream. Sind wir auch nicht alle einer Meinung. Ich sehe es halt so, dass die halt wie alle staatlichen Institutionen strukturelle Probleme haben. Aber es ist natürlich eine totale Tragödie, dass es sowas für Frauen gibt und für Männer überhaupt gar nicht. Es gibt wohl 4 oder 5 Einrichtungen in ganz Deutschland für Männer. Ja, 4 oder 5. Ja. Es gab übrigens Überlegt euch letztens mal. noch einen ganz Und die interessanten sind Artikel nicht in. staatlich finanziert. Die sind alle aus irgendwelchen privaten Initiativen entstiegen. Und der Herr, der das hier beschreibt, der hat halt eine von diesen gestartet. Ja. Und Ja, ja. hier ein bisschen aus dem Artikel so. Freitagabend. Svenja und Dirk haben zwar die Woche in den Knochen, gehen aber eben noch rüber zur Nachbarin, die zur Geburtstagsparty eingeladen hat. Nette Leute, ein netter Abend. Svenja und Dirk verabschieden sich und gehen. Was jetzt kommt, hat Dirk erwartet. Svenja macht ihm Vorwürfe, sich zu lange mit der Frau von XYZ unterhalten zu haben. Dirk wehrt ab und schon wird Svenja laut. Die ewig gleichen Vorwürfe füllen den Raum und vergiften den Abend, bis es Dirk schließlich reicht. Er werde mit den Kindern übers Wochenende raus zu seinen Eltern fahren, sagt er. Er bittet um Abstand und auch darum, dass Svenja nicht mitfahren solle. Svenja tobt, Dirk droht mit der Polizei, sollte sie nicht endlich Ruhe geben. Schließlich ist es Svenja, die die Polizei anruft und von häuslicher Gewalt spricht. Die Beamten ermahnen Dirk, sich zu mäßigen. Andernfalls müsse man ihn mitnehmen, damit Mutter und Kinder in Ruhe leben könnten. Ja, das ist halt echt einfach fürchterlich, so dass man in so eine Situation reinkommen kann. Das ist halt wirklich echt... echt unvorstellbar schlimm. Also ja. Allein vom Lesen wird mir echt schwierig. So, es ist hart. Ja, ich habe letztens gab es einen Artikel, den habe ich jetzt aber nicht dabei, beim Rundblick Niedersachsen. Das ist so ein Magazin, das hatten wir auch schon ein, zwei Mal in den Quellen. Und da ging es um, dass wir im Landtag Niedersachsen mal wieder über dieses Thema geredet haben mit den Frauenhäusern. Und da stand dann halt drin, dass immer wieder behauptet wird, es gäbe zu wenig Plätze in Frauenhäusern. Aber eine von den Sachen, die zum Beispiel da mit drin sind, ist, dass halt eben diese Frauenhäuser gewisse Vorgaben haben, welche Personen da rein dürfen und welche nicht. Und da gibt es zum Beispiel die Vorgabe, dass keine alkoholabhängigen Personen, die können nicht ins Frauenhaus gehen. Das kann man ja noch irgendwo nachvollziehen. Aber es gibt auch die Vorgabe, dass keine Frauen mit Kindern über 12, männlichen Kindern über 12 Jahren dürfen auch nicht ins Frauenhaus gehen. Das ist keine gesetzliche Vorgabe oder so, aber das ist quasi von diesen Frauenhausorganisationen, die haben sich das so ausgedacht. Und das ist halt einer, und das wird dann unterschlagen. So. Man sagt irgendwie so, ja, so und so viele Frauen kriegen keinen Platz, aber dass halt viele von diesen Frauen halt aus dem ersten oder zweiten Grund, den ich gerade genannt habe, da abgelehnt werden. Und vor allen Dingen der zweite Grund halt vollkommener Humbug ist. Das ist auch ein Skandal für sich. Also. Absolut, absolut. Vor allem, weil viele Frauen, also man kann ja persönliche Leuten, wenn sie in einer Notsituation sind, schweren Vorwurf machen, aber ich hatte das Phänomen ja schon mal angesprochen von besonders älteren Frauen, die quasi die Frauenhäuser mehr oder weniger nutzen, um nicht ganz allein zu Hause zu sein und zu verunglücken, um die paar Jahre zu überbrücken, bis sie halt Anrecht auf einen Platz im betreuenden Wohnheim haben. So, das ist halt auch so eine Sache, die einfach eine totale falsche Systemkonstruktion ist, dass die da halt auch sehr viele Plätze verstopfen. Und ja, diese Regelung mit den männlichen Kindern getroffen ist, das lässt tief blicken. Aber wenn solche Sachen, die dieses System auffangen muss, wie diese alten Damen, wenn die vielleicht anderweitig ordentlich versorgt werden würden, wären vielleicht mehr Plätze da und es müssten solche Aussortierregelungen gar nicht getroffen werden. Und natürlich, wie du gesagt hast, viele Frauen kriegen das nicht. Kein Mann kriegt es, null. Ja, auch die Sachen, die es gibt, sind alle nicht staatlich finanziert, möchte ich nochmal betonen. Also vielleicht brauchen wir auch nicht mehr Frauenhäuser, weil die können ja die Männer einfach aus der Wohnung nehmen lassen. Aber da wollte ich nochmal ganz kurz zu sagen, dass wenn dann das mal passiert, ja, dass man dann doch vielleicht besser direkt zum Rechtsanwalt gehen sollte, weil es sehr schnell geht, dass man sein Rückkehrrecht in die Wohnung verliert, wenn man keinen Einspruch und sowas einlegt. Und dann kostet es auch direkt ein bisschen mehr Geld und so weiter. Also der Gang zum Rechtsanwalt ist ja das Wichtigste, ne, was man eben zuerst machen sollte. Tatsächlich, ja. Oder sich da eben schlau machen, was man machen muss oder so. Weil man muss was machen, man muss irgendwie beim Gericht irgendwie Bescheid sagen, nee, ich bin damit nicht einverstanden, möchte in die Wohnung zurück oder so. Und wenn man das nicht macht, ist man raus. Ja, hier haben wir einen absolut krassen, aber irgendwie doch humoristischen Fall, weil das Opfer sieht man hier links und ich denke mal, man sieht, er sieht das Ganze relativ mit Humor. Auf Morphin. Ich wollte auch gerade sagen. Ja, ein extrem krasser Fall ist und der denkt sich so, ja, jetzt kennt mich bald die ganze Welt, vielleicht nicht, aber im Endeffekt ist es so, der ist ein Gamer, Hardcore-Gamer, Hardcore-Gamer von der Art und Weise, dass er halt auch extra Sportübungen macht, um seine Handgelenke, seinen Körper und so weiter halt fit zu halten, weil er so viel rumsitzt. 12 bis 13 Stunden pro Tag, Players Unknown Battleground, wohl auch semi-professionell. So, und konkret hatte er halt eine Freundin, also die ist jetzt nicht mehr zusammen, wie man sich denken kann. Und die Dame fand das halt nicht so cool, dass der so wenig Zeit für sie hat. Und dann hat die sich einfach mal irgendwie sein Handy geschnappt und hat da in der History rumgesurft und dann halt gesehen, ja, der hat irgendwann mal Tinder installiert gehabt auf seinem Telefon. Meinte direkt so, oh, der verbringt kaum noch Zeit mit mir, sagt, der spielt die ganze Zeit, aber hat Tinder installiert gehabt. Der betrügt mich bestimmt. Und dann ist sie rausgegangen, hat sich ein Samurai-Schwert gekauft und ja, hat den erstmal konfrontiert. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit dem Samurai-Schwert. Ja, und ja, im Endeffekt hat sie seine Hände attackiert, damit er nicht mehr spielen kann. Und ja, es ist schon eine ziemlich extreme Sache, aber einfach ein Fundstück so, ja. Ja, und das Zitat von ihm nochmal dazu: I was just so proud for beating this samurai wannabe crazy lady with hate in her heart. Über seine Ex-Freundin. Ja, I have been preparing my whole life for something like this. Ja, also der genießt das so richtig, dass ihm diese Scheiße passiert ist. Der findet das richtig cool. Der ist ein richtiger Shitlord. Der lebt das Shitlord-Sein. Korrekt? Meine grünhaarige Freundin hat mir meine Finger mit dem Samurai-Schwert abgeschnitten. Also die Story ist einfach zu geil. Bitte. Lest euch nochmal durch. Ist sehr lustig. Gut, weniger lustig geht es hier, aber sind wir immer noch beim Thema ja, Sexual Harassment, um sich Vorteile zu verschaffen. Ja, es gibt ja verschiedene Definitionen, was Sexual Harassment ist. Eine davon ist, dass halt eine vorgesetzte Person oder eine Person, die halt mächtiger ist, das benutzt, um der anderen Person Vorteile zu verschaffen. So, und das, auch wenn das dann halt nicht unbedingt gegen den Willen passiert, zählt es halt trotzdem halt als Sexual Harassment und als Ausnutzen der Situation, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist. So, da hat man jetzt mal eine Studie angestellt zu dem Thema mit den Rollen, ja, reversed. Wie sieht das denn bei Männern aus? Und einfach mal grob zusammengefasst geht es, die Erkenntnisse sind die, dass es relativ oft passiert, dass vorgesetzte Frauen mit untergebenen Männern schlafen und dass Männer da williger drauf eingehen, als es tatsächlich Frauen tun und es aber auch nicht unbedingt so empfinden, wie es Frauen sehen, dass Frauen sich da halt ausgenutzt fühlen und zu Recht und sagen, ja, das ist nicht in Ordnung, wenn ich das jetzt tun muss, um meine Karriere nach vorne zu bringen und dass Männer da halt weniger ein Problem damit haben und das halt. Im Endeffekt, einer von 7 Männern sind schon mal also nach diesen Definitionen im Berufsleben harassed worden, die es auch konkret angeben. Allerdings geben auch sehr viele Leute es an, dass sie es wahrscheinlich nicht sagen würden, wenn es so wäre. Das heißt, diese 7% sind wahrscheinlich noch viel höher. Ja, und das ist mal ganz kurz die wichtigsten Punkte aus dieser Studie. Also Männern passiert das genauso, aber Männer haben damit weniger ein Problem, weil sie es halt mehr aus Karrieresicht sehen. Das hat nicht mal was damit zu tun, dass sie jetzt die Frau besonders attraktiv finden. Das ist nicht das Hauptmotiv. Das Hauptmotiv ist einfach, dass sie das halt also mehr pragmatisch sehen. Und da gibt es wohl auch keinen großen Unterschied zwischen verheirateten und nicht verheirateten Männern. Und ja, ich denke mal, das sind die interessantesten Punkte daraus. Könnt ihr euch nochmal angucken Dass und es bei den durchklicken. Frauen anders war mit den Weinstein, dass sie das nicht auch irgendwie pragmatisch für ihre Karriere gesehen haben, so? Oder ist das jetzt Hassspech? Also, dass es solche Leute gibt, ist klar. Allerdings ist der Anteil der Männer sehr hoch und das sieht man halt an dieser Zahl, dass es halt auch sehr oft vorkommt. Aber dass halt die Leute es weniger als Problem sehen. Nur 7% sehen es als Problem. Bei Frauen weiß ich den Prozentzahl jetzt nicht, aber es ist halt. Wenn die Frauen sagen würden, wenn 14% der Frauen sagen würden, das ist mir schon mal passiert, dann wäre ungefähr das Verhältnis gleich. Also Und ich das, schwank was der gerade ein bisschen. Mammon gesagt hat, das hat ja am Wochenende oder in der Woche auch Terry Gilliam gesagt, Mann, den ich sehr verehre, der hat auch gesagt, ja, was denn? Viele Frauen haben das halt in Kauf genommen, einen Abend mit Harvey, damit sie halt einen Fuß in die Tür bekommen in Hollywood. Und der wird dafür gerade öffentlich geschlachtet, wie man das erwartet. I stand with Terry. Ja, wenn eine Frau sich selbst sexualisiert, dann ist es befreiend und wenn ein Mann damit irgendwie beteiligt ist, dann ist es Unterdrückung und sie hatte keine Wahl und Vergewaltigung und wie kann man nur. Naja. Es ist halt echt, wie Matt Damon gesagt hat, echt wie mittlerweile wie so eine Hexenjagd, ne? Matt Damon. Matt Damon. Ja, sorry, natürlich meinte ich einer von 7 und nicht 7%. Und ja, wie gesagt, ich habe gerade ein bisschen geschwommen mit den Zahlen. Das nur kurz hinterher. Weiter geht's. Ja, feministische Gesundheitsforschung beziehungsweise feministische Gesundheitspolitik wird an der Universität von Massachusetts Amherst gibt es jetzt einen neuen Kursus in der Richtung. Und da geht es dann wohl darum, wie Gender, Race und Sexuality und Klasse und Nationalität die Art und Weise sehen, wie unsere Körper betrachtet werden und unsere Art zu leben. Ja, und dass Krankheit halt im Endeffekt subjektiv ist und was ist denn schon krank sein? So. Genau. Es ist halt einfach Geschwurbel, es ist halt echt einfach nur wieder Dialektik und Worte definieren und Definitionssache und Quatsch und Kulturmarxismus und ja. Ja, also ich würde jetzt einfach mal ganz spontan sagen, die Standards of Health, was wichtig ist für die einzelnen Personen, die variieren von der Gesellschaft, ja. Wenn man in einer Gesellschaft ist, die, ich sag jetzt mal, noch relativ jung ist und gerade von der Farmwirtschaft zur Industriegesellschaft wird, dann hat man vielleicht nicht so viel Bock auf körperliche Arbeit und hat das erste Mal sehr viel Zugang zu Essen und isst deswegen sehr viel und legt nicht sehr viel Wert auf Sport beispielsweise. Ich meine, das sind doch Sachen, die immer im Fluss sind, je nachdem, wie die persönliche Situation ist und wie die Situation der Gesellschaft ist. Also würde ich sehen. Aber natürlich wird das Thema wird auch versucht, irgendwie zu okkupieren. Ja, wie wir das wertschätzen, ist halt der Knackpunkt eigentlich gewesen. Also ich meine, ja, es klingt halt wieder so von außen, so nach dem Motto, ja, die und die Leute sehen das dann so und so und das ist schädlich und problematisch und kein Plan. Ja, ich meine, es ist doch, du hast zwei Möglichkeiten, okay? Wenn deine Vorstellung der Welt nicht der Realität entspricht, hast du zwei Möglichkeiten. Die erste ist, du sagst, okay, ich passe meine Vorstellung an, oder du sagst, nö, weißt du was, du kannst mich mal, ich habe recht, die Welt ist kacke und alles ist subjektiv, also kannst mir nichts sagen. Ja, das ist halt immer dasselbe. Ja, das hier ist eine Bitte. böse Glosse von Danisch über den überhaupt nicht so schönen Brückeneinsturz in Miami. Ja, Leute zu Tode gekommen auch. Ja, diese Brücke sollte 100 Jahre halten und sogar gegen Hurricanes gefeit sein. Und der Witz ist halt, diese Firma brüstet sich damit, dass sie halt unheimlich viele Frauen einstellt. Und dass Frauen da halt an der Planung, am Bau, an allem beteiligt sind. Aus Jetzt was ist war sie denn die Brücke gebaut? aus Frauen. Aus Beton. Frauen. Es war eine Brücke aus Frauen. Nee, aber der Witz ist halt, sie ist eingestürzt, bevor sie überhaupt offiziell freigegeben war. Ja. Ja, aber Okay, ich und trotzdem dachte. sind Leute zu Schaden gekommen, oder wie? Ja, die ist über einer Auto. Also die ist erstens mal war das die offizielle Einweihung, die noch nicht stattgefunden hat. Ich habe ein Video gesehen davon. Da waren auch Leute auf der Brücke und außerdem ist das halt direkt, das ist halt es fahren halt Autos drunter und das ist Okay. auf Autos draufgestürzt. Also könnte man sagen, dass Feminismus Stahlträger schmelzen kann? Ja, man könnte auf jeden Fall sagen, es ist nicht immer so, dass man sagt, irgendwie, wenn man irgendwie gemischt oder Frauen oder so, dass das halt Es sind immer die immer besten toll Teams. ist. Also, das Weißt sind du, die eine besten Teams, politisch ganz korrekt nichts sagen. gebaute Brücke ist eine Brücke, die eventuell nicht korrekt gebaut ist. Das ist halt das Ding. So ein politisch korrekt gebautes Haus, wo halt einfach jeder seine Identitätspolitik drauf projiziert und auslebt und irgendwie dann vernachlässigt, wie die Baumaterialien und die Baubeschaffenheit ist. Ja, aber konnte man denn schon feststellen, dass es wirklich darauf zurückzuführen ist? Ich meine, so die. Nein. Aber was interessant ist, ist, dass die Firma, die die Brücke gebaut hat, vor einigen Monaten oder vor einigen Wochen verklagt worden ist, weil sie inkompetente, unerfahrene, nicht ausreichend über Fähigkeiten verfügende oder unvorsichtige Mitarbeiter eingestellt hat. Und Danisch fragt dann halt ganz böse, haben die vielleicht den Gender Pay Gap für sich genutzt? Ups. 21% der Brücken stürzen ein. So. Also das ist ja eine Infrastruktursache, deswegen ist mir das auch wieder natürlich auf meinem Radar erschienen. Also diese, so wie ich das gesehen habe, waren zwei Sachen hauptsächlich verantwortlich dafür, dass die Brücke zusammengestürzt ist. Das eine war halt eine neuartige, besonders kosteneffiziente Fertigbauweise, die hier auch angesprochen wird. Sprich minderwertige Materialien, die weit über ihre Belastungsgrenze hinaus strapaziert wurden, und das wurde alles schön gerechnet. Und dann wurde wahrscheinlich auch noch, wie es halt bei großen Infrastrukturprojekten ist, immer noch ein bisschen, ja, korruptionsmäßig Material beiseite geschafft und unter der Hand verkauft, was auch immer. Und es wurde halt auf Kante genäht, geplant, und diese Reibungsverluste sind halt nicht vorgekommen, weil halt, ich habe woanders gelesen, die halt auf, also das war Grund Nummer eins, und Grund Nummer zwei war, dass halt beim Projektmanagement eklatante Schwächen geherrscht haben, weil die auch beim Projektmanagement halt einen neuartigen Ansatz gefahren haben, was halt die Qualitätssicherung und andere Überprüfungen der Sachen betrifft. Dieser Feminismus-Aspekt, der ist, den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber der würde halt auch dazu passen, weil überall über einen neuartigen Ansatz geredet wurde, dann ist das wohl das, was damit gemeint war. Also im Endeffekt, ja, wurde zu viel versprochen, zu viel, ne, und schade, dass die Leute dabei zu Schaden gekommen sind. Und ja, also die Brücke ist im Endeffekt eine Brücke, ein Fußgängerweg über eine Autobahn gewesen, vom Unicampus in die Innenstadt. Und ja, ich meine, das ist, was soll man sagen, haben die ganz viel Geld verschwendet. Wollten sie was Gutes tun, wollten Geld sparen, und im Endeffekt ist es doppelt so teuer geworden. Hätten sie von Anfang an einfach konservativ normal gebaut, ne? Hätten sie mal über den Tunnel gegraben. Ja, aber weißt du was, du brauchst halt feministische Perspektiven, so was eine Brücke bauen angeht. Ich meine, Brücken wurden ja von Männern entwickelt. Die Materialschwäche, das es war, die haben halt das extra mit, also diese neue Fertigbauweise, die wurde auch kritisiert, und zwei Tage vor dem Einsturz der Brücke gab es auch mehrere Sitzungen von Notfallinfrastrukturplanern in Miami, die gesagt haben, ja, es gibt schon erste Risse in der Brücke, wir müssen die verstärken. Und ja, bevor sie irgendwas machen können, ist sie schon eingestürzt. Das noch am Ende dazu. Es gab auch sogar einen Ingenieur, der am Bau beteiligt war, der Risse gesehen hat und der das auch gemeldet hat. Allerdings wurde die Nachricht erst nach dem Wochenende und damit nach dem Einsturz der Brücke abgehört in den Behörden. Genau, das Treffen war zwei Tage, und die sind einfach zeitlich nicht dazu gekommen, irgendwas zu ändern, weil es Wochenende war. Genau. Ja, das habe ich eingeschickt, streitsüchtig, aggressiv und selbstherrlich. Und zwar ging es im Manager-Magazin darum, wie Leute in Führungspositionen ticken. Top-Führungspositionen heißt es sogar. Und da ist im Prinzip festzustellen, dass die Männer und Frauen ziemlich gleich ticken, nur Frauen etwas streitsüchtiger und aggressiver sind. Kannst du mal scrollen, dann kann man mal lesen. Warte mal, irgendwo mittendrin waren so ein paar Angaben. Scrollen wir noch ein bisschen zu den Eigenschaften. Ja, Frauen sind empathisch, kompromissfähig, einfühlsam, angeblich alles Quatsch. Jetzt bist du zu weit gegangen. Zu weit gescrollt. Ja, da ist es ja. Alles Quatsch, hat ihre Forschung ergeben, oder? Ja, und da hat die Top-Führungsebene in deutschsprachigen Ländern untersucht, haben sie gesagt, und dort aber eben auch nur dort haben wir diese als Frauentyp bestimmt von den Eigenschaften nicht bestätigen können. Es hat in diesem Kreis bei den wichtigsten Persönlichkeitsmerkmalen fast keine signifikanten Unterschiede zwischen Frauen und Männern gegeben. Beide legen typische Alpha-Tier-Verhalten an den Tag. Bis auf zwei Ausnahmen. Die eine ist Offenheit für Erfahrungen. Wie fantasievoll, kreativ und offen für Neues ist ein Mensch hierzu. Hier erzielten weibliche Führungskräfte höhere Werte. Die andere Ausnahme war Verträglichkeit. In dieser Dimension haben die weiblichen Führungskräfte signifikant niedriger gepunktet als Männer. Also die zicken rum die ganze Zeit, ne? Die bitchen rum. Die Frauen waren eher kompetitiv, streitsüchtig, aggressiv und selbstherrlich und weniger kompromissbereit, kooperativ und harmoniesuchend. Du erfindest doch jetzt gerade wieder nur Worte, mit denen du umschreiben willst, dass Frauen auch eine Meinung haben, Mamon. Das müsst ihr den Broadly-Artikel. Nee, eigentlich geht es doch darum, dass ja, das sind in solchen Führungsetagen, da sind eben bestimmte Eigenschaften gefragt. Und die sind unabhängig davon, ob man Mann ist oder Frau. Na, die Frau, wie hat's, da hieß sie nochmal, Frau Bauer-Jelinek hat gesagt, beim Elfmeter muss der Ball ins Tor. Und es ist egal, ob du ein Mädchen oder ein Junge bist. Ne? Klingt furchtbar. Ist Chefsein toxisch für den eigenen Charakter? Der erste Satz, tja. Tja, wird man so, wenn man nach oben kommt? So, oder kommt man nach oben, weil man so ist? So ist, ja. Ja. Ja, soweit habe ich es gar nicht gelesen. Also mir hat das mit den Eigenschaften schon gereicht. Na, das ist interessant. Würdest du den Artikel empfehlen? Ich habe ihn ja gar nicht so ganz gelesen. Ja, aber würdest du ihn empfehlen? Die Erkenntnis würde ich empfehlen, sich zu merken. Ach, oh, diesen Artikel habe ich eingereicht, den gelesen habe. Ich habe so gegrinst, das war so toll. Oh. Also, gendergerechte Sprache. Ja, wenn das Genus mit dem Sexus. Wann begreifen die Leute endlich, dass das grammatische Geschlecht mit dem biologischen Geschlecht nichts zu tun hat? Eine Verständnishilfe. Dieser Artikel ist so gut, der geht einfach durch und zeigt einfach an, dass dieses ganze sprachkonstruktivistische Ding, was Feminismus uns jetzt eingebrockt hat, mit diesen ganzen Innen und Innen und Sternchen und was weiß ich was und dieses Ding von der Mann und der Arbeiter und der irgendwie Mitarbeiter und so, das ist alles schlecht, das ist alles voll schlimm, weil da werden nur Männer mit angesprochen, das stimmt aber nicht, okay? Es geht einfach nur, es ist nur darauf zurückzuführen, wie halt Sprache im Deutschen aufgebaut ist, grammatikalisch, okay? Dass du halt ein ER an die meisten Worte anbaust, die irgendwie aus einem Verb entstanden sind, okay? Dass, wenn es um einen Sprecher geht, dieses Wort sich entwickelt, daraus, dass als das Verb sprechen genommen so betrachtet wird und jemand spricht halt. Und diese Person, die spricht vor vielen Leuten, ist ein Sprecher. Ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, ist komplett egal, ja? Das ist genau das, was die Leute halt nicht checken. Also die Argumentation von Feministen ist ja auch, dass sich nur Männer damit angesprochen fühlen und Frauen quasi wegignoriert werden, so weggedacht. Es geht um das Bewusstsein. Es geht ja um das Bewusstsein sozusagen. Ja, also die Idee dahinter ist halt, du gehst halt einfach hin und sagst dir, okay, hier, dieses Wort klingt männlich, also werden nur Männer damit angesprochen. Aber es gibt auch Beispiele, die fallen mir jetzt gerade noch nicht ein, wo... Hebamme zum Beispiel ist ein Wort, ne? Das welches? Ist weiblich. Hebamme. Ja, genau, die Hebamme, genau. Ja, genau. Müssen wir jetzt das Wort Hebamme einführen in unseren Sprachgebrauch? Ist der zweite Punkt ist, diese ganzen konstruierten neuen Worte, die halten sich überhaupt nicht, okay? Das ist eigentlich einfach nur so eine eigene, kleine, an eine Nische angepasste Sprache, die einfach, die wird nicht halten, okay? Und es ist absurd, dass wir uns alle gesellschaftlich weiter darauf einstellen, dass das so doch okay ist, ja? Also wenn man das einfach mal von der pragmatischen Seite anschaut, du hast ja vorhin erklärt, wie das zur Wortbildung gekommen ist, beim Sprecher beispielsweise. Wenn man jetzt aus dem Sprecher die Sprecherin macht, dann ist das vielleicht vom Sprachsinn her okay und gar nicht so viel mehr zu sprechen. Allerdings ist es doch, ich sage jetzt einfach mal, es ist pragmatisch gesehen einfach doch eine Silbe mehr, die man sagen muss. Und es ist mehr, dass man schreiben muss und es ist nicht kompakt genug. Und ich habe auch schon öfters dieses Argument gehört mit irgendwelchen ideologisierten Leuten, die darüber debattiert haben, ob das sinnvoll ist, und da wird, wenn das Argument vorgebracht wird, ja, aber jeder weiß doch, was damit gemeint ist und dass damit nicht nur Männer gemeint sind, sondern es wird einfach kurz gefasst so gesagt, damit man schnell was kommunizieren kann, und das Gegenargument ist, ja, aber gerade deswegen muss man das als Stolperstein einbauen, dass man in der Sprache darüber stolpert und sich bewusst macht, dass es alles irgendwie patriarchisch ist. Ja, ja, und das ist ja auch der Sinn hinter diesem Sternchen. Es soll ja auffallen, es soll ja, ja stimmen. Soll ja, Sprache. Aber dann konstruierst du halt Sprache, die nicht nur dieses Innen da drin hat, sondern dass du von irgendwie Sprecher auf Sprechende reingehst. Also, dass du einfach alles so neutral wie möglich darstellst, obwohl es überhaupt nicht nötig ist. Und das wird sich niemals halten. Das ist echt einfach nur Sprache als Waffe, okay? Und die Leute, die dir am meisten da die Ohren voll schreien von wegen hier, deine Sprache ist Gewalt, sind selbst Leute, die Sprache als Waffe verwenden, um anderen halt irgendwie dazwischen zu funken. Weil es ist kein Argument, sich darauf zu stützen, wie die Person etwas ausgedrückt hat. Du kannst schon gern sagen, okay, dieser Sachverhalt zwischen den Sachen ist jetzt so und so anders. Aber ob ich jetzt sage, irgendwie Sprecher oder Sprecherinnen, macht schon einen Unterschied, okay? Sprecher ist einfacher und zugänglicher für Leute und Sprecherinnen zeigt halt ganz klar, dass ich so einen ideologischen Drall habe. Und das macht halt Kommunikation dann schwieriger. Ja gut, mit einer Sprachregelung eine Zugehörigkeit zu einer gewissen Gruppe zu signalisieren, hat ja auch einen gewissen Sinn in der Rhetorik. Aber ich sage jetzt einfach mal, wenn es einfach um Informationsaustausch geht, dann sollte man es nicht ideologisiert sehen, sondern man sollte lakonisch reden, also sich kurz fassen und versuchen, in so wenigen Worten wie möglich die Sache rüberzubringen. Genau, ja. Aber es gibt halt wirklich Funktionalitäten, die eben durch diese Sprachveränderungen einfach, ja, ausgelöscht werden, die einfach nicht mehr existieren würden, so wenn das so weitergeht. Und das ist halt schon echt traurig, weil in der Linguistik geht es darum, dass du Sprache beschreibst und sie nicht vorschreibst. Also können diese Leute, die dir hingehen und sagen, wir wollen nur das Beste für euch, das nicht darauf stützen, dass sie wirklich einfach mal so etwas beobachten, sondern sie stellen wirklich Regeln auf, an die sich jeder zu halten hat, die nicht irgendwie mal ansatzweise an das glaubt, woran sie glauben. Und das ist eher auch so das Problem. Also, dass sie halt dann die Vorherrschaft dann bekommen, die Deutungshoheit. Und für wen das so alles als Verschwörungstheorie klingt, ja, der Duden hat mal so ein Ding rausgebracht, so ein Buch über Gendern, ne? über genderkonforme Sprache. Und in dem Artikel werden da auch Sachen, also Stellen daraus zitiert. Das ist ein ganz guter Artikel, könnt ihr euch mal alle durchlesen, so. Ganz gutes Ding. Hat jemand noch was zu? Genus und Sexus. Also Sexus war mir ein neuer Begriff. Vielleicht hatte ich den mal in der Schulbildung. Wenn ja, habe ich ihn vergessen. Ansonsten Sexus. Interessantes Wort. Ja, ich habe den Begriff auch so noch nicht gehört gehabt, aber man versteht, was damit gemeint ist. So. Ich finde den Hirsch schön. Ja, Hirschquell. Ja. Hirschquelle. Junge. Mädchen. Mensch. Der so wie eine Gottesgestalt im Wald steht, wie eine Naturreligion. Und du kannst schon hören, was er schreit. Er schreit, Weltraumaffen, 18 Uhr. Ich weiß schon, was als nächster Artikel kommt, weil ich das sehen kann. Ich kann ja schon mal anfangen, ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar geht es da, es geht um die Frage, die es schon länger in der katholischen Kirche gibt, Frauen so als Priester, ja oder nein? Es gibt da ja verschiedene Schulen, Denkschulen, die da sich im Moment am durchsetzen ist, sagt halt, ja, nee, männliche Priester. Es gibt zwar immer wieder irgendwelche Bewegungen, die gesagt haben, so, ja, es gibt ja auch historische Beweise, dass halt irgendwie geschäftsführende Päpstin es mal gegeben hätte. Da will ich gar nicht zu sehr in das Thema einsteigen. Jetzt wurden im Endeffekt einige archäologische Ausgrabungen in Rom gefunden. Da wurde unter einer bekannten, schon bereits bekannten archäologischen Stätte etwas Neues gefunden. Die Technik schreitet ja voran und da hat man neue Methoden, halt Sachen zu durchleuchten. Und da findet man doch Sachen. Da lohnt es sich halt auch, nochmal zu bestehenden Ruinen zurückzugehen, ob man nicht was übersehen hat. Hier hat man was übersehen und da hat man mehrere Fresken gefunden, Mosaike. Die sieht man auch in den Bildern. Wenn du magst, kannst du gleich ein bisschen runterscrollen. Es ist ziemlich viel Text, um es kurz zusammenfassend zu sagen. Man sieht im Endeffekt mehrere Gemeinden, die um Priesterin, um weibliche, eindeutig weibliche Gestalten rumstehen. Hier sind sehr viele Bilder, auf welchem Bild das jetzt explizit ist. Könnt ihr dann ja nochmal nachschauen. Es sind halt sehr viele Frauen abgebildet, aber in zwei konkreten Szenen sind die halt auch in einer Pose dargestellt, wo man sagen könnte, okay, das sieht aus, als ob die Messe leiten. Und da gibt es jetzt die einen Leute, die sagen, okay, ja, die leiten die Messe. Und die anderen Leute sagen, ja, nein, die sprechen nur das Gebet bei einem sogenannten, bei einer Einbalsamierungszeremonie. Und deswegen, das kann zwar sein, aber das heißt nicht, dass die Priesterinnen sind. Aber ich finde das interessant, weil da jetzt wieder neue archäologische Funde sind und diese Diskussion nochmal angestoßen wird, ob vielleicht die Religion reformiert werden kann weiter. Und Religion zu reformieren und ein bisschen weltlicher zu machen, schadet, glaube ich, keiner Religion. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Und ja, interessante Meldung fand ich, dass diese Diskussion nochmal vorgeht. Ja, wer war, es gibt ja auch sehr viele Theorien über das Geheimarchiv vom Vatikan, dass da halt alle Hinweise auf irgendwelche Frauen, die irgendwann mal eine Führungsrolle hatten in der Kirche, halt irgendwie in diesem Archiv eingelagert werden und nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ja, das muss halt jeder wissen, wie er das zu bewerten hat. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es mal eine Zeit gab, wo einfach es so chaotisch war und es sich pragmatisch angeboten hat, hey, wir haben eine smarte Frau, dann macht die das doch mal. Hey, warum, aber Price, warum nicht? Price, so haben diese smarten Frauen auch so weit gedacht, dass sie dann so mit ihren so Leuten da geschlafen haben, mit ihren männlichen da so Helfern, so wie hier jetzt diese Frauen, die als Lehrerin da so mit Studenten Sex haben? Das gab's bestimmt immer. Ich meine, die Sexualmoral war ja in früheren Zeiten auch ein bisschen anders. Ich erinnere mal nur so an die römischen Orgien oder so. Ich meine, das war wahrscheinlich nur was für die Aristokratie, aber egal. Ja, aber ja, warum war das so? Many female teachers sleeping with students. Warum schlafen so viele Lehrerinnen mit ihren Studenten? Da gab es jetzt einige Untersuchungen zu dem Phänomen, auch allgemein sexuelle Belästigung, wie sind sexuelle Verhältnisse, sexuelle Dynamiken, und da gab es jetzt halt auch mal eine Untersuchung, wo es halt mal auf die männlichen Schüler und die weiblichen Lehrerinnen eingegangen wurde, und ja, da wurde herausgefunden, ja, das kommt oft vor, aber es ist ähnlich, wie wir es vorhin schon gesagt haben, es ist einfach ein ganz anderes, es ist eine ganz andere soziale Dynamik, weil einfach die Geschlechterrollen vertauscht sind und das soziale Stigma ein ganz anderes ist. Und natürlich, wenn sowas rauskommt, ist es auch so, dass es ist jetzt nicht so, dass sowas rauskommen würde und die Lehrer würden dann nicht irgendwie den Job verlieren oder so. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich halt auch Schüler über sowas beschweren, ist halt relativ selten, wobei es halt auch oftmals Sachen gibt, wo die Lehrerinnen sehr stark über die Stränge schlagen. Ich erinnere nur an einen Fall, der vor ein paar Wochen durch die Nachrichten in Amerika ging. Da hatte ich ja kritisiert, dass der Fall so aufbereitet wurde, dass da irgendwelche Bikini-Bilder von der Lehrerin gezeigt wurden, sondern hat der Motto, ja hier, Hot Teacher, ne, der kann ja froh sein, der Junge, ne, so nach dem Motto. Wobei die Lehrerin sowohl psychologisch als auch machtmäßig als auch körperlich den Jungen wohl doch einiges angetan hat. Und ich packe den Artikel von vor ein paar Shows nochmal in die Kommentare später. Und ja, also es ist, wie gesagt, die gleiche Dynamik. Das Stigma ist ein anderes. Männer sehen es einerseits weniger als ein Problem, dass sie sich darüber beschweren können. Und wenn sie es als Problem sehen, werden sie nicht ernst genommen. Und eigentlich logisch. Aber es wird halt zu selten drüber gesprochen und das verstärkt das Problem natürlich nur. Ja, Mamon, hast du noch was dazu zu sagen? Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es da ja auch irgendwas in Deutschland zu. Gibt es denn hier eine Antwort eigentlich auf diese Frage, warum das mehrere... Ja, es ist eine Clickbait-Headline. Also die Frage ist nicht so gestellt. Es ist nur ein Phänomen, was vorkommt. Es kommt auch ziemlich flächendeckend vor. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendein punktuelles Phänomen ist. Es ist quer durch die Band, auch mit älteren Frauen, jüngeren Frauen. Man würde beispielsweise meinen, es wäre ein Phänomen, junge Studentinnen, die halt gerade anfangen, die haben ja auch eine gewisse sozialere Nähe zu den Schülern, dass es da häufiger vorkommen würde als bei Älteren. Aber nee, es ist halt einfach quer durch die Bank. Das ist vielleicht noch interessant, dazu zu sagen. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie eine überraschend große Zahl oder jede dritte Lehrerin oder so. Es ist einfach ein normales Phänomen und ja, ist halt ähnlich weit verbreitet wie bei Männern. Ja. Okay. Wobei man sagen muss, es ist ähnlich weit verbreitet wie bei Männern, wobei es bei Männern ja auch stärker reguliert ist. Also ich will jetzt weder groß noch klein reden. Es ist einfach eine Sache und keiner interessiert sich dafür. Das ist der Punkt. Farbangriff auf Christus-Treff. Farbe mit Feuerlöscher verteilt. Der Christoph-Treff ist Ziel einer Attacke geworden. Der OP liegt ein Schreiben vor, in dem sich bislang Unbekannte zu der Tat bekennen. OP ist in diesem Fall... Oberhessische Presse. Ah, okay. Ja, das ist... ich habe es einfach nochmal reingenommen, um zu zeigen, es sind nicht nur Angriffe auf Moscheen oder DITIB-Zentren oder so, sondern hier ist halt eine evangelikale Gemeinde Opfer dieser Geschichte geworden. Und die Bekenner haben dazu gesagt, das ist, weil die homophob und antifeministisch sind. Also wir haben ja immer mal wieder dieses Weimar-Thema, was so im Hintergrund spielt. Und ich finde, das passt da rein. Wenn wir jetzt schon anfangen, irgendwie religiöse Gemeinschaften anzugreifen, weil deren Werte uns irgendwie dann nicht passen und so, wohin soll das am Ende führen? Das war in Marburg und dazu gibt es noch ergänzend zu sagen, das habe ich jetzt nicht mehr reingepackt, aber in Marburg wurden auch am Wochenende die Geschäftsstellen von CDU und SPD massiv bemalt, beworfen, verunstaltet. Auf Indie Media gibt es auch da ein Bekennerschreiben, das sich auf die türkischen Angriffe auf Afrin bezieht und ja, also, gab es da nicht sogar einen Aufruf zu irgendwie so einem Chaostag oder ich weiß jetzt nicht, wie sie es genannt haben, aber ein gewisser Tag, wo sich alle da versammeln sollten, war das das? Das weiß ich jetzt nicht, aber Marburg... Es ging auch um Kurden und Afrin und Indie Media auf jeden Fall. Marburg ist halt nur eine Brutstätte von krass linkem Gedankengut. Es ist eine absolut linke Uni. Ich glaube, da hast du als konservativer Prof oder Student auch keinen richtigen Spaß. Ja, für mich sind es halt immer nur Zeichen, das ist halt, es wird immer ätzender in der politischen Auseinandersetzung irgendwie. Und jetzt reicht es schon, wenn du einer Partei angehörst, die irgendwie nicht das macht, was die Antifa will. Das ist so wahllos irgendwie, dieser ganze Scheiß. Aber. Ja, also Angriffe auf religiöse Einrichtungen, gut, das war jetzt hier eine evangelikale Einrichtung, welche das jetzt konkret war, weiß man ja nicht, da gibt es ja auch verschiedene, es gibt ja auch die neuapostolischen, die ja ziemlich viel Zulauf sogar haben und die ja auch ziemlich finanzstark sind, die ja auch gut Immobilienbesitz angehäuft haben in Deutschland. Ganz anderes Thema, aber hier, das ist jetzt auch Farbangriff mit dem Feuerlöscher. Das eignet sich natürlich super, darüber zu berichten. Ich gehe mal davon aus, dass es werden, also ich meine, ich habe persönlich in meinem persönlichen Umfeld schon erlebt, hier Scheiben eingeschlagen, bla, hier Spendenaufruf in der Kirche. Ja, irgendwer hat die Scheibe eingeschlagen, bla. Das passiert halt immer wieder. Und irgendwelche Schmierereien mit irgendwelchen stinkenden oder brennenden Kreuzen oder so, das zählt ja auch nicht direkt dann halt irgendwie als Straftat dagegen. Und deswegen, wenn man mal einen Feuerlöscher mit Farbe lädt, dann ist das schon so seltsam, dass es auch mal in die Zeitung kommt. Ich denke mal, das kommt immer schon vor, aber ich meine, einerseits kommt sowas immer vor, aber andererseits denke ich auch, dass es zugenommen hat über das übliche Maß, was halt in einer normalen pluralistischen Gesellschaft halt sein kann. Ein bisschen Schwund ist immer. Ne? Ja, wenn man das dann halt nochmal korreliert mit dieser Geschichte da in Thüringen, wo bei, ich weiß nicht, ob wir das drin haben, mit dem Sprengstofffund bei jemandem, also einer von den beiden Leuten, bei dem sie diese Sprengstoffvorstufen und auch schon fertigen Sprengstoff gefunden haben, und zwar viel davon, hat auch so einen tollen Preis bekommen von der Landesregierung für sein Engagement gegen rechts und so. Aber darüber hört man auch wiederum relativ wenig. Und mir geht das alles ein bisschen auf den Sack gerade, wie diese Radikalisierung immer weiter fortschreitet und die Leute gucken einfach zu und klopfen im Zweifelsfall noch der Antifa auf die Schulter. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe das auch nur so am Rande mitbekommen, muss ich zugeben. Und weil es halt auch schon ein bisschen komplexes Thema ist, wollte ich, dass es sich erstmal entwickeln lassen. Wir können ja nächste Woche da mal drauf gucken, von allen Seiten. Wenn du sagst, der hat beispielsweise auch einen Preis bekommen, können wir uns ja den Preis auch gleich mal angucken, was damit los ist. Aber gut. Lindner, die nächsten 3,5 Jahre werden verlorene Jahre sein. Ich muss zugeben, den Artikel habe ich im Endeffekt nur eingereicht, weil ich irgendwas zu der großen Koalition haben wollte und es gab nur so viel Blödsinn und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich mal den Lindner, vielleicht sagt er irgendwas Vernünftiges. Ich habe es mir nicht durchgelesen, muss ich sagen. Vielleicht könnt ihr ja noch was dazu sagen. Ansonsten guckt es euch einfach an im Internet. Das ist eigentlich mehr so ein Filler-Artikel gewesen. Wir haben ja jetzt, ich meine, ich kann ja einfach mal sagen, was ich dazu sage. Erstmal, viele Leute sagen ja, die Koalition würde nicht die nächsten 4 Jahre halten. Ich glaube, die werden halten. Die haben die letzten Male hat sie auch immer gehalten. Und die Fliehkräfte, die in der Partei sind, die haben jetzt erstmal 4 Jahre Zeit, erstmal die ganzen Sachen wieder zu ordnen bis zur nächsten Bundestagswahl. Was auf Landesebene passiert, das kann sich ja jeder denken. Die AfD wird ein paar Prozente mehr bekommen überall und die SPD wird ein paar Prozent woanders weniger bekommen. Und ansonsten wird sich nicht großartig was verändern in den nächsten Jahren, leider. Es sei denn, es kommt wieder irgendein großer Zwischenfall, was weiß ich. Ja, aber selbst das, was in den letzten Jahren passiert ist mit der Flüchtlingskrise, mit der Bankenkrise, mit der Eurokrise, boah, da gab es bestimmt auch noch ein paar andere, die mir jetzt gerade so spontan gar nicht mehr einfallen. Das ist wie so ein, da sehe ich den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr. Und die GroKo wird weiter regieren, ja, weil wenn sie nicht wirklich so wenig Leute wählen, dass es eine andere Koalition gibt, ja, aber es gibt ja keine Gegenkoalition zur GroKo, gibt es ja nicht. Und ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Deswegen, die nächsten 3,5 Jahre werden verlorene Jahre sein. Ja, wahrscheinlich wird nichts großartig passieren, außer die werden halt zu irgendwelchen Handlungen gezwungen, weil es sich nicht aufschieben lässt. Aber ja, große Würfe sehe ich nicht. Und damit meinst du aber auch so ein bisschen, dass die Demokratie in Deutschland im Arsch ist, oder? Ja, das sage ich ja nicht. Ich meine, zu Demokratie ja, aber gehören auch immer dazu, die Idioten ins Amt gewählt werden und es dann stagniert. Ja, und dann gibt es halt eine gesellschaftliche, dann hofft man auf eine gesellschaftliche Reformation, die dann andere Leute wählt, die dann halt auch politisch Reformen machen. Das ist ja die Hoffnung der Demokratie, ja. Anders kann man es ja nicht machen. Angela hat ja schon damit gedroht, nochmal anzutreten. Also. Ich meine, die einzige Alternative dazu, also eine organischen Entwicklung aus dem Inland, ist natürlich, dass irgendwelche Ausländer kommen oder aus dem Ausland halt militärisch eingegriffen wird und eine Regierung eingesetzt wird. Und dann kann man nur hoffen, dass die Leute, die diese Regierung einsetzen, eine demokratische Regierung einsetzen. Also ich weiß nicht, was ich tun. Also ich meine, das sind die zwei Varianten, die es gibt, oder? Es gibt noch die Variante, halt sowas wie die analog zur Fünf-Sterne-Bewegung in Italien irgendwann endlich mal aufzulegen und zu sagen, nee, weg mit der politischen Klasse, ihr habt euren Versuch gehabt, ihr seid Garanten für Stillstand und Ungerechtigkeit und jetzt nehmen das mal andere in die Hand und halt, das muss aus der Mitte kommen, nicht von rechts und nicht von links. Die Frau Wagenknecht und der Herr Lafontaine, die würde ich nicht der Mitte zuschreiben, allerdings, die haben ja mal vor ein paar Wochen versucht, irgendwie so einen Testballon zu starten, so hier, wie sieht's aus mit der neuen Partei links, nicht so links wie die Linkspartei, aber halt so wie die SPD früher war, so nach dem Motto. Ich glaube, da ist nicht großartig was draus geworden, weil du sagst ja, du willst halt eine neue reformistische Aktion wie die 5 Sterne und die 5 Sterne wären halt eher sowas. Ja. Ja, als, und als irgendwie, viele denken ja, die 5 Sterne sind rechts. Ich weiß nicht, vielleicht haben die einen rechten Flügel, vielleicht sind die so übers ganze Spektrum, dass sie halt auch so ein paar rechte Anarchos dabei haben oder was weiß ich. Ja, ein Caps. Und, Ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hier dieses Christian Lindner Bundespressekonferenz-Ding habe ich mir die erste halbe Stunde von angeguckt und es ist natürlich, das erzählt natürlich die Punkte auf, die die FDP quasi gerne haben möchte und beschwert sich, dass er so nicht kriegt. Also halt das, was man erwarten würde von einem Oppositionspolitiker halt. Und das wird dann halt etikettiert als Stillstand und es geht nicht weiter. Also ich habe nach wie vor, ich würde mir es wünschen eigentlich, dass manche Sachen nicht weitergehen, aber ich denke mal, dass viele Projekte, ne, von unseren Frauenorganisationen und so durchaus weitergehen werden in der nächsten großen Koalition. Ja. Also so dieses Framing, Liegt mir nicht so, aber das ist halt so, wie man sich das dann vorstellt, das verkaufen zu wollen. Und das denke ich halt eben auch mal. Und ja, also ich meine, es gibt ja auch Veränderungen in der Politik. Also es ist ja nicht so, dass da immer die gleichen Parteien sind, aber häufig ist es halt zumindest jetzt bundespolitisch in den letzten Jahren so gewesen, dass es hinterher auf Angela Merkel hinausläuft. Aber auf der anderen Seite liegt das halt auch daran, dass es in der CDU irgendwie keine Strukturen gibt, um zu sagen, wir machen das jetzt nicht mehr mit ihr. Und Ja, böse Zungen würden behaupten, die hat sie zerschlagen in den letzten ja, 12 Jahren. es kann gut sein, aber auch da gibt es ja alle möglichen Bestrebungen, die aber auch nicht unbedingt positiv sind. Also ich sag nur diese Ülüsoy oder wie die da hieß, dass die da irgendwie in der CDU aufgeschlagen ist, die wir immer als Sacha Baron Cohen bezeichnet haben. Und solche Sachen. Also auch da verändern sich Dinge, aber also werfen Sachen ihren Schatten voraus, die vielleicht in 10, 15 Jahren irgendwie mal relevant werden und auch nicht unbedingt zum Besten. Das ist ja halt immer die Frage. Also Wandel und neu und so, das geht ja alles in zwei Richtungen. Ne? Also es muss ja nicht unbedingt was Gutes sein. Es muss auch nicht unbedingt was Schlechtes sein. Dann geht es halt immer irgendwie darum, worum geht es denn jetzt? Und genauso wie bei Prinzipientreue und so, ist auch die Frage, was für Prinzipien können auch gute oder schlechte sein. Also, das ist so nicht absoluter Wert. Also Ja. ist Auswandern am Ende doch die einzige Wahl. Ja, aber ich meine, wo willst du hin auswandern? Nach Amerika, oder wie? Ich bin doch schon einmal ausgewandert. Wohin soll ich nochmal auswandern? Das soll das. Ich will nicht In immer Russland umwandern. ist doch zum Beispiel die Regierung jetzt auch stabil geblieben. Vielleicht dahin. Ja, aber ich Ja, meine, ich dachte, du in willst Russland sind ja Änderungen heute Wahlen. haben. Gab es da jetzt schon Ergebnisse? Ich Ja, meine. 70%. ja. Putin hat über 70% eingeholt, und ja, Platz 2 mit so 20% ist die Kommunistische Partei und Platz 3 ist so eine extrem nationalistisch rechts irgendwie Partei. Ja, das ja, alles gut da drüben. Alles beim Alten. Ja. Kommunisten 20% finde ich aber viel. Ja, Ich schon. dachte, die wären alle nur einstellig gewesen, die Oppositionsleute. Nee, nee, nee, nee, nee. Die kriegen schon ein bisschen was zusammen. Aber es gab nur so zwei recht, ja, große Oppositionsparteien jetzt. Ja, der Nawalny, der ist ja irgendwie weg vom Fenster, endgültig, so wie es scheint. Der war auch überhaupt nicht mit bei diesen Wahlen dabei. Aber da müsste ich nochmal selbst ein bisschen weiter recherchieren. Aber Ja, ich glaube, wir ja. greifen jetzt auch ein bisschen vor. Aber sorry, Naja. danke fürs Update. Gut, ja. Putin ist Präsident. Das hat, glaube ich, keiner wirklich bezweifelt, dass das Also wird. ich habe gehofft, ja. Auf die Svenja Kommunistische Schulze, Partei. Kohlefrau als Umweltministerin. Ist die etwa das Mädchen von Kohle? Verstehe ich nicht. Man Angela hat ja die Merkel war auch Angela das Merkel Mädchen als von Kohls Kohle. Mädchen bezeichnet früher. Ach so, ah. Oh mein Gott, bist du War ein alt. schlechter Witz, ich Bist du weiß. alt? In der neuen Ja. Bundesregierung sitzen die Kohlelobbyisten an den Schalthebeln und auch die Atlantikbrücke wird trefflich bedient. Ja, Svenja. Leute mit Atlantikbrücken-Hintergrund sollte man aus der deutschen Politik sowieso schon mal ausschließen. Die haben nichts als Scheiße gebracht in den letzten Jahren. Aber ist die Atlantikbrücke nicht einfach so eine Verschwörungstheorie? Ist die Atlantikbrücke von Feministen gebaut? Ja. Nee, sonst wäre die ja schon Und durch weg. toxische Maskulinität ist sie eingestürzt. Svenja Schulze, bisher noch Generalsekretärin der SPD und in NRW. Okay, ja gut, danke. Ja, scroll weiter. Gut, jetzt kann ich lesen. Wird Barbara Hendricks als Bundesumweltministerin ablösen? Letztere hatte sich zuletzt zum Beispiel auf einer Demonstration in Bonn anlässlich der dortigen UN-Klimakonferenz im vergangenen Herbst eindeutig für den Ausstieg aus der Kohlenutzung ausgesprochen. Seinerseits verhandelten die Unionsparteien allerdings noch mit FDP und Grünen über die Bildung einer Koalition und die SPD dachte es sich in die Opposition, ach verdammt, Mann, dachte es sich in der Opposition bequem machen zu können. Da konnte man also schon mal eine Lippe riskieren. Doch nun kehrt wieder Regierungsalltag ein, also muss die Ministerschar wieder auf Linie gebracht werden. So wird denn die 49-jährige Münsterländerin Hendricks ersetzen. Schulze redet zwar auf ihrer Abgeordneten-Homepage auch viel von erneuerbaren Energieträgern, äußert sich aber unter dem Stichwort Klima- und Umweltschutz weder zu den deutschen Klimaschutzzielen noch zur Stilllegung von Kohlekraftwerken oder zum Abbau von Braunkohle. Ja, cool. Was will sie denn da bitte erreichen? Geld für ihre Region. Ich meine, NRW lebt halt auch noch von Braunkohle etc. Das ist ganz klar. Das ist ja dieses mit unser Föderalismus ist auf der einen Seite gut, ne, weil er halt Alleingänge von der Merkel verhindern kann, wenn er funktioniert. Aber er ist halt auch schlecht, weil alle ihr Schäfchen nach Hause bringen wollen und ihrem Wahlkreis, ihrem Bundesland etc. verpflichtet sind. Ja. Schulze hat ihr bisheriges Berufsleben erst als PR-Frau und dann vor allem als Unternehmensberaterin verbracht. Von 2010 bis 2017 war sie schließlich in NRW Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung. Und wie gut das geklappt hat, wissen wir alle. Also, guckt man sich NRW an. Neben dem SPD-Parteibuch verfügt sie über eine langjährige Mitgliedschaft in der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie, die nach den politischen Säuberungen der 70er Jahre eher am äußerst rechten Rand der Sozialdemokratie zu verorten ist. Unten, das finde ich auch noch interessant, ihr früherer Arbeitgeber war Booz Allen Hamilton. Dort war sie bis zu ihrem Wechsel in die Landesregierung 2010 beschäftigt. Einer ihrer Arbeitskollegen war der auf Hawaii in einer anderen Abteilung arbeitende Edward Snowden. Also wir haben hier einen Geheimdienstgewächs als Umweltministerin. I love it. Das ist ja klasse. Ich finde es toll, das Karrierewechsel. Super. Bin voll dafür. Und es ist eine Frau, Leute. Großartig. Ja, Mann. Polizei München kontert Presseratkritik. Unsere Arbeit ist um ein Vielfaches kontrollierbarer als die der Medien. Shots fired. Ja, da geht es wahrscheinlich um das Nennen von Täterherkunft. Mal wieder, ne? Ich weiß nicht, wer hat das eingereicht? Price. Ja, ich hing gerade im Chat fest und habe im Chatfenster geklickt. Verzeihung. Polizei München kontert Presseratkritik. Unsere Arbeit ist um ein Vielfaches kontrollierbarer als die der Medien, weil die Pressemeldungen, die enthalten ja bestimmte Tätermerkmale und es gibt ja einen Pressekodex, den sich Pressevertreter freiwillig selbst auferlegen, dass halt gewisse Tätermerkmale wie die Abstammung der Nationalität oder sowas nicht genannt wird. Das ist im Endeffekt der Kern der Angelegenheit. Der Polizei wird vorgeworfen, ihr veröffentlicht Tätermerkmale und das entspricht nicht dem Pressekodex. Und da sagt die Polizei, wir sind nicht die Presse und unsere Arbeit ist außerdem sehr viel regulierter und nachvollziehbarer als eure Arbeit, weil das geht ja, wir reden hier von der Polizei und von Polizeimeldungen. Ja, wenn die zum Beispiel sagen, ja, es wird ein Täter gesucht. Oder ja, es wurde ein Täter verhaftet. Ja, und dann gibt es die Beschreibung dazu. Ja, und ich meine, die sind ja schon relativ zurückhaltend, was die Angabe von Tätermerkmalen angeht. Da gibt es ja Personenschutzrichtlinien und Datenschutzrichtlinien und ganz viele andere Richtlinien, die einhalten müssen, die viel strenger sind als alles, was die Presse hat. Und die Presse legt ja, sag ich jetzt mal, die Fakten nach ihren Klickzahlen zurzeit aus, wie sie wollen. Und dass gerade die Presse die Polizei an der Stelle kritisiert, finde ich persönlich sehr lustig. Und das hat die Polizei halt sehr aufgeregt. Ja, es geht hier halt nicht konkret um irgendwelche Sachen wie, da gibt es Korruption in der Polizei oder ein Journalist versucht, über die Polizei zu berichten. Nee, es geht um halt die Pressemitteilung von der Polizei. Und gut, ich habe auch schon die eine oder andere Pressemitteilung gesehen, wo ich mir gedacht habe, okay, das hätte man vielleicht anders formulieren können, aber die unterliegen ja auch nicht dem Pressekodex. Ja, und das macht doch auch Sinn, wenn ein Täter gesucht wird, dann muss ich den ja auch beschreiben können. Was soll denn das? Ich meine, das ist so offensichtlich, dass, Ich meine, wir hatten das ja schon als Meme, dieses jemand hat etwas getan. Es gab irgendwann nur noch drin. Ich möchte nochmal dazu sagen, die Hauptkritik bezieht sich auf die Pressemitteilung von den Tätern im Nachhinein, aber im gleichen Atemzug wurde das aber auch kritisiert, was du sagst, weil wir kennen das ja. Ja. Wenn man dann hingeht und in dem häufig nicht sachlich geführten Diskurs in den sozialen Netzwerken die Erfahrungen gemacht hat, dass die Medien uns umso mehr glauben, je transparenter und offener wir kommunizieren. Fakt ist, wir haben einen Anstieg in bestimmten Bereichen der Kriminalität durch Zuwanderer. So, aber die betroffenen Deliktsfelder haben zum größten Teil nichts mit den unterschwelligen Angstszenarien zu tun und spielen sich häufig in recht unspektakulären Bereichen ab. Dieser Generalverdacht, dass der Staat vertuscht, weil bestimmte Informationen angeblich nicht genannt werden dürfen, kann man uns deshalb so nicht machen. Ja. Das ist halt, ja. Ich habe mal so einen, nicht ganz Schweden. Ich habe mal so einen Spot gesehen, ich glaube, das war so Finnland oder Norwegen oder so, auf jeden Fall auf so einer germanischen Sprache so. Da ging es darum, dass halt so ein Polizist dann so eine Kriminal, so eine Tatort halt ankommt und fragt erstmal, wer es war und wen wir suchen. Und dann wurde gesagt, hier von seiner Mitarbeiterin, von seiner Partnerin so, nee, das können wir gar nicht fragen. So, sie können gar nicht irgendwie, wir können ihnen nichts sagen, das können wir gar nicht, weil das kann ja auch was anderes sein. Wir dürfen das hier nicht sagen, es sei alles politisch korrekt und so. Und der Typ wird dann am Ende vom Spot dann einfach weggeführt, weil er dann nämlich sagt, so, ja, wer ist denn das Opfer? Ja, können wir nicht sagen. Kann man nicht sagen. Es ist einfach eine Person. Es ist etwas. Es ist jemand. Es ist etwas, ist passiert. Also das, was du da erwähnt hast, Mars, das ist da so als Spot gewesen. Ja. Geheimdienstar aus dem Finanzamt. Ja, da wollte ich einfach nur mal allen Leuten ins Bewusstsein rufen, wir haben ja jetzt eine neue Regierung und das schöne Kabinett ist ja benannt worden. Und im Endeffekt, ich sag jetzt einfach mal, die Minister, die sind zwar schön, wenn die immer in den Nachrichten sind und die Punkte vorlesen, die vielleicht auf deren eigenen Mist gewachsen sind oder auch nicht, die eigentliche Arbeit machen die Staatssekretäre. So. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, auch mal zu gucken, wer so die Staatssekretäre sind. Und da wollte ich einfach nur mal ganz kurz, die Nachricht ist auch nicht länger als das, was ihr hier eingeblendet seht, aber einfach nur mal, ne, Johannes Geißmann beispielsweise, ist, kann man sich einfach mal angucken, wer das so ist und einfach mal, wer so die anderen Staatssekretäre sind, weil das sind im Endeffekt die Leute, die die Arbeit machen und die wirklich, ja, die Sachen umsetzen. Das wollte ich eigentlich nur damit zum Ausdruck bringen. Der Spot, den ich angesprochen habe, da wurde ich gerade im Chat nochmal korrigiert, der ist aus dem dänischen Fernsehen, ja, aus Dänemark, Zusammenarbeit mit der schwedischen Polizei. Genau. So, und hier sind wir auch wieder bei anderen Personen, die interessant sind, und zwar geht es hier um den Herrn Martin Sellmeier. Martin Sellmeier, wisst ihr, wer Martin Sellmeier ist? Habt ihr den Namen schon mal irgendwo gehört? Vielleicht mal so am Rande bei irgendwelchen Konferenzen. Im Endeffekt ist es ein Deutscher, der Europa auf Europaebene sehr aktiv ist. Im Endeffekt gehört er zum Gefolge vom Jean-Claude Juncker. Der Herr Juncker wird ja anderen Leuten vielleicht bekannt sein. Unser aller Herr und Meister aktuell. Ja, und Martin Sellmeier, sein Stellvertreter, ist im Endeffekt jetzt der Secretary General vom European Council geworden. Das ist im Endeffekt auch der Geschäftsführer vom European Council. Und das ist mehr oder weniger einfach so vollzogen worden. Da gibt es eigentlich auch einen Prozess, wie die Leute dort reinkommen. Die müssen halt erste gewisse Posten durchlaufen. Müssen halt da sein, da Stellvertreter sein. Und dann werden sie halt irgendwann auf den Posten befördert. Allerdings gab es da halt eine kleine Beförderung von dem Herrn etwas vorzeitig und der hat jetzt eine sehr, sehr starke Position in Europa und gehört zum Herrn Juncker, der auch eine sehr, sehr starke Position in Europa hat. Und da gibt es jetzt einige Kontroversen, ob das denn halt alles so richtig gelaufen ist. Und ja, das ist halt Europa, das schwebt halt über uns allen drüber, obwohl wir davon nichts mitbekommen. Wollte ich das nur mal anmerken. verlinkt habe ich hier einen Artikel vom Politico. Da geht es um den Herrn Sellmeier, da wird er einfach nur mal ein bisschen beschrieben und die Kritikpunkte, warum er vielleicht nicht so ganz geeignet ist für die Position. Oder was heißt geeignet? Geeignet ist er schon fachlich. Fachlich kompetent ist er. Aber warum es vielleicht nicht so gut ist, dass er jetzt in diese Position kommt. Und ich verlinke auch noch einen anderen Artikel, wo noch so ein bisschen mehr auf die Personen eingegangen wird. Er ist wohl fachlich kompetent, aber nicht so ganz umgänglich. Und zwar wird er von Leuten, die ihn nicht mal, also die ihm eigentlich wohlgesonnen sind, wird er, also er hat im Endeffekt den Spitznamen The Monster. Ja. So. Der Herr Sellmeier, eine weitere Person, die sehr viel Macht über uns alle hat. Vielleicht habt ihr schon mal von ihm gehört. Vielleicht hört ihr jetzt zum ersten Mal. Informiert euch. So, hier hat die AfP mal eine kleine Übersicht gemacht über Staatschefs, die ja sich mehr oder weniger ein Imperium oder Imperium, eine Machtbasis für sich selber aufgebaut haben, dass sie immer wieder in der Macht bleiben können. Und hier wird halt aufgeführt der Herr Putin, der seit 1999 staatstragende Ämter in Russland führt und halt auch wohl durch ein Manöver, was ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, halt durch der Medvedev war der kurzzeitig Präsident und dann war Putin wieder Präsident und dadurch war das wohl verfassungsmäßig richtig. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das so war. Ja, das war genau das Ding. Also das war dann, der Medvedev war für eine Amtszeit war er Präsident, dann war er halt Vize. Also Putin war halt Vize, so in dem Sinn. Und jetzt ist Putin wieder da und jetzt macht er hier sein Ding und ja, genau. Hätte man die Merkel aber zupacken können, wir. Ja, also es werden hier die Autokraten halt aufgeführt. Hier der Herr Erdogan, ne, 2003 bis 2014, ist auch sehr lang schon. Ja, ja Duterte, 2016 erst. Ja, also, ja, gut, über Duterte, sehr interessant, was da passiert in dem Land von Herrn Duterte. Kann man sich auch mal mit ein bisschen, müssen wir vielleicht auch mal einen Sonderstream zu machen, aber es ist vielleicht nicht richtiges Thema hier. Ja, der Xi Jinping, der hat sich jetzt auch quasi die Vollmacht geben lassen, weiter der oberste Parteiführer zu sein, auch über die Term Limits hinaus, die in den 80er Jahren halt eingeführt wurden und ist allerdings auch erst in seiner ersten Amtszeit, also das sind quasi so die Newcomer, ne? Ja gut, der Herr Al-Sisi, ja, Ägypten haben wir ja immer wieder mit Äthiopien und der Wassersituation. Ja, Erdogan. Ich wollte hier noch die Frau Angela Merkel erwähnen, die seit 2005 im Amt ist. Und in Deutschland gibt es ja so etwas wie eine Beschränkung, wie oft man wiedergewählt werden kann, nicht. Das fand ich einfach nur interessant im Kontext dazu. Nicht, dass ich irgendwen mit irgendwem vergleichen will hier. Ja. Aber mir ist einfach nichts Besseres eingefallen dazu, dass die Frau Angela Merkel halt wieder im Bundestag wieder gewählt wurde. Weil was soll man dazu sagen? Ist doch... Ja, ich finde aber, es wäre definitiv Zeit bei uns, auch eine Beschränkung der Amtszeit einzuführen. Und nicht nur für sie, sondern für alle. Also am liebsten wäre es mir, wenn Bundestagsabgeordnete auch nicht länger als 2 oder 3 Legislaturperioden im Bundestag sein könnten, damit das endlich mal aufhört mit diesem, dass sich überhaupt nichts ändert und das, weil dieses Networking führt ja dann auch zu Verkrustungen und das gibt ja da gar keine Dynamik mehr. Inzwischen ist es ja schon so, dass der Name reicht, um irgendwie da reinzukommen, wie man an der Frau Müntefering sieht, eine ausgebildete Kindergärtnerin, die jetzt Staatssekretärin wird, nur weil sie den richtigen alten Sack geheiratet hat. Zum Kotzen. Ach, apropos zum Kotzen. Es war ja Leipziger Buchmesse jetzt. Ja, Moment mal. Also dazu wollte ich jetzt mal kurz was sagen, weil die Müntefering, ich meine, die kriegst du ja dann auch. Und du kriegst vielleicht sogar noch viel mehr von den Kindergärtnern, weil irgendwie müssen sie die Leute ja mal austauschen. Also das, glaube ich, wird da nicht unbedingt zu beitragen. Aber die kriegst du dann auch nur 2 Legislaturperioden. Ja, weiß ich nicht, ob das so viel Unterschied macht. Ich meine, das System ist, wie es ist, und es hat halt auch alles irgendeinen Grund, warum es mal so gemacht wurde, wie es ist. Ich erinnere nur beispielsweise an die Pensionsansprüche, die ja Abgeordnete nach der ersten Wiederwahl bekommen. Ja, also wenn man sagt, 2 Legislaturperioden und dann... Ja, dann, das kann man natürlich, das müsste man in dem Zusammenhang auch ändern. Das passt gar nicht aufmachen, sorry. Man muss das natürlich auch ändern. Es ist auch völlig lächerlich, dass nach 2 Legislaturperioden Pensionsansprüche entstehen. Das ist völlig lächerlich, weil das hat auch, wenn ich irgendwo 8 Jahre arbeite, habe ich da auch keine gesicherte Rente vor. Punkt. Ja, aber ich finde es aber, es ist immer ein sehr schwaches Argument. Ja, und ich meine, es ist heutzutage auch vielleicht ein bisschen müßig, weil wir reden ja über hohe Summen, aber nicht so hohe Summen. Aber ich finde es gut, wenn halt Beamte und auch Politiker ein Einkommen haben, was sie unabhängig hält, dass sie nicht von anderen Geldquellen abhängig sind. Das ist natürlich in der Realität heute anders läuft, ist mir klar, aber das ja, System müsste man aber auch, müsste man dann aber auch, denke ich mal, eher darauf bestehen, dass die Leute dann auch keine anderen Quellen dann haben, weil die haben ja jede Menge anderen Quellen noch. Genau, das ist halt der andere Teil der Medaille, aber deswegen, weil das eine nicht so ist, muss man ja vom anderen Prinzip sich nicht auch komplett distanzieren. Aber man muss es halt wieder irgendwie zusammenführen. Okay, das politisierte Kinderzimmer. Ja, hatte ich ja schon mal angesetzt. Das war Buchmesse in Leipzig letzte Woche. War viel Getöse um Verlage gegen rechts und so. Aber hier, das ist was ganz anderes. Es geht darum, dass die Messe eine Liste von empfohlenen Kinderbüchern rausgegeben hat, wo auch schon den Kleinsten praktisch politisch das Richtige mitgegeben wird. Also es geht dann natürlich momentan sehr viel drum, was weiß ich, Hassan kommt aus Syrien und das und jenes und das Übliche. Ich frage mich, warum man den Kindern nicht einfach wie früher Bücher gibt, die irgendwie für ihre menschliche Entwicklung gut sind und wo sie Grundwerte lernen und halt nicht diesen ganzen politischen Scheißdreck schon um die Ohren gehauen bekommen. Also ich habe genug Bücher gelesen als Kind, wo sicher auch politische Botschaften drin waren, aber die waren halt nicht so parteipolitische Botschaften wie heute. Ja. Und hier Cicero sagt halt, die Empfehlungsliste liest sich wie eine Wahlaufforderung für die Grünen. Ja. Und ich verstehe halt wirklich nicht, warum hier mit Kindern und Jugendbüchern soll politisches Bewusstsein geweckt werden. Ein politisches Bewusstsein in einer Landschaft, wo sowieso irgendwie entweder bist du für uns oder du bist gegen uns sich breit macht, ist eigentlich echt einfach dämlich. Okay? Du kannst doch nicht irgendwie sagen, hier politische Landschaft und so, du sollst politisch aktiv werden und dann halt in einer Zeit, wo, wenn du dich für die AfD aussprichst, du einfach sofort in die Nazi-Ecke gestellt wirst, weil wie kannst du nur? So. Hier steht, ab 5 Jahren soll man reif genug sein für das Durchexerzieren verschiedener Machtverteilungsmodelle, dargelegt von Bestsellerautorin und SPD-Mitglied Juli C. Nein. Die Heinrich-Böll-Stiftung ist mit einer Broschüre für 11-Jährige vertreten, die den Fleischkonsum unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet, eine Fülle von Informationen zum Thema Tierhaltung, Fleischerzeugung und Konsum vermittelt. Warum sollen so Kinder nicht erstmal überhaupt lernen, was Tiere sind und wo die so leben und wie? Ja, da kommt doch dann der Gedanke ans Schnitzel automatisch mit und man kann dann selber sich den Schluss ziehen, so, ist es denn gut, wenn Tiere so gehalten, aber denen das halt schon mit als Kindern mit der groben Kelle einzuschenken. Ja, das ist halt echt, ich verstehe das nicht. Okay, sowas wird gemacht, aber einfach mal ein Logikunterricht, einfach mal ein Unterricht, wo dir gezeigt wird, okay, wie funktionieren Argumente, wie diskutiert man richtig, wie hat man überhaupt eine Diskussionskultur, ja, so nicht diesen ganzen Bullshit von, wir laden uns jetzt mal die Amadeo-Antonio-Stiftung rein und No Hate Speech Movement und die erzählen euch irgendwelchen Quatsch, sondern einfach mal, guck mal, hier gibt's so philosophische Rasierer, hier gibt's so eine Liste an Scheinargumenten, wenn ihr das verwendet und das Zeug hier vermeidet, werdet ihr besser am Denken dran sein, egal welcher Bereich euch beschäftigt, egal was ihr macht. Ich sehe schon den Spielplatz, der eine nimmt übereinander so ein Förmchen weg und da heißt es Strohmann, das ist ein Strohmann. Also, das ist kein Argument. Ja, du kannst mir mein Spielzeug nicht nehmen. Das kannst du gern machen, okay, aber das hat nichts mit dem Thema hier zu tun. Bleib sachlich. Erklär mir das in einem Livestream. Ja, kommen dann so Leute wie Turkish Porn Avi bei raus. Kontext. Parenting doesn't matter. Also das finde ich einen fantastischen Artikel, weil also Slate ist ja auch eher links, würde ich sagen. und hier geht es darum, dass egal, was du tust, um dein Kind zu fördern, das ändert nichts. Also, und es wird explizit gesagt, es liegt an den Genen, was aus deinem Kind wird, nicht an deiner Erziehung. Wie das mit dem ganzen anderen Scheißdreck von gesellschaftlich konstruierten Rollenmodellen und so zusammen funktioniert, verstehe ich nicht. Aber ja. Und auf der anderen Seite kann mir das auch keiner erzählen, weil ich bin glücklicherweise in einem Haushalt groß geworden, in dem Bildung was gezählt hat und in dem Bücher und Erziehung was gezählt haben. Und ich denke, das wird dazu beigetragen haben, dass ich mich für viele Dinge interessiere, in der Lage bin, mir Informationen zusammenzusuchen und auch in der Lage bin, diese Informationen zu gewichten und zu bewerten. Und jetzt wollen die einem erzählen, das ist eigentlich völlig egal, was die Eltern machen. Das Kind wird so, wie es in den Genen steht. Völlig, völlig bekloppt. Vor allem diese Slate, hochnäsige Art, das zu schreiben, weißt du, the science, so die Wissenschaft, ja, cool, Alter, die Wissenschaft beweist das und das, ja, cool, ja, okay, die Wissenschaft hat auch genug Studien, die das Gegenteil beweisen, whatever, ja. Ah ja, genau, das habe ich eingereicht gehabt. Ey, ja, Sportunterricht ist rassistisch, findet eine steuergeldfinanzierte Studie, ja, wenn es um halt Fußball, also American Football halt, Rugby, Cricket und so Ball übers Netz halt geht, so, keine Ahnung, Völkerball und so. Ja, OPEX. Weil das nämlich weiße Privilegien fördert. Und dieser OPEX. Ganze Artikel, OPEX. Also erstmal... OPEX. Ja? Das ist aus England, Mail Online. Also dieses Football ist Fußball, nicht American Football in dem Fall. Okay, okay. Es tut mir leid, okay. So, aber 10.000 Pfund wurden dafür ausgegeben, dass da jetzt irgendwie Leute sich hinstellen und sagen, nee, weißt du was, ist schon rassistisch und schon irgendwie weiße Privilegien und voll schlimm. Die Begründung ist, dass dieser Sport als kolonialisiert wurde, ja, in Länder importiert wurde und dann so Konzepte und Regeln halt den Leuten gegeben wurden, wenn es in diesen Spielen geht, ja, und das ist voll kolonialisierend bis heute noch, ja. Das ist immer noch. Deswegen sind halt auch Länder wie Indien total begeisterte Cricket-Nationen oder Länder wie Neuseeland total begeisterte Rugby-Nationen, weil die so unterdrückt werden, verstehe ich schon. Ja, also ja, dazu. Pakistanis lieben Cricket. Ja, genau. Dazu hat mir ein Pakistaner mal erzählt, der spielt sogar in einer Cricket-Mannschaft in Deutschland. Also ihr versteht nicht, okay? Cricket pass auf, wurde. Der hat mir nämlich erzählt, die Engländer haben Cricket eingeführt, weil da die Zuschauer ganz ruhig rumsitzen und so und keiner hier, da kommen die Leute nicht auf die Idee, sich irgendwie aufzulehnen gegen die Engländer oder so. Das hat er mir erzählt, warum die das angeblich eingeführt haben sollen. Ja, genau. Und diese einfache Maßnahme, mal so ein bisschen Zivilisation zu verbreiten und Kultur mal irgendwie auszutauschen, ne, ist für diese Leute da, für diese zwei Frauen, die diese Studie gemacht haben, für 10.000 Pfund so ein Ding von, ja, es wurde von Weißen gemacht und deswegen ist es schlimm. Und dann äußern sich da auch unter anderem schwarze Sportler auch dazu, wie absurd das ist, ja, aber nein. Es geht wirklich darum, dass halt es gemacht wurde, um zu unterdrücken und zu kontrollieren, und der böse weiße Mensch, der hat so ein tolles Spiel erfunden, was dich irgendwie zum Bewegen bringt, und du bist voll frei auf diesem Feld, kannst da rumrennen und Spaß haben und so. Nee. Also ich muss wirklich sagen, wenn jemand freiwillig Cricket aufnimmt als Spiel und sich das freiwillig anguckt, dann kann man wirklich nicht davon ausgehen, dass da irgendwie Einfluss von außen kommt. Ja, also guckt euch mal ein Cricket-Spiel an, dann wisst ihr, was ich meine. Das macht man nicht. Wenn man es nicht freiwillig macht, da kann einen keiner zu zwingen. Ich verstehe es nicht, aber gut. Ich finde es schön, wenn Leute Spaß haben. So, sind wir wieder bei der Wahl in Russland. Da waren wir vorhin schon. Im Endeffekt, ja, der Nawalny ist wohl nicht zur Wahl zugelassen worden, hat deswegen Protest angekündigt. Ich weiß jetzt nicht, das war vielleicht noch eine Zusatzinformation, die man aus dem Artikel ziehen kann. Die Umfrage war bei 70%. Ansonsten ist es mehr oder weniger auch so, wie es in dem Artikel steht. Ist nicht allzu lang. Ich denke mal, dazu haben wir genug gesagt jetzt zu Russland. Oder möchtest du noch was dazu sagen? Ja, nee, nee, nee, das ist schon okay. Bei dem Artikel davor, da hat man auf dem Bild eben so Demonstranten von der Kommunistischen Partei Russlands so gesehen gehabt. Aber ich habe den Artikel auch nicht gelesen. Die Sache hat sich eh für mich erledigt. Da war auch ehrlich gesagt nie groß eine Sache da dabei, so, was mich begeistert hätte. So. Hat er denn wirklich so viel Zuspruch, der Putin, oder hat er ihn beschissen, oder was meint er? Nee, also Zustimmung hat er richtig viel, aber das ist dann so eine Sache von, ja, also einerseits das Argument, was Leute bringen, ja, okay, der lässt seine politischen Gegner halt verfolgen und Journalisten einsperren und der ist echt so ziemlich, ja, drakonisch, so hat er so eine Ader, aber andererseits sind alle anderen Konkurrenten hart inkompetent, okay, so. Da ist es schon eher so eine Sache von, der Typ ist länger dabei, er macht das schon alles selbst und er schafft auch wirklich was, also so statistisch, ja. Er hat schon Sachen hinbekommen, aber dann macht er so Sachen wie mit der Krim und dann ist es halt Quatsch. Weißt du, dann ist es halt dumm. So, aber naja, egal. Solange er sich demokratisch wählen lässt, sozusagen. Ja, Das ja, rechtfertigen. ja. Aber auch da ist dann die Frage, so die letzten Wahlen waren ja auch da, da kamen dann Videos hoch, bei denen Leute eben Urnen zum Beispiel durchgegangen sind und Sachen sortiert haben oder halt gefälscht haben und selbst noch haufenweise Stimmen für Putin abgegeben hatten. So, das, ja, Wahlbetrug ist da in Russland schon so ein Ding, aber naja, naja. So, was ist das hier jetzt? Gina Haspel, Wikipedia-Artikel? Was ist denn hier los? Gut, das habe ich eingereicht. Ich möchte den Artikel mal kurz nutzen, um über ein paar Amerika-Themen zu reden. Nicht allzu lang. Aber steigen wir erstmal ein. Gina Haspel ist eine langjährige CIA-Agentin und ist jetzt Chefin des CIA in Amerika, nachdem der vorige CIA-Chef den Chef des State Departments übernommen hat. So. Gina Haspel ist die erste Frau als CIA-Chefin, was an sich schon mal interessant ist, so, weil das gab es vorher noch nicht. Und jetzt mal ganz abseits von dem üblichen Trara, finde ich das einfach bemerkenswert für Geheimdienste. Und was interessant ist an der Dame auch, die hat nicht die übliche Bürokratenkarriere hinter sich gelegt oder Militärkarriere, wie es sonstige CIA-Chefs gemacht haben, sondern die ist im Endeffekt ein. Ja, also ein Agent im Einsatz gewesen. So, also ja, vor Ort hat deswegen auch einige Kritik bekommen, weil sie unter anderem dann zu einem späteren Zeitpunkt eine Einrichtung geleitet hat, wo halt nachweislich halt diese CIA-Torture stattgefunden hat. Allerdings nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie die geleitet hat. Allerdings sage ich jetzt einfach mal so, die ist eine Einsatzagentin, deswegen hat die garantiert ihre Hände dreckig gemacht an irgendeiner Stelle. Und deswegen wird sie halt von vielen Leuten kritisiert. Aber wir reden hier über den CIA. So, aber normalerweise sind sie eher Bürokraten im CIA. Aber jetzt ist es die. Der Pompeo ist ins Ministerium, ins Kabinett hochgerückt. Und andere Leute haben das Weiße Haus in letzter Zeit verlassen. Im Endeffekt hat das zu einer sehr, sehr großen Kontroverse geführt. Ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und ich sage, der Trump hat im Endeffekt das gemacht, was andere Staatschefs auch gemacht haben, wenn die ins Amt gekommen sind. Nur hat er das auf eine weniger blutige Art und Weise gemacht. Er hat im Endeffekt die ganzen Leute, die zwar offiziell auf seiner Seite waren, aber nicht so wirklich für ihn gearbeitet haben, aus seiner Administration rausgemacht. Ja, er würde es wahrscheinlich so bezeichnen, dass er den Sumpf ausgetrocknet hat. Allerdings sind das natürlich, ja, also ich meine, man muss nicht unbedingt seine Administration so führen. Das kann man kritisieren. Allerdings hat er es nicht so gemacht wie der Erdogan, der die einfach ins Gefängnis gemacht hat oder andere Staatschefs. Ich nehme jetzt einfach nur mal den Herrn Erdogan als Beispiel. Ja, weil der hat ja auch seine Opposition, ja, mehr oder weniger klein gemacht, inklusive dem Militär. Allerdings, was Herr Trump gemacht hat, ist, der hat halt im Endeffekt die ganzen Positionen von Leuten, die ihm nicht so ganz wohlgesonnen sind, durch Militärs ersetzt. Trump selber war ja auch auf einer Militärakademie, das heißt, er ist sehr armeefreundlich. Er ist nicht nur ein ein Bauherr und ein, was weiß ich, eine Medienperson und viele machen sich auch über ihn lustig. Er ist nicht ungefährlich, sage ich jetzt einfach mal also dazu. Kommen wir zum nächsten Thema, Nordkorea. Da hat der Rex Tillerson, der jetzt gefeuert hat, der ist ja im Endeffekt der gewesen, der die ganzen Verhandlungen geführt hat mit Nordkorea die ganze Zeit. Und was jetzt im Endeffekt die Situation war, was auch, glaube ich, dazu geführt hat, dass er gegangen ist, ist, dass halt ja Nord- und Südkorea jetzt durch die Verhandlungstaktik von Trump, die ja doch aggressiv war, während hingegen der Rex Tillerson eher passiv war, jetzt ist ja doch ein Durchbruch gegeben hat. Und das hat ihm halt die Gelegenheit gehabt, jetzt den Rest zu säubern. Und jetzt hat man halt im Endeffekt ja in Amerika auch eine Regierung, die mehr oder weniger vom Militär geprägt ist. Ob das gut ist oder nicht, müsst ihr jetzt selber entscheiden. So, Südkorea. In Südkorea hat es bei den Olympischen, also bei den Olympischen Spielen gab es ein Speed-Skating-Staffellauf. Die genaue Bezeichnung ist mir jetzt leider entfallen. Es geht im Endeffekt um Eiskunstschnelllauf und Staffellauf, so eine Kombination daraus. Und das ist wohl in Südkorea auch relativ beliebt, das zu machen und sehr kompetitiv. Und da war es wohl so, dass das südkoreanische Team nicht so gut abgeschnitten hat, weil eine von denen, die da gelaufen ist, ja, nicht so gut performt hat. Und die ist hinterher halt fertig gemacht worden von den anderen Teamkolleginnen, so nach dem Motto, so ja, hier, du bist schuld, dass wir verloren haben. Und daraufhin gab es einen Backlash von der Gesellschaft auf die eine, die halt quasi gesagt hat, ja, du bist zu schlecht. Die wurde als Bully dargestellt und ist halt jetzt einmal komplett durch die südkoreanischen Medien komplett durchgeschämt worden. Mit Medienauftritten, wo die halt öffentlich sich verbeugt hat und geweint hat und sich tausendmal entschuldigt hat. Und ja, das hat mich so ein bisschen an eine Black Mirror-Episode erinnert. Das ist eine Serie, wo so Zukunftsvisionen gezeigt werden. Und da, in der Episode ging es darum, dass der Wert in einer Gesellschaft, den du hast, halt danach bemessen wird, wie gut dein Social-Media-Konto ist. Und wenn du halt zu wenige Likes bekommst, dann musst du quasi durch die Medien gehen und dich bei allen entschuldigen und hoffen, dass halt die Leute dir mehr Thumbs abgeben, weil ansonsten wirst du am Ende umgebracht. Ja, das hat mich irgendwie daran erinnert. Black Mirror, tolle Serie, kann ich nur empfehlen. Traurig, sowas. Also niemand hat die natürlich umgebracht, die Dame in Ja, umgebracht Nordkorea. nicht, aber das ist halt wirklich Dieses so. Auftreten, was ja in Asien natürlich auch ein bisschen effektvoller ist als hier, das sei dazu gesagt. Aber es hat mich einfach daran erinnert. Eine sehr lustige What the fuck-Nachricht. Über Süd- und Nordkorea habe ich ja gerade schon geredet. Jetzt geht es um Syrien. Was hat Nordkorea mit Syrien zu tun? Ja, Nordkorea, laut den Amerikanern hat Nordkorea an der Westseite von Syrien eine geheime Militärbasis für geheime Militärwaffenkonstruktion in Kooperation mit Syrien gebaut. Und die ist halt fast fertig. Also das sagen die. Und ja, was damit im Endeffekt so genau, was damit, also das sagen die Amerikaner jetzt. Und damit rechtfertigen die halt, das ist eine der Rechtfertigungen, dass sie weiter in Syrien aktiv sind. Ja, im Endeffekt haben sie ja jetzt nicht mehr so, unterstützen sie nicht mehr so stark die Kurden, sondern unterstützen halt mehr so freie, na gut, eigentlich die Situation in Syrien ist weiterhin so kompliziert. Die Türkei ist jetzt aktiv mit Bodentruppen in Afrin anscheinend, das ist wohl heute neu, was natürlich auch krass ist, weil das ist immer noch syrisches Staatsterritorium und nur weil die syrische und russische Armee noch woanders beschäftigt ist. Was für eine sehr seltsame Situation. Und Nordkorea hat da anscheinend auch eine Basis. Oder auch nicht. Wer weiß Ja, es das irgendwie. erinnert mich schon so ein bisschen an jemanden, der Bilder von LKWs hochhält, um was zu rechtfertigen. Ja. Tja, eine kleine Sache noch. Es wurde jetzt ein Finanzbericht veröffentlicht vom Pentagon vom letzten Jahr. Und da in den ganzen Unterlagen sieht man halt, es wurde im Endeffekt eine eine mehr oder weniger Armee von 60.000 Leuten in Syrien, die oppositionell eingestellt war, die zwar gegen ISIS gekämpft hat, aber auch gegen Assad gekämpft hat, quasi finanziell und materialtechnisch unterstützt. Das ist in dem Finanzbericht nachzulesen. Nur das ist halt eine von den Fraktionen, die halt mehr oder weniger, ja, das ist die Aktion vom Pentagon gewesen. Es gab auch noch andere Institutionen in Amerika, die andere Aktionen gefahren haben. Das ist eine von den Aktionen, die nicht so erfolgreich war. Das ist eine von diesen Rebellengruppen gewesen. Mehr sage ich jetzt mal nicht dazu. Cryptocurrency, mining attacks increasing exponentially, no end in sight. Ja, das kam ja vielleicht ist es mal über euren Bildschirm gerattert oder vielleicht habt ihr es gesehen, dass halt in Werbeanzeigen oder in ganz vielen anderen Web-Applications irgendwelche Crypto-Mining-Tools drin sind. Die nutzen im Endeffekt eine Sache aus, was ich sehr interessant finde, die der Herr Cory Doctorow vor ein paar Jahren schon prognostiziert hat, und zwar, dass überall Computer im Einsatz sind, die mehr Rechenleistung haben, als genutzt wird. Und diese Rechenleistung ist dauernd ungenutzt und deswegen ist es sehr anfällig dafür, dass halt irgendjemand diese Rechenleistung benutzt, ohne dass es der Computereigentümer bemerkt. Und dass halt alleine diese Rechenkapazität, wenn die halt über irgendwelche Netzwerke zusammengeschaltet wird, halt eine immense Rechenpower darstellt. Und genau das wird jetzt für Crypto-Mining genutzt. Ja, also es gibt halt Attacken, wo dann halt über irgendwelche, da gibt es so viele verschiedene Wege, da werden halt dann im Endeffekt Sachen bei euch auf dem Computer ausgeführt, die dann im Browser oder außerhalb des Browsers im Hintergrund laufen und ein paar Prozent von eurer Rechenleistung benutzen. Oftmals sind das auch Werbeanzeigen, die dann im Browser laufen und das machen. Was ich auch persönlich schon gesehen habe, sind Captchas, wo man ja normalerweise Sachen eintippt, wo man dann im Endeffekt warten muss, bis so ein gewisser Datenblock berechnet wird. Und das ist dann Verification durch Arbeit halt, ne, wie ja das Blockchain-Konzept ist. Und das nimmt immer weiter zu. Und deswegen an dieser Stelle installiert euch Adblock, NoScript. Ja, aber nicht Adblock Plus, sondern uBlock Origin, bitte. Genau, uBlock Origin. Adblock Plus ist auch mal ein Thema für sich. Da gab es früher interessante Sachen auf dem Chaos Computer Club und sogar auch bei der Republika, da gab es einen interessanten Talk, wo die noch über vernünftige Themen geredet haben. Ja, da haben wir ja auch in der Breite drüber gesprochen. Das war ja dieses große Drama da mit dem Sascha Pallenberg, wie sie auf ihn losgegangen sind, weil er sich mit dem Laden angelegt hat. Tja, ja, und mit Flatter war da auch dabei, glaube ich, Flatter. Genau, ja. Das war der bezahlte Talk bei Republika. Ach ja, das ist schon fast Nostalgie. Jetzt gibt es die Krypto-Miner in der Adware. Das ist noch eine Nummer krasser. Aber gut, Technologie-News. Also ein 3D-gedrucktes Haus für unter 4.000 US-Dollar. Gut, der Preis ist natürlich noch relativ fiktiv. Und das entspricht natürlich nicht allen Bauregularien und so weiter und so fort. Allerdings, es geht im Endeffekt um die Entwicklung 3D-Druck, die perspektivisch sehr viel verändern wird, wenn es nicht durch Copyright und Patentsachen der normalen Bevölkerung vorenthalten wird, wonach es im Moment aussieht. Aber sowas macht einem so ein bisschen Hoffnung, weil zumindest im Bausektor kann man da einfach wirklich super effizient Wert schaffen. Und ich denke jetzt nicht unbedingt daran, dass weniger Bauarbeiter gebraucht werden, sondern dass man den vorhandenen Platz, den man hat an Grundstücken, viel effizienter mit größeren Gebäuden nutzen kann und mit besseren Gebäuden, weil man die halt besser anpassen kann mit 3D-Druck. Ja, also ich sehe es nicht unbedingt aus der Perspektive, da braucht man weniger Bauarbeiter, weil die braucht man immer. Ja, hat mir, wie irgendwer mal gesagt hat, ja, der selbstgesteuerte LKW, der kann halt auf der Baustelle durch den Sand nicht fahren, weil da gibt es kein GPS, da brauchst du Menschen für. So. Ist das denn aus Plastik oder was? Ja, das ist aus Filament und aus Carbon und aus verschiedenen anderen Wertstoffen. Aber also rein von der Technik her kannst du mittlerweile fast alles drucken. Du kannst auch Lebensmittel mittlerweile drucken. Ja, es geht halt wirklich nur immer um die Patente und um die Kosteneffizienz und um die Serienproduktionsfähigkeit. Und das ist nämlich der zweite Punkt. Diese Haus-3D-Printer, die sind mittlerweile fast vor der Serienproduktionsreife. Ja, und das heißt, die können Billigmassen hergestellt werden. Die ganzen Sachen, die es jetzt gibt, da gibt es 10, 20 Sachen, 10, 20 Einheiten für, und das sind Spezialkonstruktionen für irgendwelche, weißt du, da baust du ein Gebäude und dann baust du extra für dieses Gebäude so eine Maschine. So, und dann ist sie aber auch so speziell, dass sie dafür nicht funktioniert. Und jetzt geht es halt in die Richtung, dass es halt modularer wird und dass es halt auch fertig wird für den Massenmarkt. Ja, und das ja, aber cool. Ist doch ein bisschen Augenwischerei, weil ich sehe hier oben eindeutig eine Holzkonstruktion als Dach. Die druckst du nicht. Und ich würde mal annehmen, dass schon die Erstellung von diesem Dach 4.000 Dollar verschlingt. Ja, ich würde aber auch dazu sagen, erstmal, ja, also das Dach kannst du drucken oder das Dach kannst du fertig hinbringen. 3D-Druck ist nicht immer effizient. 3D-Druck ist immer effizient für individuelle Teile. Wenn du, das ist ja jetzt auch schon in der Industrie so. In der Industrie hast du ja schon überall 3D-Drucker, wo es effizient ist mittlerweile fast. Also nicht überall, aber sehr oft. Ja, weil wenn du irgendein Teil hast, was du durch eine Sprengung oder durch eine Verschweißung oder sowas herstellen kannst, zu 100.000-fach, das ist natürlich viel billiger, als wenn du es im 3D-Druck machst. 3D-Druck ist immer, deswegen für Architektur, Häuser, darum geht's. Ob da jetzt 5 Teile vorgepresst sind aus Stahl, ist doch egal. Es geht darum, dass du halt die Möglichkeit hast, architekturmäßig ganz neue Konzepte auszuprobieren. Ja, da geht's auch um, ohne jetzt futuristisch klingen zu wollen, um irgendwelche Sachen, Habitate, NASA-Forschungen gehen ja um so selbstregulierende Habitate und so. Durch 3D-Drucktechnik kannst du ganz anders bauen. So, und die Elemente haben auch eine ganz andere Tragfähigkeit und so weiter und so fort. Also es ist interessant, weil es bald auf den Massenmarkt kommt in ein paar Jahren. Und das ist cool. Das ist wirklich cool. Das ist echt futuristisch. Aber gerade beim Essen gab es halt gerade einen kleinen Rückschlag, weil halt bestimmte Patente doch wieder durchgekommen sind. Ja, also den Replikator von Star Wars, vielleicht dauert es tatsächlich noch so lange bis zu The Next Generation, bis wir den alle Open Source nutzen dürfen. Wer Star weiß. Trek, wenn ich bitten darf. Ah ja, sorry. Hab ich mich jetzt versprochen? Verdammt. Ja. Ja, das ist ein bisschen Doom Star Wars gelungen. Als dasselbe. Ja, nein. Heresie. Also ich fand Star Wars besser, weil der Mr. Spock war so cool. Genau. Ja, ich habe jetzt nur an The Next Generation gedacht. Ich bin ja großer Star Wars-Fan, muss ich dazu sagen. Deswegen Schande auf mein Haupt, wenn ich da jetzt was Falsches gesagt habe. Also ich meine, ich bin nicht... Ja, egal, lassen wir das Star Wars-Thema. The world is running out of phosphorus, which threatens global food supply. Das ist ein Thema, worauf mich oftmals ein paar Leute angesprochen haben, die halt was mit Pflanzen, Biologie und sowas zu tun haben. Also da haben die auch anscheinend ziemlich viel Panik vor und da sind die teilweise auch so ein bisschen smug, so nach dem Motto so, ja, ich, ne, bald gibt es die große Katastrophe, dann studiere ich jetzt genau das Richtige, Leute wie ich werden bald sehr gefragt werden und so. Also gut, da ist die Bandbreite recht hoch und deswegen wollte ich das Thema mal einfach nur ansprechen. Es geht um Dünger und um Böden. Böden müssen Nährstoffe haben und wenn die Nährstoffe entzogen werden, dann müssen die rekultiviert werden oder gedüngt werden. Und in der Regel rekultivieren wir nicht, sondern wir düngen. Und deswegen brauchen wir immer mehr Dünger und Dünger ist Phosphor und Phosphor ist halt nicht leicht synthetisch herzustellen und gibt es immer weniger und immer weniger Vorkommen. Ich habe ja da die Vermutung, dass es so sein wird wie mit dem Peak Oil, dass da halt immer mehr neue Technologien und neue Lagerstätten gefunden werden, dass es einfach sich immer weiter hinausschiebt. Allerdings wollte ich nur einfach mal auf die Thematik ansprechen. Letzte Woche hatten wir ja die Magnetfelder, jetzt haben wir das Phosphor. Das wird jetzt eine Serie, Doom and Gloom. Also es ist ein ernstes Thema, es ist wirklich wohl ein Problem, aber wie gesagt, ich denke, durch den technologischen Fortschritt wird sich da einiges machen lassen. So. Ja, hier geht es um den ewigen Konflikt zwischen Pakistan und Indien. Und es geht um Kaschmir, aber nicht nur um Kaschmir. Es geht halt auch mittlerweile um internationale Handelsverträge, weil Indien und Pakistan jeweils mit Ländern handeln, aber nicht mit sich gegenseitig handeln. Und ja, die haben einfach eine Rivalität und eine Feindschaft, die einfach diplomatisch schwer zu überwinden scheint. Und es liegt nicht nur an Kaschmir. So, dazu kommt halt noch, dass Indien ja von der Ostseite von China bedrängt wird. Und da gab es ja mal den lustigen, oder was heißt den seltsamen Zwischenfall, dass halt indische und chinesische Soldaten an der Grenze zwischen Indien und Bhutan sich gegenseitig einen Faustkampf geliefert haben. Also nicht mit Waffen, aber die haben halt sich gegenseitig geboxt. So, und ja, einfach so seltsam. Und jetzt gibt es halt zwischen Indien und Pakistan irgendwie anscheinend so eine Serie, wo die sich gegenseitig halt auch irgendwie Streiche spielen. Hier wird in dem Artikel konkret auf eine Situation eingegangen, wo halt mehrmals halt Leute in das andere Land gefahren sind und dann halt bei irgendwelchen hochrangigen Militärangehörigen mitten in der Nacht Sturm geklingelt haben und dann weggerannt sind oder so. Also okay, wirklich so nach dem Motto, what? Ja, das war es eigentlich schon. Komische Konflikte in der Welt. Ja. So, das Europaparlament gegen Steuerdumping bei IT-Konzernen. Das ist nicht von diesem Scholz. Bitte? Der Scholz hätte sowas auch gemacht. Ja, sorry, jetzt sind wir weiter. Nee, sag ruhig was zum Scholz. Ja, der Scholz hatte das ja wohl auch vorgeschlagen, dass man eben bei den großen IT-Unternehmen jetzt mal langsam anfängt, vernünftig Steuern einzusammeln. Was man eben lange nicht gemacht hat. Apple, Google, Konsorten. Ja, das hat Christian Lindner auch mehrfach gesagt. Mhm. Ja, gut. Wunsch und Wirklichkeit. Ja, aber ob es passiert, ist dann noch die ganz andere Frage. Ja. Was sollen die Iren denn dann machen und die Niederländer, wenn das nicht mehr funktioniert, dieses ganze Modell? Oder die Luxemburger? Da muss ja Scholz sagen, weiß ich nicht. Ja gut, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Ich denke generell nicht, dass es dazu kommen wird. Allerdings einen kleinen Aspekt wollte ich doch dazu anregen. Und zwar, wenn die EU eine eigene Steuer erhebt. Es geht ja jetzt nicht hier ging es nämlich nicht darum, dass die Mitgliedstaaten die Steuer erheben, einheitlich, sondern dass die EU die Steuer erhebt. Und die EU die Gelder aus dieser Steuer bekommt. Da will ich mal bitte alle Leute bitten, drüber nachzudenken. Ja, aber es wird doch eh, also das, da arbeiten sie doch eh jetzt dran, dass der deutsche Beitrag auch nochmal deutlich erhöht werden soll. Und das wird die Angie auch so absegnen, weil ihr Freund der Macron das ja auch will. Also das kommt doch sowieso, dass die EU... Es ist was komplett anderes, wenn der EU-Beitrag erhöht wird oder die Staaten eine Steuer erheben, weil die EU sagt, ihr müsst die Steuer erheben. Fiskalunion. Es ist aber was anderes, wenn die EU die Steuer erhebt. Das ist was anderes. Aber gut, Fake News-Richtlinie kommt aus guten Gründen nicht. Hier ein Artikel, der eingereicht wurde von einem österreichischen Zuschauer. Vielen Dank. Und ja, Fake News-Richtlinie kommt aus guten Gründen nicht. Hier wurde im Endeffekt eine Studie gemacht im Europaparlament und diese Studie kam mehr oder weniger zu dem Beschluss, okay, Moment wenn mal, das war doch diese Umfrage. Wenn von Fake News beeinflusst wird, dann halt, ist das halt, eine Gruppe halt, von... Halt, das war auch diese Umfrage, über die hatten wir doch gesprochen. Also diese da Sachen... Haben wir darüber schon gesprochen? Ja, über die Umfrage hatten wir damals gesprochen. Also ich weiß nicht, ob du da dabei warst, aber wir haben auf jeden Fall über diese Umfrage gesprochen. Die ist ja irgendwie ausgelaufen Anfang des Jahres oder so. Und das sind jetzt, denke ich mal, die Ergebnisse. Also es ist schon sinnig, da jetzt drüber zu reden. Aber Studie ist das, glaube ich, nicht. Also die Studie besteht aus, wir haben 100 Leute gefragt, wie seht ihr das denn? Also nee, empirisch ist das, glaube ich, nicht. Mach's mir nochmal auf eben. Wo ist es jetzt? Also in diesem Ding hier von FM4, da steht halt irgendwie drin, so als wäre es ein Fakt, dass diese und jene irgendwie junge Leute am meisten von Fake News betroffen sind oder so, aber das ist Selbstauskunft. Ja gut, wenn ihr das schon auseinandergenommen habt, dann habe ich mich da irreleiten lassen, bitte. Nee, also jetzt diese Ergebnisse davon sind noch nicht gekommen, aber wir haben halt über diesen Fragekatalog halt eben nur geredet. Insofern ist das halt schon sinnig, dass wir das jetzt nochmal wieder auf dem Tisch haben. Ich wollte es nur anmerken, weil du hast gerade gemeint Studie und das klingt ja so ein bisschen nach, da hat jemand geforscht. Aber im Endeffekt war das halt eine groß angelegte Umfrage, wo die Leute selber eintragen sollten. Absolut richtig, absolut richtig. Ich korrigiere mich auch richtig. Ich hatte es nicht richtig im Hinterkopf. Es geht darum, dass eine Expertenkommission, die von der EU eingerichtet wurde, sich auf diese Studie berufen hat. Es war keine auf diese Umfrage berufen hat. Es war keine Studie. Studie schlechtes Wort. Sorry. Sehr unwissenschaftlich von mir. Bitte. Ja. Aber im Endeffekt, wenn sich überhaupt jemand davon beeinflussen lässt, sind es 25%. Und die 25% sind sowieso mit, also die würden wohl nicht zur allgemeinen Meinungsbildung großartig beitragen. Und deswegen kann man nicht sagen, dass Fake News im Endeffekt die Meinungsbildung über die Medien beeinflusst. So, das ist im Endeffekt das Fazit, ja, genau, was die Expertenkommission aus dieser Eurobarometer-Umfrage, ne? Das war dieses Ding. Habe ich schon wieder Studie gesagt, sorry. Nee, ich wollte es nur nochmal sagen, halt eben, das war das Ding, diese Eurobarometer-Umfrage, die hatten wir uns damals angeschaut. Ja, also Fake News wird als Begriff einfach auch abgelehnt, weil es nicht genau umschrieben ist und die Umschreibung, die angewandt wurde, scheint nicht schlüssig zu sein, weil halt aus der Umfrage nicht hervorgeht, dass es eine relevante Gruppe ist, die davon betroffen ist. Ist das hier ein Prozent? Oder was ist das hier? Ja, also... Ja. Tja. Naja. Problematische 25%. Ja, es geht einfach nur um das Fake News. Fake News kann als Begriff nicht genutzt werden und das ist ja auch gut. Und wenn die EU da jetzt sich an diese Expertengruppe hält, das muss sie ja auch nicht unbedingt, dann ist es eine schöne Sache. Und dann lassen sie sich halt wieder was Neues einfallen. Ja. Die BBC hat auch eine interessante Dokumentation, die BBC hat ein Spiel gemacht. BBC, den Namen habe ich jetzt gerade nicht, verlinke ich in den Shownotes. Da gibt es ein Spiel, wo man selber quasi so Nachrichtenartikel bekommt und dann muss man sagen, ist das Fake News oder nicht? Und vorher bekommt man eine Einführung und dann kriegt man so ein paar Punkte, die gar nicht mal so falsch sind. Ja, die nennen beispielsweise sowas wie, wenn eine Nachricht so dargestellt wird, dass sie reißerisch klingt, nur um mehr Aufmerksamkeit zu erlangen, dann wäre es schon Fake News. So, sagt BBC in diesem Spiel. Also wie gesagt, verlinke ich. Das kann man ja hier eh nicht zeigen, das Spiel. Ja. Ja, und YouTube will zur Wahrheitsfindung beitragen, indem sie bald Links zu Wikipedia-Artikeln einblenden wollen. Bei YouTube, wie sie es jetzt genau machen wollen, ich gehe mal davon aus, wie diese Informationseinblendung oder rechts als Bubble an der Seite oder wie auch immer, wurde jetzt im Endeffekt verkündet, auch intern und auch wieder aus einer South by Southwest Veranstaltung, da wurde es dann auch der Öffentlichkeit verkündet, dass man das jetzt halt macht. Finde ich großartig. Dann gibt es bestimmt bei unserem alten Kanal, dem GEMAGeht-Deutsch-Kanal, gibt es bestimmt unter jedem Video dann einen Link zu dem GEMAGeht-Wikipedia-Artikel, dem grauenvollen. Ja, ich meine, Wikipedia, da kann man nehmen, was man will. Eine Fact-Checking-Webseite, richtig ordentlich, habe ich noch nicht gesehen. Auch Wikipedia nicht. Ja. Ja, aber finde ich auch furchtbar. Ich meine, wenn die Leute Wikipedia vertrauen wollen, dann sollen sie meinetwegen da hingehen und sie auch was suchen. Kennt doch jeder. Ja, auch weiß ja auch jeder, dass Wikipedia durch gewisse Interessengruppen immer wieder genutzt wird und gezielt verändert wird, um ideologische Inhalte halt wiederzugeben. Ich finde, das ist völlig sinnlos. Und dann wird der Bildschirm schwarz. Ja, das ist einfach nur der kleine Erfahrungsbericht von einem Herrn, ja, wie es hier steht, ein Bericht aus einem Pekinger Hotelzimmer. Der macht halt seinen Computer an und versucht sich so ein paar Sachen anzugucken und dann merkt er, oh, das ist geblockt, oh, das ist geblockt, oh, das ist geblockt. Ja, wenn er jetzt ein Chinese wäre, dann hätte, dass er halt fünfmal irgendwas Geblocktes aufgerufen hätte, direkt eine Auswirkung auf seinen Social Scoring Wert. Die chinesische Regierung hat ja jetzt angekündigt, dass es bald so sein wird, dass wenn dein Social Scoring Wert unter einem gewissen Wert ist, darfst du nicht mehr fliegen oder mit der Bahn fahren. Boah, das habe ich heute noch gelesen, habe ich mir noch nicht die Hintergründe angeguckt, aber ja, die machen Druck bei diesem System. Und ja, das kann man sich einfach mal durchlesen. Fand ich auch interessant, so als Erfahrungsbericht mal. Wenn man nicht einen Freund hat, der öfters in China ist und der ihm das eh schon mal erzählt hat, dann ist das interessant. Ich fand es auch interessant. Das sind die Auswüchse vom Sozialismus, wa? Ja, und die meisten, die in China sind, die erzählen mir auch so, ja, VPN? Hm. Ja. Ja, diese ganze Geschichte mit Lawrence Sasser und Martin Sellner und Pettibone und so weiter, dass sie nicht mehr nach England einreisen dürfen, haben wir ja letzte Woche ausgespart. Ich wollte mir noch mal so ein bisschen gucken, wie sich das alles so entwickelt. Und ja, es ist halt eine ziemliche Farce. Also das ist hier ein Artikel von Spiked, von dem Brandon O'Neill, der speziell darauf eingeht, dass ja nun angeblich die Lauren Southern speziell nicht mehr einreisen darf, weil sie so, also weil ihr wohl gesagt wurde, das wäre deswegen, weil sie irgendwelche Pamphlete verteilt hat das letzte Mal, als sie in England war, auf denen drauf stand, Allah ist gay, Allah ist trans, Allah ist lesbian. Und das soll dann wohl laut dieser Aussage hier dazu gesorgt haben, dass das Innenministerium ihr gesagt hat, dass das eine Gefahr für die fundamentalen Interessen der britischen Gesellschaft darstellt. Und sowas ist natürlich übel. Also. Ja, die Briten sind ein bisschen am Spinnen im Moment, wa? Ja, das ist wohl wahr, ja. Es gab ja auch die Woche dieses Ding von der Metropolitan Police, wo stand, dass Hassrede halt zwar eigentlich nicht strafbar ist, aber dass trotzdem, wenn sich jemand betroffen fühlt oder jemand Außenstehendes denkt, dass jemand von Hassrede betroffen ist, dass das trotzdem dann verfolgt werden kann. George Orwell würde sich im Grab umdrehen. Ja, tut er wahrscheinlich auch. Wobei ich halt auch was ich lustig fand, war, dass, ich meine, Sellner, Pettibone und Southern sind doch ständig für stärkere Grenzkontrollen. Und ja, eben, das fand ich auch lustig. Das auch wieder nicht. Das war ja sogar noch witziger. Sasan wurde ja direkt von UKIP-Abgeordneten ins Europäische Parlament eingeladen und saß dann da praktisch genauso wie die Witzorek 2 Wochen vorher und durfte heulen bei der EU. So nach dem Motto, hier EU, kümmere dich mal, dass ich wieder rein darf. Aber EU ist da bald gar nicht mehr zuständig für UK. Ja, und außerdem, ich sag nur Sargon, ne, wie er mal gemeint hat, von wegen, ja, wir können unsere Grenzen nicht schützen, weil wir in der EU sind und oh, unsere Souveränität. Ja. Soll Sargon mal versuchen auszureisen und dann wieder einzureisen, ne? Ja, der ist ja Staatsbürger, da können sie ja nichts machen. Ja, und? Wer weiß, was die noch alles rausfinden, was sie ja, noch machen gut. können. Das kann natürlich ja, auch irgendwann sein, aber kann er ja in Deutschland Asyl beantragen. Er hat ja auch schon mal ein paar Jahre in Deutschland gelebt, von daher wird das schon gehen. Also, hier ist ja alles okay. Ja, aber also beim Sellner finde ich es eigentlich auch noch am interessantesten, weil theoretisch müsste der doch als EU-Bürger im Moment noch freies Reiserecht haben, eigentlich. Also dem dürfte man ja eigentlich das gar nicht verbieten. Ja, England hat da sowieso immer ihre Extrawurst gehabt beim Schengen. Die können rein theoretisch jedem die Einreise ohne Angabe von Gründen verweigern. Ach, das ist ein bisschen Terrorregeln. Ne? Das rein theoretisch. Die müssen nicht mal sagen, hier Terrorist, die müssen einfach nur sagen, nee. So, tja, dann siehst du mal. Rein theoretisch. Die haben halt die Ausnahme von Schengen. Natürlich ist es ein bisschen komplizierter, aber die müssten nicht mal irgendwie, wie es ja wohl in dem einen Fall passiert ist, um zu rechtfertigen, die direkt anzuhalten, diesen einen Paragraphen da zitieren. Da haben sie wahrscheinlich auch überreagiert, werden sie wahrscheinlich hinterher drüber ärgern. Andererseits ist es natürlich eine perfekte PR-Aktion von den Ganzen. Ja, die Artikel, die ich in England darüber gelesen habe, waren teilweise sehr smug, halt alle nach dem Ton so, ja, hier, die wollen ja, dass die Grenzen zu sind, jetzt beschweren die sich. Ja, und immer natürlich hier, es ist gut, das fand ich halt bemerkenswert, dass halt auch im BBC und anderen Staatsmedien halt auch stand, so ist es sehr gut, dass die Regierung zeigt, dass sie jetzt auch nach leichteren, also softer Targets auf der rechten Seite geht, weil die halt so eine große Online-Reichweite hätten und weil die Hate Speech so schlimm wäre und ja, Ja, ist auf jeden Fall Es ist schon ziemlich ein, es ist an sich eine krasse Angelegenheit, aber ich meine, wer weiß, wie oft das jeden Tag passiert und man kriegt es nicht mit, weil man die Leute nicht kennt. Das kann Aus natürlich welchen auch Gründen gut auch immer. sein, ja. Ja, also es gibt natürlich auch eine endlos lange Liste von irgendwelchen Autoren und so, die in Amerika nicht mehr reingelassen werden. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Also. Charlie Chaplin ist ja auch zum Beispiel nach der McCarthy-Geschichte einfach, er ist ausgereist, um irgendwie den Filmpreis entgegenzunehmen und dann haben sie ihm gesagt, du kommst aber auch nicht wieder rein. Also das hat lange Tradition. Ja gut, ich meine, Einreise, Ausreise, wenn es jetzt nicht um Immigration geht, sondern um Touristenvisa oder sowas. Ich meine, da gibt es halt internationale Regeln und Regularien für. Und ja gut, ich meine, die nationale Souveränität gibt es da ja anscheinend noch im gewissen Maße. Und ja, wenn sie missbraucht wird, ist es nie gut. Egal, ob es ein Flüchtling ist oder jemand, der nur eine Rede halten will. Ja, und egal in welche Richtung, ob es zu lax ausgelegt wird oder nicht. Ich finde, man muss sich da wirklich an die Regeln halten, sonst braucht man die Regeln gar nicht zu machen. Und England hat die Ausnahmeregelung, also hat England gar nicht mal sowas falsch gemacht. Ja, also dass die sich jetzt produzieren und sagen, okay, die haben uns abgewiesen, klar ist es ein positiver Punkt, aber so schlimm ist es auch nicht, weil es die, das Recht ist halt so, die dürfen das. Die haben jetzt nicht ein Extra-Recht nur für die gemacht. Das wäre noch schlimmer natürlich. Bei der Lauren Southern ist es ja besonders interessant, weil die Kanadierin ist und ich kenne mich jetzt dann damit nicht so aus, aber ich glaube an sich, dass die Commonwealth-Leute sowieso gar nicht Visa brauchen oder so. Ja, das ist auch so, Aber ja. gut, da muss man halt noch abwarten, wie sich die britische Regierung wirklich Aber ich offiziell glaube, dazu die äußert, Pettibone weil ist auch doch, Kanadierin. hat die britische Regierung irgendwas gesagt, außer ja, jeder entscheidet das selber an der Grenze? Weil das war das Einzige, was ich dann offiziell bis jetzt gehört habe von den Regierungen. Gab es da Okay, was nee, ich Neues? habe nichts gehört. Aber ja, ich meine, also halt laut diesem Artikel hier geht es daher wohl um irgendwelche verschwurbelte, komische, uneindeutige, ihr seid eine Bedrohung für unsere Gesellschaft. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Aussage, also. Und da, ja, also da kann man sich auf jeden Fall die ganzen anderen Fälle dann auch wirklich angucken, irgendwie, die dann keine Bedrohung sind für die Gesellschaft. Also. Aber ich bin da schon froh, dass du zum Beispiel die Frau Artisch von der liberalen Moschee, die war ja letztens auch in Oxford, hat bei der Oxford Union gesprochen. Kann man sich auch bei YouTube angucken, wenn man das Englischen mächtig ist. Hat zwar nur vom Zettel abgelesen alles, auch keine Fragen beantwortet, vielleicht weil sie nicht flüssig genug war oder so. Aber ja. Ja, aber irgendwie erinnert mich dieses Allah is gay, Allah is trans, Allah is lesbian an dieses It's okay to be white. Das ist ein sehr strategisch gut durchdachtes und geplantes Dinges, wo du hingehst und eben ja mal so die Doppelstandards bei Leuten mal testest. Ja, Ist eigentlich eben. ganz clever. Also ich meine, und vor allen Dingen, wenn sich die Leute darüber aufregen, ich kann mir schon vorstellen, wie das gedacht ist. Und dann kannst du dich nämlich hinstellen und sagen, hier, ihr Leute, die irgendwie meinen, Islam ist prima so und Homosexuelle sind prima und Transkram ist wichtig und so, da gibt es irgendwie einen Konflikt, ne? Also. Ja, genau, das meine ich ja. Ja, War Ja. das nicht ein schöner Sonntagabend? Moment, eine Sache wollte ich nochmal ansprechen, weil es leider wohl nicht genug Platz war dafür. Aber ich muss wirklich 2 Minuten über Stormy Daniels reden. Tut mir leid, Mann, das muss nee, sein. hör auf. Das muss Hast du schon sein. viele Nee, Filme nee. mitgesehen, oder Ich habe was? das gar nicht an, ich habe das Ich gar habe nicht schon einen angeklickt, Monat. was du da hattest, weil ich da gar nicht mich mit beschäftigen will mit diesem Ich habe Krempel. vor 1 Monat schon eingereicht und ich habe es heute wieder eingereicht und deswegen möchte ich jetzt ganz kurz was dazu sagen. Weil das schon Okay, seit das waren 1 Monat die die ganze Zeit Weltraumaffen. am Macht's Brodeln gut, ist. Leute. Bis nächste Woche. Ciao. Genau. Es stellt sich raus, wir waren die ganze Zeit nicht live. Oh. Ja, okay, jetzt sagt Stormy Daniels, aber ich warne nicht, wehe, das ist nicht wichtig. Ja, es ist nicht wichtig, aber es wird noch sehr unterhaltsam werden. Um es kurz zu sagen, das ist im Endeffekt eine Dame, die behauptet, sie hätte mal Sex mit Donald Trump gehabt und sie hätte Beweise dafür und hat halt im Endeffekt einen Vertrag bekommen, dass sie es nicht unterschreiben darf. Und jetzt hat sie gesagt, sie ist nicht mehr an den Vertrag gebunden und wird jetzt, das wird sehr viel Wellen schlagen. Wie gesagt, ich habe es vor einem Monat schon eingereicht und jetzt kommt es gerade erst hoch. Es wird. Ja, ich höre diesen Kram auch die ganze Zeit, aber das ist doch eine Selbstdarstellerin, die sich da irgendwie wichtig machen will. Also, ja, natürlich, es ist trotzdem lustig und vielleicht stimmt es sogar. Mir kommt auch was hoch. Ja, und was für Beweise hat sie da? Flecken auf dem Kleid, Videos? Ja, das werden wir sehen. Also sie hatte genug, dass auf jeden Fall ein paar $135.000 Verschwiegenheitserklärung befindet. Nacktfotos von Donald, die will aber keiner sehen. Naja, die vom Drachen will auch keiner sehen und trotzdem geistern durch meine Twitter-Timeline. Ja, okay. In diesem Sinne, das waren die Weltraumaffen. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.